Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zur ja, wahrscheinlich finalen Ausgabe des MTV Gamer und Plauschangriffs für das Jahr 2013. Ja, ich habe erst mal gedacht, ob ich da eine Pause einfach lasse oder nicht. Dramatische Pause. Dramatische, ja. Aber dann habe ich gedacht, scheiße, da muss ich wieder einen Jingle reinschneiden und dann sitze ich wieder dran und schneide mich dann halb kaputt und dann habe ich einfach dann ausgesprochen. Ja, der Jahresabschluss-Podcast 2013 ist dann gesagt eine große, eine feine Podcast-Tradition, die wir schon seit 20, 30, 2, 3 Jahren ungefähr dann haben. Und ich habe mir heute zwei Gäste eingeladen, damit wir einmal über die Spiele und die Hardware des Jahres dann quatschen können. Zu einem ist es der Simon, der ein bisschen näselt. Wie das ist vollkommen okay. Ich glaube, dass das geht den Zuhörern nicht viel anders jetzt um diese Jahreszeit. Ja. Im besten Fall sitzen sie gerade noch unterm Weihnachtsbaum, haben die Gänse sich in den Leib gestopft oder was man auch immer dann in neuen Kulturen so ist. Gibt's im Moment bei Fisch oder Ente oder Gans oder bei dir Reste vom Restaurant des Jahres? Ja, genau. Also bei uns war es so, wir haben so einen Eimer, so einen Trog, ja. Und da sind so Tzatziki und Bifteki-Reste. Der Weihnachtstrog, ja. Der wird das Jahr über gefüllt. Mit Schmalz wird es haltbar gemacht. Ganz genau, ja. Das konserviert eben. Ne? Und wenn das im Eimer dann hält es auch im Bauch. Das also ist immer. Bei uns, ich bin übrigens der Fabian, meine Eltern sind da nicht so traditionell. Also bei uns gibt es, glaube ich, immer irgendwie was, ich glaube auch Fleisch da war, wir hatten dieses Enten- und Gans-Ding und sowas, aber ich stehe da auch nicht so drauf, muss ich sagen. Ja, weil du es nie hattest. Nee, ich mag keine Ente und ich mag auch keine Gans. Okay, dann Hähnchen. Ja. Ach, ich esse auch, Vogel. Ich esse auch Gulasch. Ja, oder Gulasch. Und Weihnachts- es gibt ja auch Gulasch. Oder Rouladen oder, mir ist das wurscht. Nee, du hast ja irgendwo auch recht, es gibt ja auch so die Tradition, sich nicht extra keine Mühe zu machen an Weihnachten, damit alle relaxen können, aber irgendwie brauche ich da schon einen Vogel. Einen gebratenen eigentlich, Vogel in meinem Magen. Eigentlich schon, ja. Reicht das nicht. Also wir haben immer traditionell, es ist Truthahn oder Pute. Oder Trute oder Putan, wie meine Mama sagt. Ich hätte gerne eine Trute. Ja, eine Trute oder ein Putan. Und natürlich kommt sie immer auf die Idee, einzukaufen am 24. Dezember. Das ist die beste Idee. Ja, wo dann die Schlange an der Kasse beim Rewe dann ungefähr einmal um den ganzen Laden drumherum geht. Ob da noch ein Truthahn irgendwo dann rumliegt. Zum Glück ist mein Bruder seit 2 Jahren Koch und der übernimmt das dieses Jahr. Oh, das ist gut. Oh. Koch in der Familie ist immer gut. Deshalb wird das, glaube ich, recht mal ein bisschen anders und ungewohnt sein. Also wenn wir eh schon in der Ära hier sind, das ist natürlich auch eigentlich Thema für einen anderen Podcast, aber so weihnachtsmäßig, wenn man früher Geschenke bekommen hat, wann habt ihr die bekommen? War das Heiligabend, war das der 25. Dezember oder? Ja, natürlich der 24. Wann denn sonst? 24. Ne? Ja, ich kenne auch die Bescherung am nächsten Tag, kenne ich auch. Ich fand das aber auch immer blöd. Nee. Ich finde es sehr irritierend, wenn man sich die ganzen Amis beispielsweise anguckt. Für mich war es auch der 24. normal, obwohl wir als Griechen haben am Nikolaustag Geschenke bekommen, weil das irgendwie der 6. Dezember also gewesen ist und dann haben wir eben gegessen an Heiligabend. Die Amis sind immer auf den 25. Dezember erpicht. Da ist also der 24., der ist so, ja, der Tag davor und dann gibt es die Geschenke. Das fand ich immer ein bisschen merkwürdig. Ja, man kann aber meistens am Weihnachtsabend eh nicht alles spielen oder angucken. Man kann eh nur so auspacken, begeistert sein, dann wurde man schon müde und schlummerte auf seinem Geschenkpapier ein. Und dann haben die Eltern einen ins Bettchen getragen. Und man hat hinten noch die Augen aufgerissen, weil man eigentlich gar nicht geschlafen hat, weil man nur zu faul war, nach Hause ins Bett zu laufen. So kenne ich das, so waren meine Weihnachten. Ja, solange ich noch so jung war und das Leben schön. Außerdem hat man ja nicht so lange dann auch an Heiligabend so tun können, dass man sich freut, weil wie jeder von uns hat man vorher geguckt, wo die Geschenke sind und schon mal ausgepackt und sich angeschaut und versucht, alles wieder perfekt zusammenzukleben, damit man überrascht ist. Die Eltern haben es bestimmt doch gar nicht gemerkt. Ja. Ich erzähle es auch gerne immer wieder, ich habe meine Eltern immer überredet mit dem Argument, man muss die Spiele auch testen und am Ende sind sie kaputt und mit sowas kriegt man sie, weil die haben ja natürlich keinen Plan von nix. Ein Modul kaputt. Ja, einmal reinpusten, Fabian, und dann geht wieder alles. Und dann geht wieder alles, vor allem auch bei einer CD. Auch, es geht lustigerweise bei allem. Das ist eine von diesen magischen Sachen, die noch entdeckt werden müssen, woran das liegt. Einfach das nur noch reinpusten. Mit Magnetismus zu tun. Ja. Ja, aber das eine Mal, wo ich das dann in dem Jahr gemacht habe, dann habe ich leider rausgefunden, dass ich Bubsy bekommen habe für Super Nintendo. Ich fand es gut. Bubsy fand es gut. Bubsy war okay. Fand es keiner gut aus. Nee, Bubsy hat auch Spaß gemacht. Also das hat man dann ja auch gespielt, wenn man es bekommen hat. Aber ich weiß gar nicht, ich habe mir was anderes gewünscht, glaube ich. Und dann gab es Bubsy. Nee, ich hatte mir Bubsy gewünscht. Das hätte aber auf dem Super Nintendo auch viel schlimmer kommen können. Da muss man sich nichts vormachen. Das stimmt, ja. Pierre Le Chef ist Auto Lunch. Hat es ja auch noch gegeben. Und anderes Zeug. Okay, dann lass uns aber mal dann angucken, was das Spielejahr 2013 so gebracht hat. Es ist nach langer Zeit mal wieder ein richtig interessantes Jahr. Also nicht, dass die anderen uninteressant gewesen sind, aber jetzt mit dem was wir am Anfang des Jahres noch nicht wussten, die Generation ist ja zu Ende gegangen. Die neuen Konsolen PS4, Xbox One, die wir jetzt ja heute schon da haben, waren noch nicht mal angekündigt offiziell. Und es ist also dann ein Jahr des Abschlusses geworden mit, was kriegen wir da noch alles raus für die alten Konsolen, was sind dann für letzte große Highlights und der Umbruch jetzt auf die neuen Konsolen. Plus über den PC, denke ich mal, werden wir ja auch noch ausführlich quatschen, der sich eh in den letzten 4-5 Jährchen so gewandelt hat, dass man das gar nicht mehr vergleichen kann mit dem letzten Konsolenwechsel, den wir hatten. Mhm. Hm? Also ich dachte, ja, du wolltest nein, ich will, meine Nase ist so zu, dass ich versuche nicht so viel zu reden. Doch, ich bin begeistert. Nicht von den neuen Konsolen, sondern von dem, was wir gleich... Von dem, was wir gleich dann durchgehen werden. Ja, der Januar 2013, der ging noch ein wenig beschaulicher zu. Das waren mehr solche Sachen. Also ich dachte auch eigentlich, dass wir die schon 2012 gespielt haben, aber das war mehr, weil wir schon früher ein paar Vorabversionen von den Games dann gehabt haben, dass dann das da noch reingereicht hat. Beispielsweise sowas wie das neue Devil May Cry rausgekommen im Januar. Das, glaube ich, kann ich aber auch ein bisschen im Detail eher mit Trant bequatschen. Den versuche ich nachher mal auch nochmal vors Mikro zu holen. Oder war dir große neue Devil May Cry-Fans? Ey, ich fand das überraschend gut. Ich mochte die alten nie so gern. Ich fand die stellenweise sogar richtig ätzend, gerade das vierte mit den blöden Charakteren und dass es so viel Backtracking hatte. Aber das neue war schon, das war schon ziemlich cool. Es war halt so total over the top inszeniert und coole Mucke dazu und mir hat es schon Spaß gemacht. Ich habe es am PC nochmal gespielt, wo es auch deutlich schöner lief und ich fand es schon gelungen. Eine der besten PC-Versionen tatsächlich als Konsolenumsetzung. Ja. Da auch mit meinem damals noch betagteren Rechner hat man dann teilweise 150 Frames pro Sekunde bekommen. Alles super flüssig und detaillierte Grafik und alles drum und dran. Das war schon für ein Action-Game eigentlich ein ziemlich cooles Erlebnis, dass man es dann auf dem PC auch vernünftig spielen kann. Ja, und da gab es natürlich dann auch den, also ich hasse dieses Wort mittlerweile, das müsste eigentlich das Unwort des Jahres sein, der Shitstorm. Weil ja über alles entsteht ja mittlerweile ein Shitstorm im Internet oder anderswo, dass die Charaktere ausgetauscht wurden oder der Dante neu interpretiert wurde von dem westlichen Team. Das waren die Enslaved-Macher, glaube ich. Ninja Theory, Enslaved und wie ist nochmal das Heavenly Sword von damals. Dass die Ausrichtung weg von diesem japanischen weißhaarigen Schönling mit komischen Sprüchen gegangen ist zu einem nicht japanischen dunkelhaarigen Schönling, der komische Sprüche und so weiter bringt. Ich habe es bei mir noch auf Halde. Ich werde es dann weiter spielen, aber der Trant kann bestimmt dann ein bisschen mehr dazu sagen. Im Januar hatten wir The Cave, ist rausgekommen. The Cave von Ron Gilbert, der ja auch dann hier gewesen ist. Fabian, du hattest es ja für die Sendung dir angeguckt. Ich bin gerade erstmal schockiert, muss ich sagen, das ist schon wieder fast ein Jahr her. Es vorkommt, als wäre es gestern gewesen, dass der hier war und ich den TV-Beitrag dazu gemacht habe. Ich fand es ganz nett. Es ist aber ein Spiel, was man relativ schnell tatsächlich auch wieder vergessen hatte, muss ich sagen. Wenn da der Name Ron Gilbert nicht dahinter gewesen wäre, wäre es dann, wir haben es kurz mal in der Liste gesehen bei Xbox Live Arcade und fertig, ne? Ja, man kann schon mal durchspielen. Ich habe damit auch einigermaßen mich Spaß gehabt. Aber es ist jetzt es wird nie so ein Klassiker werden wie alte Spiele, an denen Ron Gilbert beteiligt war. Das auf keinen Fall. Ich habe es bei mir auch in der Downloadliste, das ist ja irgendwann mal für PS Plus, glaube ich, gekommen, dass ich es dann spielen kann, wenn es soweit ist oder wenn ich darauf Bock habe. Ich hatte nicht nur wegen Ron Gilberts Interesse an dem Spiel, sondern weil es ein bisschen so wie Lost Vikings aussah, eines meiner Lieblingsspiele auf dem Super Nintendo damals, von Blizzard noch gemacht, so Puzzlei mit drei verschiedenen Charakteren, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, Sidescrolling-Level und so weiter. Und den Eindruck hat es gemacht, aber dann, als sich so die Stimmen gemehrt haben, dass, der Name glänzt ein bisschen mehr als das eigentliche Spiel, weiß ich auch noch nicht, ob ich dann momentan noch so viel Bock habe. Ja, also spiel's ruhig einmal durch, es geht relativ fix, das kann man schon mal machen, dann hat man noch einmal das Ende gesehen, aber ja, du verpasst jetzt auch nicht so viel, wenn du es nicht spielst. Ja. Mittlerweile gibt es, glaube ich, auch für alle möglichen anderen Sachen noch, es gibt es jetzt auch für iOS und sowas, wahrscheinlich auch relativ günstig Wahrscheinlich gibt es ein Humble Bundle, ich meine, da gab es ja auch schon hier die PC-Version von Brutal Legend, wollen wir jetzt vergleichbar mit Tim Schäfer mal reinnehmen als anderen LucasArts-Typen, das gab es ja auch für 1 Euro, hättest du es kaufen können, und da wird The Cave wahrscheinlich auch dann irgendwo dort landen. Was man meiner Meinung nach nicht verpassen sollte in dem Jahr, und du hast ja auch dann das als Erster gespielt über die letzte Weihnachtszeit, da ist er auch sehr geschwärmt davon. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ni no Kuni auf der PlayStation 3. Oh ja, das war toll. Das habe ich ziemlich genau vor einem Jahr jetzt, wo wir das hier aufnehmen, so Mitte Dezember gespielt, weil da hatten wir das schon. Mhm. Und da hieß es so, ja, das ist schon so gut wie fertig. Und im Grunde genommen war das schon ich glaube, es war eine amerikanische, so gut inhaltlich fertige Version. Und dann habe ich das so über die Feiertage gespielt und es hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich weiß, dass nicht jeder das Spiel mag, aber ich fand es toll von der Stimmung her, hat mir das super gut gefallen. Ich fand die Charaktere toll, ich fand die Welt toll, die Zwischensequenzen gut. Und für mich war das echt mal wieder so ein Oldschool-RPG, was man gut spielen konnte. Der einzige Wermutstropfen war dadurch, dass ich das auch für die Sendung gemacht habe und relativ schnell durchkommen wollte. Es war über weite Strecken nicht so schwer. Dann war ich am Ende aber nicht so aufgelevelt und ich habe es leider nicht geschafft, den allerletzten Boss zu besiegen. Und ich habe den ein paar Mal probiert und der dauerte immer sehr, sehr lange. Das war wirklich so eine Dreiviertelstunde, saß ich da, glaube ich, mal hier dran in der Redaktion. Und dann habe ich es wieder nicht geschafft und habe irgendwann gedacht, ey, komm Leute, ich habe das ganze Spiel gesehen. Das Ende kann ich mir irgendwann auch mal auf YouTube angucken. Mhm. Das hat mich ein bisschen geärgert. Aber sonst war das für mich echt mit das beste JRPG. Und ich hoffe, ich will jetzt anfangen mit Bravely Default, zu dem wir vielleicht später noch kommen, dass das ähnlich mir gefallen wird. Also ich habe mit Bravely Default kurz reingeschaut. Das scheint auf jeden Fall eine ziemlich andere Ausrichtung zu sein, als jetzt wie Ni no Kuni, das wirklich ein klassisches Japano-Rollenspiel ist, aber auf damalige, also vor letzten Jahr noch HD umgesetzt. Also es ist schön, hat mich auch als Fan des Genres gefreut, bei einem Genre, das eigentlich schon seit langer Zeit entweder auf Handhelds abgewandert ist oder sehr in die Nische gegangen ist. Ne? Du hast ja nicht mehr so viele Rollenspiele, mit Ausnahme von den großen Final Fantasies, wo ein dickes, super fettes Budget dabei ist, was eigentlich dem Genre sehr zuträglich ist, sondern hast eher solche Nischensachen, die sich speziell auf ein Ding beschränken, so die Crafting-Dinger wie die Atelier-Games oder komisches Kampfgetour bei Hyper Dimension Neptunium, wie das da alles heißt, also da bist du schon sehr in der Nische. Und Ni no Kuni war wirklich schön wieder oldschool. Das hätte auch auf der PlayStation 2-Ära rauskommen können, oder für mich die immer noch ertragreichste Japaner-Rollenspiel-Ära auf der PlayStation 1. Das hätte da gut reingepasst. Level 5 ist eh einer meiner Lieblingsentwickler. So Dark Clouds habe ich beide auf der PS2 ohne Ende durchgespielt, die Latents und so weiter. Und genau diesen Level 5-Charme hat es auch wieder übertragen. Ghibli, die Zwischensequenzen, super gemacht. Ja. Tolle, interessante Story. Warum es einige Leute nicht gemocht haben, jetzt heute ist der Ede leider nicht da, der hat es ja auch dann probiert. Ich kann es nachvollziehen, weil das Kampfsystem ein bisschen anders aufgebaut ist durch etliche Echtzeitelemente, die dazu gekommen sind, die durchaus mal ein bisschen sperrig wirken können. Ne? Du wirst dann recht zu Beginn schon vollgeschmissen mit, Moment, ich muss jetzt ausweichen, da habe ich noch meinen Avatar, die kleinen Monster, die Pokémon-Sammeldinger, die ich da noch zusätzlich erledigen kann, und irgendwie kann es durchaus sein, dass wenn jemand so ein rundenbasiertes Ding erwartet hat, dass es dann nicht so richtig gezündet hat, aber ey, aktuell, wer einen US-PlayStation Plus Account hat, $9 irgendwas hat es gerade gekostet als Download-Game, und abgesehen von dieser dicken Super Wizards, Wizards Edition, glaube ich, hieß es, mit dem Buch und den Stofffiguren, die mittlerweile wahrscheinlich mehrere hundert Euro kostet. Das Spiel selbst kriegt man, denke ich mal, auch mittlerweile zum einigermaßen Sparpreis. Ich denke auch, vielleicht gibt es auch mal hier bei uns im deutschen Store im Angebot. Und könnte durchaus sein, es gibt ja jetzt die Weihnachtsangebote zur aktuellen Zeit, haltet da einfach mal Ausschau, wenn Ende des Jahres da, könnte sein, dass da nochmal ein günstiges Ding dann kommt. 20 GB ungefähr der Download übrigens, und alle Versionen sind auch mit deutschen Texten, wenn man die stimmt, aber keine deutsche Sprache. Keine deutsche Sprache, Japanisch und Englisch, aber dafür etliche Texte als Variante zum Auswählen. Anti-Chamber habe ich hier noch notiert. Das war tatsächlich auch schon im Januar rausgekommen. Das war dieses auf den ersten Blick Portal-mäßige Puzzle-Game mit den Levels, die sich verwandelt haben, je nachdem, wo man hingeguckt hat. Ich habe es nicht, ich glaube, hat Simon das eventuell gespielt. Ich bin mir aber nicht sicher. Anti-Chamber. Oh, Entschuldigung, ich muss immer ein bisschen, immer noch die Erkältung in meinen Atemräumen bekämpfen. Und das juckt immer so. Und dann kann ich eine Weile nichts sagen, weil ich mein Gesicht zusammenkneife zu einer Grimasse. Oh, ist wirklich widerlich. Was wollte ich sagen? Überanstreng dich nicht. Nee. Ach ja, war es kurz davor. Ja. Gut, dass ich es gesagt habe. Anti-Chamber habe ich gespielt, kam irgendwann aber nicht mehr weiter und hat mich auch ein bisschen verwirrt zurückgelassen. Aber ein tolles Spiel. Ja. Also ich könnte jetzt nicht so sagen, dass ich das 3, 4, 5 Stunden gespielt habe, weil ich es nicht habe. Weil ich nach anderthalb Stunden halt hängen geblieben bin und mir immer gesagt habe, irgendwann, okay, irgendwann machst du hier weiter. Aber die ganze Machart gefällt mir sehr gut, wie dieser Narrator einem alles Mögliche erzählt und man nie sicher sein kann, ob das, was man gerade, so ein bisschen auch wie Stanley Parable, man kann sich nicht sicher sein, ob das, was man gerade sieht, auch wirklich real ist, oder ob das sich nicht mit einer Drehung des Kopfes schon wieder ändern kann, ne? Das sind so ein bisschen diese kreativen Ego-Perspektive-Experimente. Stanley Parable hast du ja auch schon angesprochen, und da Narrator ist ja genauso bei dem wie da auch dann oben drüber. Das ist ja sowas, wie sich das verbreitet sich im Internet momentan wie ein Lauffeuer, und jeder spricht dann für eine Woche davon, jeder probiert es dann einmal aus und dann hat sich's auch. Aber es ist schön, dass da solche kreativen Sachen nochmal die Leute befeuern, ne? Und das ist sowas dann zur Auswahl gibt. Also, und da war Anti-Chamber auch einer der interessanteren Vertreter auf jeden Fall. dann gewesen. Oh, und im Januar, da kann man sich über das Release-Datum natürlich streiten, Fabian, aber es war mein Game des Jahres 2012, weil ich die US-Version gespielt habe. Du hast es dann auch über die letzte Weihnachtspause auch ein bisschen dir angeschaut. Virtua's Last Reward auf dem 3DS im Januar rausgekommen. Ach krass, das kam, wurde es nicht nochmal verschoben auf März? Die Download-Version auf dem 3DS war im Januar erhältlich und auf dem März dann die Retail-Version, die Vita-Version dann auch später. 3DS-Version immer mit dem Safe-Bug immer noch nicht behoben wurde, ja, weder bei der EU noch bei der US-Version auf dem 3DS. Und auch leider nur mit japanischer Sprachausgabe, genau wie die Vita-Version hierzulande ja auch. Ich war ja echt froh, dass ich mir die US-Version dann geholt habe, weil es schon ein tolles Spiel ist. Also wir könnten jetzt wahrscheinlich... Ja, da brauchen wir gar nicht erst anfangen. Das ist vielleicht ein Thema nochmal für einen separaten Cast, weil wenn wir jetzt mit Virtua's Last Reward einsteigen, ich glaube, wir haben letztes Jahr, kann es sein, im Jahrescast auch, haben wir da über 999 gesprochen? Das haben wir auch gemacht, oder wir hatten schon mal über Virtua's Last Reward, stimmt, weil das letztes Jahr schon mal raus war. Ich glaube, das war es, genau. Wir hatten über Virtua's Last Reward gesprochen, dann hast du über die Weihnachtspause 999 gespielt und hast mir gesagt, hey, ich habe das gespielt, cooles Game. Und dann hast du danach Virtua's Last Reward gesehen. Wir haben es dann auch noch in der Sendung gemacht, im Beitrag und alles. Und ja, ey, wir haben es ja schon öfters mal angekündigt, Fabian. Wenn wir die Gelegenheit haben, setzen wir beide uns nochmal hin und gucken, wenn wir uns wieder ein bisschen reingefuchst haben, dass wir analytisch-technisch dann mal die Story in Betracht nehmen und vielleicht in Vorfreude auf den dritten Teil, der große Abschluss der Trilogie, der hoffe ich irgendwann noch in den nächsten Jahren kommt, dann bereit sind dafür. Gibt es da eine konkrete Ankündigung mal mittlerweile? Ja, es gibt eine konkrete Ankündigung. Also es gibt jetzt keine, wie das Spiel heißt oder wann es rauskommt, aber es gibt auf jeden Fall die Ankündigung, dass daran gearbeitet wird. Der Uchikoshi, der Schreiber der Visual Novels da und der Adventure-Sachen, hat schon dann gesagt, zu welcher Zeit es spielen wird und dass da gewisse Charaktere wieder zurückkehren aus den alten Spielen. Aber ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf, weil ich wollte mich da bewusst nicht spoilen, was solche Details angeht, weil das ist eins der Spiele gewesen, wo man wirklich Adventure gemischt mit so logischem Puzzle-Denken und eben Holy-Fuck-Shit-Momenten Adventure-Texten dann, also es war schon sehr cool. Man kann es Leuten auch eigentlich schlecht in der Erzählung nahebringen, weil, also auch wenn man sich ein Video anschaut, dann sieht es halt schon recht spröde aus, es ist aber einfach wirklich eine geil geschriebene Geschichte mit vielen Verästelungen, teilweise auch sehr abgefahren, auch recht erwachsen, muss man sagen, und nicht ganz ohne, was so die Brutalität angeht. Wenn man auf coole Geschichten steht und auf Adventures auch im weitesten Sinne, dann sollte man es auf jeden Fall mal anschauen, auch wenn es halt, wie gesagt, hierzulande nur mit japanischer Sprachausgabe zu haben ist. Genau, wenn meine Empfehlung da rausgehen kann, also ich habe es auf der Vita als US-Version gespielt und dort ist es wählbar, japanische oder englische Sprachausgabe. Die englische Synchro ist toll, sehr passend zur guten englischen Lokalisation und selbst wenn man japano-affin ist, und das ist, muss man ja sein, wenn man so eine Art von japanischen Adventures dann spielt auf die eine oder andere Art, über 35 Stunden, wo ich die Geschichte mir angeguckt und gepuzzelt und gelesen habe, ist es doch sehr anstrengend, dann ohne Ende dann mit einer Sprache zugebrabbelt zu werden, die man nicht versteht. Mhm. Und ich bin Anime-Fan und ich gucke die im Original mit Untertitel auch ganz gerne, aber da war es mir too much tatsächlich. Und die englische Loka ist total super. Ja, das stimmt. Wobei, also einige Sprecher, die englischen Sprecher sind so typische Leute, die man sehr oft hört in amerikanisch lokalisierten Anime und Geschichten, aber trotzdem sehr, sehr gut. Also ich habe auch heute noch ganz gut so die Stimmung und Betonung und sowas von einigen Leuten im Ohr, das haben sich echt schon Mühe gegeben. Ja, die haben sich Mühe gegeben. Das ist auch eher ein Ding für die Amis, die natürlich dann aus dem Segment sehr viele übersetzte Animes gucken und Videogames und die sagen, ah, guck mal, da ist schon wieder Nolan Bushnell, wollte ich schon sagen, wie heißt der? Nolan North oder Troy Baker und wie diese ganzen bekannten Sprecher heißen, die man sofort dann erkennt. Aber ich habe mich zumindest, obwohl ich dann für Spiele nicht so erinnert gefühlt oder ich habe zumindest auch keinen Nathan Drake daraus gehört, der dabei gewesen ist. Kommen wir zum Februar und der war ein klein wenig umfangreicher, was neue Spiele und nicht so Altlasten aus dem vergangenen Jahr dort angeht. Direkt Beginn Februar ein Spiel, auf das ich mich lang gefreut habe, aber bisher leider nicht die Zeit gefunden habe, sehr viel dort zu investieren, war Dead Space 3. Oh, das hast du noch nicht gespielt? Ich hab's einigermaßen, also ich habe es auf verschiedenen Plattformen, ich habe es auf der PS3 angefangen, aber bin mittlerweile auf PC umgeschwenkt über Origin, weil es da recht günstig gab, aber mein Save ist natürlich nicht kompatibel, also habe ich wieder von vorne angefangen, aber bisher leider nicht die Zeit gehabt, mich da richtig hinzusetzen und mal das durchzubolzen, was ein bisschen schade ist, weil gerade Dead Space 1 war eins meiner Lieblingsspiele aus der PS3-Ära und Dead Space 2, als es rausgekommen ist, war mein Game of the Year zu der Zeit. Eigentlich hätte ich gedacht, dass es mich dann sofort wieder packt, aber irgendwie ist es dann nicht ganz so hat es mich nicht ganz so gegriffen wie vorher. Mach du ruhig, Simon. Ja, ich habe gerade gegähnt. das war nicht der Anfang eines Monologes. Ach so. Ja, ich fand Dead Space 3 war eines meiner Anfang des Jahres oder im ersten Halbjahr auf jeden Fall eine meiner Lieblingsspiele. Zusammen mit den ganzen anderen Dreier-Titeln, also Crysis 3 und ja gut, das neue Tomb Raider ist eher Teil 30. Aber war alles so für mich so ein bisschen in einem Flow und hat mir alles sehr gut gefallen. Was soll man noch sagen? Dead Space, ich glaube, der letzte Level ist nochmal erwähnenswert in Dead Space. Ich erwähne ihn nicht, ich erkläre nicht, was es gibt. Aber ich fand, ja, es ist selten, dass ein letzter Level in einem Spiel irgendwie nochmal herausragend ist, finde ich meistens. Kommt wahrscheinlich aufs Spiel an. Aber da war ich überrascht, dass es doch auch immer noch so coole Enden gibt, sage ich mal, die einen irgendwie... Ja, wo man halt nicht einfach am Ende nur den Sack zumachen will, bis zum Endboss laufen will und gut ist. Und ja, ihr schmeißt mir jetzt tausende Monster entgegen, ist mir doch egal. Sondern es wurde quasi nochmal eine Ebene größer und epischer und mit dem ganzen Ende dann einfach, finde ich persönlich, richtig geil. Auch wenn ich sagen muss, storytechnisch richtig verstanden habe ich das Ende auch überhaupt nicht. Aber ich bin auf jeden Fall ein Fan von Dead Space 3 und auch wenn es noch so hektisch und schnell und arcadig ist und überhaupt nichts mehr mit 1 zu tun hat, ist es ein cooles Spiel. Das ist ja das Ding, was die Leute im Vorhinein dann abgefuckt hat, wo sie gesagt haben, okay, oh, jetzt Koop-Zwang mit dem neuen Charakter, der dazu gepackt wird, und es wird viel auf Microtransactions gesetzt und dass dort die Stimmung und so weiter flöten geht. Der zweite Teil war ja auch schon ein bisschen actionlastiger als diese ganz sehr dichte Stimmung beim ersten, und ich habe es auch nicht als so schlimm empfunden beim zweiten. Ich finde, es war gar nicht schlimm. Also das Spiel hat ja echt viel Hate vorher abbekommen wegen Koop-Fokus, wegen noch mehr Action, wegen Microtransactions. Da war es bei vielen Leuten schon unten durch, und ich muss sagen, ich war auch nicht so positiv dem Spiel gegenüber eingestellt, sage ich ganz ehrlich, weil man sich natürlich auch immer anstecken lässt, und mir hat es echt Spaß gemacht, ich fand es gut gemacht, und es war vieles dann auch im Endeffekt nicht so schlimm wie befürchtet, weil zum Beispiel ich habe in den Shop im Spiel einmal reingeschaut, aber man musste sich da nichts kaufen und man hat auch, du hast dadurch nichts verpasst oder nicht das Gefühl gehabt, das Spiel geht träger voran, wenn man jetzt nichts ausgibt an Geld. Also das war alles rein optional, und das, wenn man es nicht gespielt hat und mochte aber die ersten beiden Teile, dann sollte man sich das auf jeden Fall auch geben. Das ist nicht wirklich spürbar schlechter oder also zumindest nicht im Vergleich zu Teil 2. Zu Teil 1 ist die Atmosphäre halt anders, aber trotzdem fand ich es richtig gut. Ja. Wenn irgendwas zu meckern, würde ich sagen, dass man echt zu viel bastelt und irgendwie zu viel Munition ständig verballert, und irgendwie ist doch schon sehr, es ist halt wirklich, ja, Monstermetzeln im Dutzend, aber das, wenn man das nicht schlimm findet, wenn man so ein bisschen diese Scary-Momente aus Teil 1 trotzdem nochmal anders erleben will mit mehr Gegnern, dann ist das perfekt. Ich finde auch, dieser Koop-Part, der ist überhaupt nicht negativ. Nö. Ich dachte auch am Anfang, oh Gott, wenn sie es so bauen, wenn sie es falsch bauen und auch mit Bezahl-Content, dann können sie echt die ganze Spielperformance kaputt machen. Aber in dem Fall ist mir das gar nicht aufgefallen. Ich habe weder diese Koop-Geschichte benutzt, noch ist mir aufgefallen, dass es drumherum gebaut wurde. Und ich habe auch nie was gekauft. Also irgendwie ist es völlig an mir vorbeigegangen, die Kritikpunkte, die genannt wurden. Also ihr habt es im Singleplayer ohne den Koop-Partner dann gespielt. Na klar. Ich habe es das war wieder so ein typisches Ding, zu Hause schnell für einen TV-Beitrag durchgespielt, und dann natürlich habe ich es alleine auch gespielt in dem Moment dann. Das war noch so eine Vorabversion, da konnte man online und sowas eh noch nicht testen. Ich habe es alleine durchgespielt und mir hat da nichts gefehlt, da war nichts, was jetzt wirklich, du hast dann teilweise ja so einen KI-Begleiter einfach dabei. Ich erinnere mich an diese Stellen, wo man an diesen Eiswänden hochklettert, und da ist man ja eh zu zweit unterwegs dann, da ist es halt einfach ein KI-Typ. Mhm. Aber das hat auch nicht gestört oder so irgendwie schlechter gemacht. Ja, solange solche KI-Survival-Horror-Geschichten, ich bin immer noch von Resident Evil 5 gebranntes Kind, wo die KI wirklich scheiße war, also die auch dann selbst dann sterben konnte und dann Game Over ist für dich im Singleplayer gab. Mhm. Zumindest, wenn das bei Dead Space 3, das war Resident Evil 6 zum Glück der Fall, nicht mehr, dass die KI so ultra dumm gewesen ist wie vorher, wenn sie nicht negativ das Singleplayer-Erlebnis beeinflusst, dadurch, dass man das Gefühl hat, eine Escort-Mission zu spielen, dann ist eigentlich auch für mich alles im Lot. Ja, also spiel das ruhig nochmal, das ist schon cool. Ja, ey, es ist bei mir installiert auf jeden Fall, die PC-Version jetzt, und ein bisschen habe ich immer wieder mal reingespielt. Jetzt, wo die weihnachtsfreie Zeit für mich ansteht, habe ich zumindest auch noch einige Sachen, die noch nicht ganz durch sind, die ich dann alle abarbeiten will im besten Fall. Ja, das mache ich auch noch. Und dann, dass es dann durchkommt. Ja, es war im Februar Dead Space 3 nicht der einzige Weltraum-Shooter in Anführungsstrichen. Es gab noch einen Shooter im Weltraum aus der Ego-Perspektive. Lange Jahre haben wir drauf gewartet, und dann ist sowas bei rausgekommen, Alien Colonial Marines. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe es nicht gespielt. Ich habe aber auch nichts Gutes drüber gehört. Ich auch nicht. Ich habe es angespielt, aber fand die erste Stunde so scheiße, dass ich da wirklich nicht weiter Lebenszeit investiert habe. Ich habe da, also ich habe auch ungefähr so 1,5-2 Stunden reingespielt, um mir das mal anzugucken. Allein, ich bin jetzt nicht, zwar nicht der Ego-Shooter-Fan, aber Aliens, eine meiner Lieblingsfilmserien und so weiter. Und auch spieletechnisch gab es ja viele coole Geschichten vom Jaguar damals noch und wie das alles heißt, und auf dem PC später, ohne da konkrete Namen zu nennen. Und das hier, man merkt ja an, dass da trotz der langen Entwicklungszeit entweder wurde x-fach neu angefangen oder das Budget wurde in 1000 andere Sachen gepackt. Es gab ja mal diese eine vorab E3-Version von dem Spiel, die wesentlich besser aus als die finale Version. Das ist ja dann so als Vergleichsvideos da mal um die Ecken gegangen. Und irgendwie hat Gearbox dann wirklich entweder, ich weiß nicht genau, was passiert, es gibt bestimmt ellenlange Artikel im Internet, die sich darum auslegen, wie sie Sega verarscht haben über die ganzen Jahre hinweg und dann so ein Spiel dabei abgeliefert haben. Ich habe zumindest von Leuten gehört, die dann ein bisschen länger reingespielt haben. Das Spiel an sich ist eben halb gar fertig, die Grafik ist wirklich nicht toll, die KI, die Gegner sehen lächerlich aus. Es gibt dieses lustige YouTube-Video, wo das Alien im Dunkeln herumstarkt und dann so Benny Hill-Musik drunter gelegt wurde, was die Stimmung des eigentlichen Spieles dann ganz gut einfängt. Aber trotzdem sollen einige Locations zumindest nett rüberkommen, ne, und auch visuell einige so Haken auf die alten Serien dabei sein. Genau, das hat Trant hatte damals, der hat den TV-Beitrag gemacht und einen sehr schönen Beitrag auch mit der Talkshow, mit der Talkshow, Alien, genau, was da drin saß, das war sehr lustig. Und er hat auch so wirklich versucht, dem Spiel noch viel abzugewinnen und er hat auch gesagt, so, wie heißt das Schiff, Nostromo oder so, dass die sich teilweise schon bemüht hätten, aber halt in der Umsetzung dann alles irgendwie gescheitert ist und das Spiel als Shooter halt auch irgendwie ganz, ganz furchtbar misslungen ist. Also irgendwas ist da von vorne bis hinten einfach schief gelaufen. Und das ist schade drum, weil es ist halt so ähnlich wie bei Duke Nukem Forever halt auch. Du wartest ewig drauf und dann das Ende ist dann halt oder das Ergebnis sehr unterwältigend. Unterwältigend. Genauso wie beim Duke wäre ich viel lieber dabei geblieben, um meinen Mythos aufrechtzuerhalten und nicht zu sehen, da, okay, das habe ich mir die ganzen Jahre ausgemalt, das ist es gewesen. Und bei Alien Colonial Marines ist es auch so, ja, ich weiß noch nicht, wo meine Schmerzgrenze dafür ist. Ich gucke immer mal, ob es da einen Steam Sale oder sowas dafür gibt. Nee. Und 57 waren es noch nicht. Auf jeden Fall, da habe ich mich noch nicht dazu gefühlt, dass ich die dafür ausgeben wollte. Aber ich glaube, du hättest auch keinen Spaß mit. Und es ist so schade, weil ich finde, das ganze Alien-Setting, das bietet sich so an für wirklich einen spannenden, düsteren Horror-Shooter. Und es gab ja auch früher, also auch, da, das kannst du heute nicht mehr spielen, aber dieses Alien Trilogy auf PS1 damals, das war ja auch cool. Also es war auch echt ein gutes Horrorspiel und das ist einfach alles da von den Charakteren, vom Stil her. Da könnte man echt ein dickes Spiel draus machen. Es gibt zumindest, habt ihr ein bisschen was über Alien Infestation mitbekommen? Oder nee, Infestation, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall dieses neue, ich glaube Infestation war das DS-Spiel, aber es gibt ein neues Alien, was Isolation. Von Sega... Isolation war es. Alien Isolation von Sega hat sich sehr zu Herzen genommen, die Kritik an Alien Colonial Marines, die natürlich eruiert, okay, was ist da schiefgelaufen und so weiter, aber die haben ja immer noch die Rechte an der Lizenz daran und das RPG von Obsidian kommt ja nicht mehr, aber dafür eben von Creative Assembly, das sind die Shogun-Typen vom PC, ich glaube Total War. Oder die Total War, auf jeden Fall. Ist das die gleiche Serie? Ich bin mir gar nicht, Shogun 2 Total War, keine Ahnung, ich bin leider kein Strategieexperte, also auf jeden Fall aber das Team, was für viele gute PC-Sachen von Sega zuständig ist, da soll es jetzt ein neues Spiel geben, was mehr so Stealth-Action oder sowas angeblich sein soll. Es gibt bisher nur ein paar Artworks plus ein paar Aussagen der Entwickler. Man spielt die Tochter von Ellen Ripley, die ist ja auch Gegenstand im zweiten Alien-Film gewesen. Man hat die, glaube ich, nie offiziell dann dort gesehen. Dort und die ist anscheinend auch auf einer Station gefangen mit einem Alien und es soll auch nur ein Alien geben, das sie dort jagt und so weiter. Also könnte es durchaus dann, wenn Creative Assembly sich besser anstellt als Gearbox, vielleicht mal ein bisschen so von dem alten Dead Space-Feeling zumindest dann zurückbekommen. Also schön isoliert, eine Station und so weiter. Mal gucken. Also ich habe die Serie nicht abgeschrieben nach Colonial Marines videospieltechnisch. Ich hoffe da immer noch, dass da was Cooles kommt. Mal gucken. Crysis 3 war ebenfalls im Februar dran und das hast du auf dem, ich glaube, da hattest du ja gerade einen neuen PC. Da hatte ich einen PC neu, das war so geil, als ich da anfange und es regnet dann da und es spiegelt alles und Hammer, das sah fantastisch aus, es sieht heute auch noch super aus. Ich habe danach am PC kaum was gespielt, was so geil aussieht wie Crysis 3. Und ich muss auch sagen, das Spiel haben auch viele belächelt, weil es sich halt noch stärker unterscheidet, auch vom Erstling und weil es schon ein bisschen stumpfe Action auch ist, aber ich muss sagen, mir hat es echt Bock gemacht und ich habe es von vorne bis hinten gerne gemacht. Zum Ende fand ich es ein bisschen schwächelnd, auch die letzten Kämpfe und sowas dann, aber über weite Strecken fand ich das schon ganz geil, also war ein richtig guter Shooter und genau mein Ding tatsächlich. Weiß nicht, wie es euch ging, ob ihr das gespielt habt, du hast gespielt. Doch, ich habe sehr gerne gespielt, ich habe Crysis immer gerne gespielt, ich Ja, hatte mit genau den Sachen Spaß, die du auch gerade gemeint hast. Die geile Grafik, die schöne Umgebung, auch wenn ich mir ein bisschen mehr verwüstete Stadt unter der Kuppel rumlaufen hätte gewünscht. Oh Gott, was für ein kryptischer Satz. Ich hätte halt gern ein bisschen mehr Open World gehabt. Es war schon Arena. Du kamst von einer Arena in die nächste, aber insgesamt war es dann doch zu stringent und ich hätte gerne mehr Erforschungsmöglichkeiten gehabt. Ich meine, diese Welt ist so geil, in die man da reingeworfen wird und dann muss man da so durchhetzen und eigentlich hätte ich lieber mir was angeguckt, einfach nach eigenem Ermessen, aber ich verstehe auch, dass das nicht zum Spielerlebnis gepasst hätte. Auf was hast du es denn gespielt, Simon? Auf dem PC auch. Auf dem PC auch, also ja, Crysis ist eine Serie, die man eigentlich nur auf dem PC spielen sollte. Ja, dessen Fall, ja. Also da kann mir auch keiner erzählen, dass es eine Konsolenversion gibt, die ungefähr gleich und Schritt hält mit einem ordentlichen PC. Es ist zwar völlig in Ordnung, wenn man das auf einer Konsole spielt oder auf einem mittelmäßigen PC, aber dann verliert es, finde ich, ein bisschen sein Alleinstellungsmerkmal, weil das ist natürlich die krasse Grafik. Das stimmt, ja. Also Bogenschießen und Ballern, das kannst du nur wirklich in fast jedem anderen Spiel. Und auf manchem Rechner sieht es auch aus wie Turok 1. Sag ich mal, wenn ich das auf meinem Privatrechner zu Hause spielen würde, würde es genauso aussehen. Nee, ich bin froh, dass so Spiele immer noch gemacht werden und dass es immer noch Leute gibt, die die technische Entwicklung vorantreiben durch ihre Spiele. Das muss es ja geben. So die Speerspitze der Hardwarefresser. Das ist schön in heutigen Zeiten, also vor 20, 25 Jahren hat man noch gesagt, oh cool, da ist Wing Commander, ich kaufe mir jetzt einen neuen 486 mit 25 MHz statt 12, damit ich das vernünftig gucken kann. Heute, wo du so ein Überangebot an guter PC-Technik hast, wo es schon für gang und gäbe ist, dass da viel cooles Zeug ist, dass da nochmal ein Spiel kommt und nochmal ein kleines Brett drauflegt, das finde ich immer auch ganz schön. Also für mich war das mit einem Argument damals zu sagen, also hatten wir Crysis 3, glaube ich, schon hier als Testversion. Und da habe ich gesehen, ey, so schaut das auf Konsole aus und so sieht das im PC aus. Und ich wollte deswegen halt auch einen dicken PC einfach mithaben, weil ich gedacht habe, ey, so Grafik möchtest du auch mal zu Hause irgendwie gern wieder haben. Weil man natürlich auch da gab es die neuen Konsolen noch nicht. Und man war dann halt auch so ein bisschen müde von den alten Kisten, wo du immer so abgespeckte Versionen dann hattest. Und ja, ey, total sinnvoll. Also ich glaube auch mittlerweile bei Origin kriegt man es relativ günstig, zumindest entweder über Stores oder über andere Key-Seiten, wo man die dann kaufen kann. Wird auf jeden Fall einen guten Blick dann wert sein, auch im Nachhinein, auch auf heutigen PCs dann, die noch kräftiger sind, dann kann man ja sich an der Grafik noch ergötzen. Im Februar, einer meiner Lieblingstitel des Jahres, habe ich mich sehr darauf gefreut und war auch sehr froh, dass er dann gut geworden ist. Da habe ich mich damals auch um den Beitrag bemüht in der Sendung Metal Gear Rising Revengeance. Habe ich sehr, sehr viel Spaß mit gehabt. Ja. Hat es einer von euch mal ein bisschen gespielt? Das wollte ich immer. Es war immer für einen PC angekündigt. Ich weiß nicht, ob es jemals rausgekommen ist. Noch nicht. Die PC-Version soll noch kommen. Und ich würde es auch mal hoffen, obwohl es auf Konsole eigentlich auch sehr, sehr gut ausschaut. Also 60 Frames sind eigentlich fast dort gegeben. Und da sind echt tolle Partikel-Schnitteffekte sozusagen und so weiter dran. Aber eine PC-Version würde noch mal ein bisschen mehr vom Leder ziehen, wenn man da schön seine Stress-Effekte oder keine Ahnung, wie die alle Funktionen heißen, dann einschaltet. Ja, wobei ich sagen muss, dass es mich jetzt auch nicht ganz so gereizt hat irgendwie. Wahrscheinlich ist es im Endeffekt eigentlich ähnlich, ein bisschen wie das Devil May Cry auch. Würde ich eher nicht sagen. Also man merkt natürlich der Platinum Games, dass die dann dahinter saßen, sie übernommen haben. Also dann könnte man vielleicht eher Vergleiche mit so dem alten Devil May Cry oder Bayonetta dann in der Richtung machen. Nur Bayonetta war mir immer persönlich zu abgedreht. Ne? Also nicht nur von die Hexe und die macht die Hexenzeit und das und alles, klar, kennen wir ja. Aber es ging mir so viel unnötiges Zeug auf den Bildschirm, dass ich bei Bayonetta sehr schnell den Überblick verloren habe und nicht da vernünftig mich ins Spiel dann fallen lassen kann und mit der Engine dann kämpfen und blocken und so weiter. Bei Metal Gear Rising Revengeance war das allererste Spiel, was wir im Plauschangriff hier besprochen haben damals, als wir 2009 angefangen haben, als es angekündigt wurde, wo wir noch geflasht waren. Oh, du kannst punktgenau dann hier die Melonen zerteilen und du hast mit Raiden mit seinem Laserschwert kannst du auch wirklich die Leute zerhacken. Und das wurde zwar nicht zu 100% umgesetzt im Spiel, also du kannst immer noch an gewissen Stellen dann wirklich punktgenau dann deine Gegner auseinanderschneiden mit dem Cyber-Ninja Raiden, aber es fühlt sich ein bisschen mehr an wie so ein klassischer Brawler, ein bisschen damit, aber eine sehr ausgearbeiteten KI der Gegner und vor allem allem, es ist ein Action-Game, was auf dem Blocken ausgelegt ist. Und das hast du heutzutage nicht so oft. Wenn du sowas wie God of War und die anderen Sachen nimmst, dann ist es ja immer, okay, wie kann ich am effektivsten die Knöpfe drücken und zwischendurch mal ausweichen. Wenn du bei Metal Gear Rising nicht blockst, dann wirst du kaputt gemacht von jedem. Und da mal wirklich mit einem anderen Anspruch daran zu gehen, mit der fetten Grafik, mit der abgedrehten Kojima-like Story und vor allem die Musik möchte ich auch nochmal herausstellen. Fantastische so Heavy-Metal-Musik, die haben sich so einen, ich glaube, einen britischen Heavy-Metal-Musiker genommen, wo es da richtig abgeht bei den Kämpfen. Der letzte Bosskampf, ich saß 2 Stunden dran, war danach so erleichtert, dass ich den geschafft habe, aber auch großartiges Ding. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, jeder, der so Bayonetta oder so, das heutige Äquivalent von so Final Fight Prügel spielen mag und mal nichts oder kein Problem da hat, dass Cybersoldaten wirklich punktgenau zerschnetzelt werden können. Also der Brutalitätsgrad ist auch sehr hoch, aber an sich hatte ich sehr, sehr viel Spaß damit und ich kann es jedem empfehlen, der Bock auf solche Spiele hat. Hast du es für PS3? Für PS3 habe ich es, genau. Kannst du mir vielleicht irgendwann sogar mal ausleihen? Das kann ich dir gerne dann mal ausleihen. Ja, ich hoffe auch auf die PC-Version, aber ich gebe dir es für die PS3 gerne mal mit. Wie gesagt, die 60 Frames werden eigentlich fast immer gehalten dort. Und das ist an sich sehr cool. Wollen wir mal zum März übergehen, weil dort ist die Liste relativ umfangreich. Da hat es nämlich so richtig angefangen dieses Jahr. Da ging es richtig los tatsächlich. Ich möchte nicht allzu viel sagen über Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate. Das war das 3DS oder der Zwischenteil zwischen den beiden Lords of Shadow Action-Adventure Games. Ein bisschen angelegt an das Symphony of the Night von früher, nur nicht ganz so gut. Ich habe es immer noch ganz gerne durchgespielt, aber es ist so ein 60er, 70er Titel. Ich fand es leider ein bisschen träge irgendwie, muss ich sagen. Also ich hätte es mir ein bisschen spritziger und schneller gewünscht und lief auch nicht mit super vielen Frames, glaube ich. So. Nee, also es war ruckelig auf jeden Fall und es hatte den Fokus, obwohl es aussah wie Symphony of the Night, weniger auf Puzzeln und also Puzzeln nicht per se, aber auf Erkunden und schauen, wie du so Metroid-mäßig dann deine Items machen kannst, neue Wege aufmachen kannst, das gab es auch, aber es war wirklich ein Brawler, also so richtig viele Kämpfe zwischendurch, du hältst an, 5 Gegner springen aus und die musst du jetzt mit deinen Kombos bekämpfen und so weiter. Es gab einige nette Ideen, aber insgesamt war es so, also man kann es durchspielen als Castlevania-Fan, es gibt mittlerweile ja auch die HD-Version für PS3 und für Xbox 360 als Download, die habe ich noch nicht gesehen. Wahrscheinlich ist dort mit der Framerate besser. Kann ich mir durchaus vorstellen. Aber es ist kein unbedingtes Muss. Die Story war immerhin nett und da ist immer noch dann so Sprecher wie Robert Carlyle mit dabei gehabt und den Schauspieler aus Game of Thrones, der hat dort den Alucard gespielt, Rob Stark oder so. Ach so, du meinst Sean Bean. Nee, nicht Sean Bean, Rob Stark. Rob Stark, das ist ja jetzt so ein relativ angesagter Schauspieler, der jetzt auch bei Pompeji mitspielt nächstes genau, Jahr. Genau, aber ich weiß leider nicht mehr den Namen des Schauspielers, auf jeden Fall der dann für den Vater übernommen hat, für die ganzen Staffeln dort, als der König im Norden. Hast du schon alle 3 Staffeln ich gesehen? Ich habe die Staffeln geguckt, ja, ich habe die Bücher nicht gelesen, deshalb. Also ich weiß, wir spoilen hier nicht Game of Thrones und so weiter, was dort passiert, aber wem die Stimme bekannt vorkommt von Alucard dort, das ist dann der Rob Stark aus Game of Thrones, der dabei gewesen ist. Im März, und jetzt wieder, das Shitstorm-Wort zu verwenden, aber SimCity ist rausgekommen. Ach, ich dachte, Tomb Raider kommt jetzt. Nein, da gibt's doch keinen Shitstorm um Tomb Raider, oder? Stimmt. Sprechen wir dann, wenn es soweit ist. Aber SimCity, ich bin ein Oldschool-SimCity-Spieler, aber Oldschool im Super-Nintendo-Sinne. Also da habe ich sehr gern gespielt oder die SimCity 2000s und so weiter. Danach hat es mich nie so enorm wieder gepackt wie früher. Nur jetzt, es hat sich interessant angehört bei dem neuen SimCity, was ankommt, mit, dass es mehr Online-Features haben will und so weiter. Aber das ist ja anscheinend richtig nach hinten losgegangen. Ich habe es nicht gespielt. Ich weiß, dass Hauke sich damals mit beschäftigt hat hier sehr. Dass wir unheimlich viele Probleme hatten, wie, glaube ich, eine ganze Menge andere Spiele auch. Und die gleichen Probleme hatten sie lustigerweise später beim Mac-Start dann nochmal, dass du nicht auf Server kamst und deine Städte waren weg. Und ich habe von vornherein nicht so viel Bock auf das Spiel gehabt. Und all diese ganzen Probleme haben mich dann eher noch darin bestärkt, die Finger davon zu lassen. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal total viel Langeweile habe und alle anderen Spiele auf meinem Stapel weggespielt habe, dann hole ich mir vielleicht mal die Download-Version und gucke da mal rein. Aber ich weiß nicht, mich hat es nicht so. Es ist schade, weil ich glaube, es wäre echt gut angekommen und es war die Zeit dafür und die Leute hatten echt auch Bock drauf. Aber da ist schon echt viel schief gelaufen. Ich glaube, es gibt kein Spiel dieses Jahr, wo so viel technischer Fuck-up passiert ist wie mit SimCity. Also ja, es ist so ähnlich, die Intention oder die Message, die sie verbreiten wollen, ist genauso nach hinten losgegangen wie beispielsweise bei dem Forza, was wir später auf der Xbox One hatten, auch wenn es unter anderen Voraussetzungen ist, aber dort waren es eben Micropayments und Inhalte, die rausgeschnitten sind aus dem Spiel. Hier war es, dass du durch den Online-Zwang nicht mal offline überhaupt eine Stadt bauen kannst, sondern immer online sein musst und dann die Städte auch in den Größen beschränkt sind und dann weitere Features, wo man gemerkt hat, dass das Game beschissen hat mit dem Aufbau der Städte, die haben einfach dann irgendwie Werte aus der Luft gegriffen und da sind da, also es war so, die Leute, die dann deine Arbeiter, die aus den Häusern gegangen sind, sind losgelaufen, sind dann zur Arbeit gegangen und dann einfach in andere Häuser wieder zurückgegangen, nachdem die mit der Arbeit vorbei waren, weil die am nächsten dran waren von der KI, also das hat die Immersion dann dir zerhauen. Ja, okay, da weiß ich nicht, ich glaube, das kann ich vernachlässigen, wenn die SimCity-Bewohner in andere Häuser zurückgehen. Es sind immer ich wieder auch manchmal in andere Häuser zurück, wenn ich aus der Arbeit raus bin, nicht in das Gleiche. Solange deine Zahnbürste da noch ist, ist ja alles okay. ja, aber SimCity ist leider unter den Erwartungen dann geblieben. Für mich nicht unter den Erwartungen und wir haben es gerade eben kurz angesprochen, aber auch habe mich zwar bedingt darauf gefreut, weil ich das jetzt, ich hatte es im Auge, ich wollte es gerne spielen, aber da hat es mich richtig geflasht, als ich es gespielt habe, war Tomb Raider. Ja. Das neue Update. Ich habe es dann auch, da hatte ich meinen neuen PC, gerade dort, und das war das Erste, was ich dann drauf auf dem PC gespielt habe, anstatt auf der PS3 und der Xbox. Und grafisch, finde ich, gibt es sehr wenige Spiele, die mit dem Tomb Raider da mithalten können, was so Third-Person-Action-Adventures dort angeht. 60 Frames hatte ich gehabt, 1080p, super flüssig immer und wirklich Partikeleffekte. Gesundheit, toll designte Grafik, das Gameplay natürlich ein bisschen weg vom klassischen Tomb Raider gewesen, da haben wir ja auch diesen umfangreichen Talk dann doch mal gehabt im Nachhinein, aber das will ich dem Game an sich nicht ankreiden. Nö, das geht mir genauso, ich musste es zwangsläufig auf Xbox 360 spielen, weil das war die einzige Version, die wir früh hatten schon, um das im TV rechtzeitig berücksichtigen zu können, aber auch da sah es fantastisch aus, hat mir richtig viel Spaß gemacht, ich verstehe, aber auch alle Punkte, die man im Spiel ankreiden kann, es ist natürlich sehr reißerisch inszeniert. Du merkst genau, wie abseits des Weges es immer diese kleinen Rätselhöhlen gibt, in die du reingehen kannst, die sie nur gemacht haben, damit sie halt irgend sowas wie... Es ist Alibi. Genau, sie haben solche kleinen Schatzsuch-Grab-Abschnitte mit drin, du musst sie aber nicht machen und sie sind auch sehr, sehr simpel. Es ist im Grunde genommen schon ein sehr, sehr amerikanisches Actionspiel, es ist auch recht brutal. Aber trotzdem, es war mir echt egal, für mich war es fast so mit, dass noch ein bisschen bessere Uncharted. Ich fand es einfach rundum gelungen und ich werde es auch auf jeden Fall nochmal, wenn jetzt das kommt ja nochmal in dieser Definitive Edition für PS4 und Xbox One raus. Mit die zwar komischerweise neu formierter nicht, Lara im Gesicht ein wenig, genau, oder? Die hat eine neue Lara dann und ein paar neue Effekte, komischerweise keine 60 Frames, aber ich glaube, da spiele ich es nochmal in Ruhe und mache auch nochmal all den Nebenkram, den ich auf der Xbox 360 damals nicht gemacht habe, weil mir hat es echt Bock gemacht, ich kann es nicht anders sagen, da kann man mich anspruchslos nennen, weil ich die Kritikpunkte mir da echt wurscht waren. Ich hätte, also ich würde da eigentlich auch beipflichten, nicht, dass du anspruchslos bist, sondern dass ich auch sehr viel Spaß mit dem Tomb Raider hatte. Und klar, ich bin so ein Oldschool-Tomb Raider-Fan, der den ersten Teil sehr gern noch durchgespielt hat und die anderen danach bedingt auch auf der PlayStation 1 noch und die Serie dann aus dem Auge verloren hat. Der hat mich jetzt wieder dann wirklich eher an Uncharted erinnert, durch die Struktur mit den vielen Shootouts und so weiter. Aber es hat sich alles knackig angefühlt. Es war super inszeniert. Die Level an sich, es wurde Open World immer mal gerne reingeworfen als so Beispiel, guck mal, du hast eine ganze Insel, die du bereisen kannst, aber das ist eigentlich auch nur Makulatur, du hast eher dein, ich habe es ein bisschen so wie Multiplayer-Areale empfunden, wo du dort durch die Level gehst, dass du ein paar Möglichkeiten hast, sowas wie die Shantytown, die da ist, die eigentlich auch ein guter Multiplayer-Level wäre, wo du dann viele Verstecke und so weiter dort machen kannst, also ein bisschen weitläufigere Level, aber ansonsten war es auch eher der Schlauch, den du dann durcharbeitest mit ein bisschen dem Gefühl, dass es dir dann Freiheit gibt. Es hat aber von vorne bis hinten Spaß gemacht. Story lassen wir mal außer Acht. Ne? Das ist eher sekundär. Ach, das fand ich sogar auch noch okay, muss ich sagen. Ja, also wenn ich da, ich musste auch an Uncharted eben dort denken und da hat natürlich, was so Story und Charaktere geht, Uncharted bei Weitem die Nase vorn gegenüber dann Tomb Raider selbst gehabt, aber was so Gameplay und Stimmung und Welt und Gegnerdesign und so weiter angeht, da muss ich schon sagen, da hatte ich auf jeden Fall irgendwie doch einen Tacken mehr Spaß als mit dem dritten Uncharted bei Tomb Raider gab's. Dort, okay, ja. Nee, beide haben ja so eine kleine Reise in die Ursprünge des Charakters. Also Uncharted hat ja diese Zeitsprünge, wo man mitkriegt, wie er und Sully zusammenkommen. Und Tomb Raider beginnt ja im Grunde mit diesem Teil neu. Das heißt, man erlebt, wie aus Lara Croft halt die harte coole Amazone wird, die im geilen Tomb Raider 1 auf der PlayStation 1 die beiden Wölfe am Anfang mit so einem Doppelsalto und ihren Doppelknarren erledigt, sodass man sagt, Mensch, die ist aber cool. und ich da, also das ist die eine Sache, wo ich sagen würde, da hat mir Uncharted mehr gegeben, weil ich irgendwie auch ein bisschen mehr Origin-Story erwartet hätte von Tomb Raider und mir ist doch zu... Okay, sie leidet ein bisschen, okay, da kommen die Sachen, die auch in der Demo und in den Previews überall gezeigt wurden. Ach, schon vorbei, jetzt ist hier Lara Croft. Das fand ich so ein bisschen lame. Ja, hätte ich gerne mehr gehabt, auch mehr einfach dieses Misstrauen, was in den späteren Tomb Raiders, dass sie ständig betrogen wird von ihren Partnern und alles. Das fehlt mir alles. Die Gründe, wie es dazu kam, dass sie den Leuten nie vertraut, die fehlen mir zum Beispiel ein bisschen. Also weil es ist halt, sie ist ja mit dieser Gruppe von Leuten und irgendwie ist, ja, man will jetzt auch nicht spoilern und so, aber es ist schon nicht, es wird einem schon leicht gemacht, auch zu sehen, wohin alles geht. Und am Ende ist es halt genauso, wie man eigentlich erwartet hat. Und irgendwie, mir fehlen so ein bisschen die life-changing Moments im Spiel aus Sicht von Lara Croft natürlich. Klar ist das ein geiles Spiel, sieht geil aus, läuft sich wie so ein wundervoller, schöner Schlauch von vorne bis hinten durch und ist einfach grafisch und spielerisch top-notch und fast 100% eigentlich. Also, weil das geht flüssig ineinander über, es sieht toll aus und es spielt sich gut. Es ist halt nur, es ist, was es ist. Und mir fehlt, wie gesagt, so ein bisschen die Origin-Story, so ein bisschen mehr Story über Tomb Raider, über Lara Croft meine ich natürlich, weil da hatten andere Spiele sogar schon mehr. Also andere Tomb Raider-Teile hatten sie als 16-Jährige, hatten sie in verschiedenen Lebenssituationen, wo man denkt, ah, okay, jetzt erfahre ich ein bisschen was über sie. Und ich meine, wenn eine Sache wirklich klar ist, dann, dass Lara Croft unglaublich flach ist, storytechnisch. Und das, da hätte ich gerne ein bisschen mehr gesehen. Mal eine mutige Charakterisierung, ihr auch mal Ecken und Kanten geben. Ja, es war keine glaubwürdige Reise eines Charakters, bei Punkt A anfängt und dann zu der formierten Figur. Diese Reise war halt Quatsch, das haben sie dir so schön verkauft am Trailer und am Anfang und im Trailer, aber komm, da war ja nichts von. Das ist natürlich auch so ein Genre, das ist bei Uncharted ja nicht anders, du hast immer eine riesen Diskrepanz zwischen, wie sind die Charaktere als Menschen und wie treten sie in Zwischensequenzen auf und was machen sie im Spiel. Das ist aber auch eine müßige Diskussion, weil das muss, glaube ich, einfach so sein, weil du kannst Menschen nicht als Menschen so darstellen zwischendurch, wie sie sind, wenn sie im Akkord ständig Menschen umbringen. Also du hast da immer diesen Zwiespalt. Aber trotzdem, die Entwicklung hätte man besser darstellen können, aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm. Und ich muss auch sagen, weil ihr beide jetzt auch das Wort Schlauch gesagt habt, also auch da, finde ich, ist es ein guter Kompromiss. Also es gibt es gaukelt einem schon vor, dass man sich ein bisschen immer in diesem Dschungel bewegen kann und so. Und das ist auch besser als bei Uncharted. Bei Uncharted hast du so viel unsichtbare Wände, die dich immer irgendwo langschieben. Also mir hat es in der Beziehung da noch ein bisschen besser gefallen und ich sehe alle eure Punkte, aber mich hat es da nicht so gestört mit der Geschichte. Es war ein breiter Schlauch und unabhängig von den ganzen Sachen ist es auf jeden Fall in meiner Top 10 des Jahres dann mit das dabei. In der Top 10 auf jeden Fall. Ja. Ich bin nie der größte Fan von God of War gewesen. Ich habe es ein bisschen mal hier und da gespielt. Ich weiß, es ist vielleicht ein persönliches Ding, dass ich da nie richtig reingekommen bin. Der vierte Teil, oder zumindest God of War Ascension genannt, die vier haben sich ja gespart, nochmal das große Abschied auf der PS3 rausgekommen. Ich habe ein bisschen reingespielt, groß beeindruckt, und ich habe es meinen Geschwistern gegeben, weil das komplette Spiel auf Griechisch synchronisiert ist, dass sie spielen können. Das war nochmal was Besonderes. Sind die jetzt volljährig mittlerweile? Ja. Okay. Ja, also doch, ja, alle. Also kann ich den jetzt auch offiziell geben. Schweiß von der Stirn wegwisch. Nee, aber die haben sich da gefreut, weil das alles so die Cutscenes, alles auf Griechisch synchronisiert ist und so weiter. Ich konnte es aber nicht beurteilen, was bei dem besser oder schlechter gewesen ist bei den Leinen. Ich habe nur gehört, dass das Spektakel ein wenig zurückgefahren wurde gegenüber dem dritten, was dann bei Ascension losgegangen ist. Hast du überhaupt ein bisschen mal gesehen? Oder? Simon, möchtest du? Entschuldigung. Oder soll ich erst? Ja, meine Nase gerade. Das kitzelt immer so und dann kann ich schwer reden. Mach du doch. Ich habe es durchgespielt. Ich fand es okay, aber es ist in jeder Beziehung nicht ganz so geil wie Teil 3, wo halt echt schon so der Höhepunkt erreicht war. Es hat auch ein paar, also God of War ist für mich mit immer so das polierteste Spiel überhaupt. Es sieht von vorne bis hinten immer geil aus. Und da gab es ein paar Stellen und Texturen, wo ich gedacht habe, oh nee, das schaut nicht so richtig geil aus. Ich weiß nicht, hast du es gespielt, Simon? Es gibt doch irgendwann diese Stelle, wo du auf diesen riesigen Schlangen so rumfliegst. Ist noch relativ früh im Spiel. Das sind so riesige Schlangen aus Stein oder so, wo du dann immer von einer zur anderen wechselst. Und da gibt es schon einige sehr grobe Texturen und sowas. aber es zieht sich auch ein bisschen durchs Spiel. Es gibt auch einige Längen inhaltlich und einige sehr nervige Stellen, wo ohne Ende Gegner dich zuspammen und die du alle besiegen musst, um dann weiterzukommen, gerade auch zum Ende hin. Also es war schon immer noch gut, aber es war schon eher ein kleiner Rückschritt. Und man hat so gedacht, okay, das ist so ein typischer, wir melken noch einmal die letzte Konsolengeneration. Oder die Engine ist noch Spieler gebaut, aus. Lass uns noch was rausholen. Genau, lass doch noch draus was machen. Vielleicht sind das alles auch noch Versatzstücke, die sie mal gebaut hatten für frühere Spiele, die da nicht gut genug waren, dass sie da noch Grafiksets oder irgendwelchen Kram hatten. Es ist schon okay und es klingt jetzt auch böser, als es eigentlich ist, aber es ist nicht so, es ist nicht das Highlight der God of War-Serie gewesen, meiner Meinung nach. Ja, ich habe es leider nur bis zur Hälfte gespielt, obwohl ich alle davor und die Story mag und gerne wissen will, wie es eigentlich ausgeht. Aber ich habe ja zwischendurch, was für ein God of War-Spiel für mich neu war, so ein bisschen die Lust verloren und ein bisschen Langeweile machte sich breit und dann habe ich irgendwie aufgehört und nie wieder angefangen. Aber ich will es eigentlich noch durchspielen. Naja, wie es aufhört, weißt du ja eigentlich schon. Es ist ja ein Prequel, von daher mündet es dann... Ach Moment, jetzt du meinst das ganz neue, gell? Okay, ich meine, ich rede... Entschuldigung, ich bin völlig woanders. Ich bin immer noch beim dritten. Ach so, das dritte? Ich habe den dritten immer noch nicht. Hast du die Lust verloren? Ich habe den dritten immer noch nicht, ja, gebe ich gerne zu. Ich dachte gerade, das war mit den beeindruckenden Szenen und ja, auch ja, den ich, fand den ja auch geil und so, gerade die ersten... die erste Hälfte, aber wie gesagt, irgendwo habe ich da die Lust verloren. Stimmt, das Neue habe ich aber auch gespielt. Stimmt, das ist wirklich, das wirkt wirklich wie so ein PSP-Teil auf PS3 übersetzt. So. Auch so ganz bodenständig, nichts Übertriebenes, Sachen, die wirklich wirken, als hätte man sie schon vor Jahren gebaut und jetzt erst eingebaut. Mhm. Ja. Aber gut, da habe ich kurz falsch zugehört. Aber vielleicht ist das ja ein guter Grund für einen von euch, mir endlich mal ein God of War 3 zu leihen, weil meins damals war schon von Trant und das wollte er wieder haben und jetzt habe ich keins mehr. War noch die Version mit dem Delay in der Steuerung, was ja vorab noch dann so gewesen ist. War das so? Ja. Das war in der Vorabversion war noch ein Delay in der Steuerung, was Trant moniert hat, was zum Glück dann rausgepatcht wurde. Diesen Rant hast du schon mal verbaut? Den Rant habe ich schon mal verbaut, ja. Der hatte Trant diesen Rant per E-Mail rumgeschickt. God of War am Arsch, God of War. Das war schon fantastisch. Ich glaube sogar in einem der Jahresabschluss-Podcasts vor einiger Zeit. Also ich glaube, ich habe den dritten Teil. Ich kann den mal ausleihen. Ja, gerne. Ja, zumindest das Judgment sei schon, das God of War Ascension sollte der Multiplayer auch noch ein bisschen in den Fokus gestellt werden, aber der sollte ein bisschen an Power Stone erinnern eigentlich, aber ich habe es nur kurz gesehen und nicht gespielt bisher. Ich habe ihn gespielt, der hat auch tatsächlich, der war besser als ich dachte, aber es war jetzt auch nicht so ein Dauermotivationsding, wo ich dann super viel Bock hatte, mich ewig aufzuleveln, aber der war schon okay. Mhm. Was wir so über God of War oder Ascension hier ausgeführt haben, kann man eigentlich, oder habe ich den Eindruck, zumindest gespielt habe ich es noch nicht, weil ich mit dem Teil vorher noch nicht durch bin, aber auch auf Gears of War Judgment umlegen, weil da glaube ich auch, dass das Gefühl, was ich dann im Nachhinein mitbekommen habe von den Leuten, das ist, wir haben noch eins gemacht, weil wir die Engine gerade fertig haben, da saßen auch nicht die Leute von Epic dran, sondern ein weiteres Team. People Can Fly, die dann Painkiller und anderes Zeug gemacht haben vorher. Ein weiteres Gears of War hat sich euch nochmal hinter den Ofen hervorgelockt, weil ich habe den Teil vorher eben noch nicht gespielt, als Judgment, ich das nachkam. Nee. Ich habe es gar nicht gespielt, weil ich mag auch nicht, also ich mochte immer, dass es eine in sich gute Geschichte ist und gerade beim zweiten Teil ist es natürlich so cheesy, wie es ist, es hat aber auch funktioniert und es hat mich ein bisschen gepackt und das Judgment ist ja so mit solchen Score-basierten kurzen Abschnitten, wo du immer dann Ranking und Punkte bekommst und irgendwie hatte ich keinen Bock drauf. War die Luft für mich auch ein bisschen raus nach Teil 3. Ich habe es nicht gespielt. Also ich glaube, das erste Mal, das große Ding sollte doch 4-Player-Story-Koop oder sowas sein, dass 4 Leute gleichzeitig dort herumlaufen. Oder war es bei den alten auch schon, dass man mit 4 Playern das gleichzeitig machen kann? Das weiß ich nicht mehr. Aber wer ist, ey, das ist ein Ding, das kannst du für einen Zehner irgendwann dann mitnehmen. Auch. Wahrscheinlich mittlerweile sogar schon. Also wenig Spiele haben größeren Werteverfall als die Gears of War tatsächlich. Die kann ich auch nicht mehr losbekommen, wenn ich sie einmal durchgespielt habe, weil sie keiner haben will, weil sie schon haben. Luigi's Mansion 2 ist auch im März rausgekommen. Ich mich auch drauf gefreut. Ich konnte es leider nicht so lange spielen, weil dann das Modul nochmal hier durch die Redaktion gegangen ist, weil jeder mal reingucken wollte. Ich weiß, Fabian, du hast es durchgespielt und Simon, hast du die Gelegenheit gehabt, da mal ein bisschen zu zocken? Ja, ich habe auch 1-2 Stunden reingespielt. Mhm. Es ist strukturell auf jeden Fall ein bisschen anders als das alte Luigi's Mansion, weil das war ja nach 2-3 Stunden durch. Ne? Ja, dann und da war ich 2-3 Stunden noch in diesem ersten Haus dann drin und habe dort gegruselt. Nö, ich fand es auch schön. Ein bisschen komplizierter mit der Steuerung, als man es jetzt so gewohnt war. Aber ich finde es irgendwie toll. Ich mag Luigi's Mansion und finde es schade, dass das so stiefmütterlich behandelt wird eigentlich, die Reihe. Mhm. Da hätte man, also woanders kommen irgendwie, zähl mal allein die Mario-Sport-Klone, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Und ja, sowas wie Luigi's Mansion, der wird wirklich bei Nintendo ganz schön scheiß behandelt. Mhm. Ja, deshalb gab es ja so das Apologisten-Jahr des Luigi, dieses Mal, dass so 3-4 Spiele, wo Luigi front and center steht, erscheinen, als Entschuldigung für 30 Jahre, du bist am Arsch. Ja, die sollten einfach jedes Spiel, wo eigentlich Mario da vorne auf der Packung kleben sollte, in einer Mario und einer Luigi Edition rausbringen. Das wäre super klug. Gerade bei Nintendo ist es ja nun wirklich nicht das Problem, glaube ich, sowas ich muss beide kaufen, nicht Unnötiges los. Zu machen, genau. Da kriegt man immer irgendwie Leute, die kaufen beide. Ich sehe das, sehe ich da auf jeden Fall noch dicke Kursgewinne für Nintendo, wenn sie irgendwann auf die Idee kommen, wenn sie diesen Podcast irgendwann hören. Das könnte durchaus sein. An sich, aber das Luigi's Mansion 2, glaube ich, auf jeden Fall um einiges umfangreicher als auf dem gewesen und auch einer der wirklich interessanteren 3DS-Titel dieses Jahr, obwohl es so viele gute 3DS-Titel gab. Für den 3DS gab es mega viele gute Spiele dieses Jahr, aber Luigi's Mansion hat mich von daher überrascht, weil es zum einen echt schön inszeniert waren, weil es wirklich lang war. Ich dachte, das könnte ich mal so übers Wochenende schnell wegspielen, weil der erste Teil so kurz war. Und dann saß ich dran und es hörte nicht auf. Und dann kam immer noch ein neues Haus dazu. Und ich glaube, ich habe irgendwie... Entschuldigung, es war jahrelang mein Klingelton. Das ist auch sehr, sehr gut. Und das ist auch mit einem Highlight beim neuen Teil wieder. All die Sprachsamples und das Summen und so, das ist so lustig. Und es dauerte dann tatsächlich irgendwas zwischen 12 und 15 Stunden, die ich gebraucht habe. Und ja, ist cool. Ja, für das, was ich reingespielt habe, das ist aber auch ein bisschen die Plage von vielen Nintendo-Spielen, hatte ich den Eindruck, dass immer sehr, sehr viele Textboxen aufgeploppt sind, zwischendurch, die immer den Spielfluss ein bisschen unterbrochen haben. Ja, es ist halt, wenn du bei dem Professor bist, aber so in den Levels eigentlich bist du mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Ja. Im März, das vielleicht, obwohl da hatten wir schon echt viele große Highlights, aber auch ein Ding, auf das man sich schon seit langer Zeit gefreut hat und für mich wäre es 2012 eines der Highlights gewesen, wenn es da rauskommen wäre, aber Bioshock Infinite kam im März heraus. Das kam ja auch noch. Bioshock Infinite gab es auch noch im März. Ich habe es nachgeholt vor etlichen Monaten. Ich hatte leider zum Release, da standen dann diverse Reisen für mich an, dass ich es nicht direkt zum Release spielen konnte und da war ich schon dann im anderen Arbeitstrott dann danach drin, aber ich habe es über, ich glaube, den Oktober oder so nachgeholt und ich bin kein Bioshock-Fan in der Hinsicht, ich habe die alten Teile nicht wirklich gespielt und ich mag auch keine Ego-Shooter richtig und so weiter, aber ich muss sagen, speziell so das Drumherum und die Story haben mich am meisten reingezogen bei Bioshock Infinite und ich habe es als so für einen Star Trek-Fan war es ziemlich cool, was sie dort gemacht haben alles. Ich möchte kurz mal, weil ich muss mich gleich wegmachen, weil ich bin echt zu krank, ich fühle mich gerade leider echt nicht gut und ich schniefe ja auch nur jeden voll. Dazu will ich aber kurz noch was sagen, bevor ihr jetzt anfangt. Ich habe es gespielt und war innerhalb kürzester Zeit total gefangen von der Welt, klar. Habe mich dann aber auch schon geärgert, dass irgendwie das Spielprinzip, die Mechanik mir nicht mehr so zugesagt hat wie noch bei Bioshock 1 und 2. Auch weil das Setting vielleicht eine andere Form von Mechanik, finde ich, bedingt hätte. Also einfach... Du kannst nicht dasselbe nehmen, was in Bioshock in Rapture Sinn macht, mit dem Splicen und das dann irgendwie einen anderen Namen geben und dann ist es plötzlich überall in Columbia auch verfügbar. Fand ich ein bisschen, gerade wenn man so die Ansprüche hat, eine coole Geschichte zu erzählen, die wirklich einen auch greift, muss es irgendwie glaubwürdig sein und nicht wirken wie Teil 3 von der Bioshock-Reihe, sondern wie Teil 1 von etwas völlig anderem. Ja, und ich fand es aber auf jeden Fall super und gerade das Ende, ich finde es halt eines der, also die letzte Stunde im Spiel ist wahrscheinlich eine der, also für mich die schönste Stunde, an die ich mich erinnern kann. Also da so erinnerungstechnisch wäre direkt an nächster Stelle Zelda, Link to the Past, wo am Ende einem nochmal jeder Charakter in die Kamera winkt und alle total happy sind und irgendwie, für mich hat das so ein Ende, wo alle so... wo es richtig lang geht und gar nicht enden will und man irgendwie denkt, ah geil, komm, zeig mir noch was. Ja, okay, komm, guck ich mir auch noch an. Zeig mir einfach alles. Und genau so war es, finde ich. Nur besser, weil es einen auch noch mega zum Nachdenken bringt. Aber je länger das hinter mir ist und verblasst auch so ein bisschen die Erinnerung, bleibt wirklich nur diese Geschichte und was hier Ken Levine. Was er sich so, sag ich mal, als Grundsetting oder als Lösung des ganzen Dilemmas ausgedacht hat oder was man denkt, dass er sich ausgedacht hat, all das finde ich cool, bleibt hängen, rede ich gern immer wieder drüber, habe ich meine eigene Meinung zu, hat jeder eine Meinung zu, ist ganz geil, aber das Spiel an sich ist wirklich absolut belanglos, also als Spiel ist das Ding fast eine Enttäuschung und das meine ich wirklich bei aller Liebe, also wenn das nächste nicht mehr einfach mehr Spiel wieder wird und einfach diese Diskrepanz zwischen, ich baller da irgendwie die ganze Stadt kaputt, mit Waffen, die mir nicht erklärt werden, mit Gadgets, wo ich nicht genau weiß, warum die überhaupt existieren und all diesem Kram. Und hab dann diese Story, die mich aber voll zum Nachdenken bringt und emotional berühren will, und gleichzeitig habe ich aber dieses die Spielmechanik irgendwie von vor 5 Jahren. Das ist funktioniert für mich nicht. So, geht manchmal, manche Spiele können das, dass man vergisst, dass das Spiel selbst einfach nur stupide ist, aber in dem Fall habe ich einfach mehr erwartet, weil es halt so viel suggeriert, was die Welt, es macht die Welt so lebensecht, dass die kleinsten Fehler einen natürlich dann ins Auge stechen. Und in dem Fall ist es gerade die Kämpfe, finde ich, da kann man gar nicht viel diskutieren. Ich fand die mega langweilig, die waren immer identisch. Man kann mit Sicherheit auch da viel machen mit seinen Kräften und Kombinationen, aber ich fand es einfach von vorne bis hinten reiner Durchschnitt. Einfach nur nicht schlecht, nicht gut, einfach nur ein bisschen langweiliger Durchschnitt. Und ich habe es nur gespielt, weil ich die weil ich die Stadt, die ich als Charakter einfach mal sehe, so mir so gefallen hat und mir natürlich, wie heißt sie nochmal? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Heather wollte ich schon sagen. Nein. Elisabeth. Elisabeth, genau. Die fand ich natürlich super und seit Alex in Half-Life ist man ja Fan von so weiblichen Companions und fand ich, haben sie super gemacht. Und wie gesagt, also allein für das Ende ist das ein Spiel, was man durchspielen sollte. Einfach nur, dass man weiß, das war das Spiel und darum ging's. Aber ich muss mich zwischendurch schon ganz schön durch die Level so durchquälen. Genau, es war wirklich schade. Dass Entschuldigung, nicht so lange. Nee, aber du hast einmal, also, cool. Aber es spiegelt auch wirklich meinen Eindruck wieder. Und jemand, der eben nicht die alten Bioshock-Teile kennt, hatte ich also nicht diesen Altballast, was die Story und die Art, wie das Spiel funktioniert, dann im Kopf, wie das funktionieren kann. Ich fand, es war ein sehr ordinärer Shooter an sich, wo man eigentlich dachte, dass das Shooter-Genre sich schon bei vielen Sachen weiterentwickelt hat. Es wurde viel für die Immersion getan, dass du, also dieser ganze Anfang auch, also der Anfang war auch schon super, ne, mit dieser die Analogie Anfänge für die Geburt super, durch den Wasserkanal und dann, wo du Columbia siehst, das erste Mal dort aufwachen, aber dann gehst du dann irgendwie hin und machst eine Kiste auf und nimmst 3 Hamburger, die du gleichzeitig isst und dann geht deine Energieleiste hoch und so weiter und sammelst wie blöd ein. Ich habe auch irgendwann nicht mehr geguckt, was ich dort einsammle, habe einfach auf den Sammelbutton geklickt, weil du irgendwann dazu... Ja, man dann, läuft nur noch rum, drückt die ganze Zeit, sammelt alles ein. Ist mir was dann dort ist. Das ist so ein bisschen, es ist halt wahllos. Es ist nicht, ich gucke mir nicht die Welt wirklich an und suche was und erlebe was, sondern ich laufe in jede Ecke und drücke A. Genau, ne, und mich hat wirklich die Story dann da dran gehalten, wo auch zu den richtigen Punkten so die richtigen Erkenntnisse dann gekommen sind. Und ich habe vorher kurz das erwähnt als Star Trek-Fan, weiß ich es umso mehr zu schätzen, weil da viele so Thematiken und Art, wie die Story aufgebaut ist und wo das hingeht und wie das miteinander verwoben ist, das könnte auch eine Star Trek-Geschichte sein. Ne, wie das Ding da abläuft und auch das Ende fand ich sehr gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch noch nicht das Add-on gespielt, dieses Under the Sea oder wie heißt es nochmal? Ach, wo ist Burial noch? Verzauberer und unterm See Tanz. Bioshock Burial Under the Sea angeguckt, aber ey, ich bin froh, dass ich diese Geschichte dort erlebt habe und mich trotzdem durch das Spiel durchgearbeitet habe. Ja, das stimmt, aber es ist wirklich so, mir sind auch nur einzelne Bilder und Sätze im Gedächtnis geblieben, da gibt es wirklich coole Stellen, aber das Spiel an sich, das ist halt echt Banane eigentlich. Es ist auch nicht schlechter als die alten Bioshocks, aber es hat sich halt in den Jahren dann doch so viel getan, dass das einfach stehen geblieben ist. Und es gab noch ein paar Sachen, die ich okay fand, wie zum Beispiel, dass man diesen Haken hatte, mit denen man an diesen Schienen da so langfahren konnte. Ich wusste nie, wo ich langfahre. Ja, das war sehr unübersichtlich teilweise, aber das hatte nochmal ein ganz cooles Immersionsfeeling. Aber so als Spiel war es schon echt nicht geil. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei aller Liebe für das Ende, ich möchte nicht ruhigen Gewissens sagen, dass ich da saß und habe gedacht, cool, hast alles 100% verstanden, was da jetzt passiert ist. Nee, das nicht. Aber ich finde das auch einfach, ich finde es schöner. Ich finde die Konsequenz schön. Wenn man mitdenken muss oder zumindest gar nicht weiß, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Also ich finde es schön, dass die Story irgendwie konsequent weitergegangen ist und nicht versucht wurde, alles nach, wir müssen das und das befriedigen und das erklären und so weiter, sondern man kann sehr viel sich dann rausziehen an Infos, die man nicht hat, wenn man wirklich auf diese Audiologs guckt, was eben dann wirklich etliche Zusatzinfos dann gibt. Da muss ich nur mal kurz einhaken, das wollte ich nämlich eigentlich eben noch sagen. Ich finde, das ist ein ganz schlechter Mechanismus in Spielen, der hoffentlich bald mal wieder ausstirbt. Das fanden alle Leute cool, als es aufkam. Aber Audiologs in Spielen sind kacke. Die sind genauso doof wie Textlogs, weil ich will nicht was... dann soll das Spiel mir das irgendwie in der Story verwoben erzählen, aber nicht so, ich gehe da irgendwo hin, da liegt was, dann spiele ich es ab und weiß eigentlich nicht, darf ich jetzt weiterlaufen oder muss ich stehen bleiben, weil vielleicht mache ich die Tür auf und dahinter stehen drei Gegner oder dahinter kommt die nächste Cutscene oder das und das passiert, und dann verstehe ich beides nicht mehr, dann kann ich das Audiolog nicht mehr hören und dem Spiel nicht mehr folgen. Also Audiologs sind irgendwie dumm. Nee, da, die da sind vielleicht gut in Spielen, die keine Action-Elemente haben, sondern nur was, wo ich weiß, da muss ich nicht schnell reagieren und da passiert nichts Unerwartetes. Aber in so Action-Spielen, da sind die blöd. Da hast du auch absolut recht. Mein Argument war nur, dass da auch Info nochmal weiterführend ist für Sachen, wo Fragen offen sind. Da wird eigentlich relativ viel ziemlich deutlich erklärt. Man muss leider nur ein bisschen suchen, bis man es dann erklärt bekommt. Und zumindest, also ich saß nach dem Spiel erstmal da und musste erstmal kurz durchatmen. Ja, man hat enormen Redebedarf, finde ich. Genau, man will genau. Sofort, ich meine, wie viele, im Ernst, reden wir doch mal, wir sind ja jetzt nicht Kunstfilmkritiker oder Kenner, sondern wir sind Videospielredakteure. Und dann ist natürlich so, wie viele Spiele gibt es denn wirklich, wo man danach unbedingt mit jemandem reden will? Ja, ich kann mich da so an ein paar erinnern, Metal Gear Solid 2, so war, also natürlich Bioshock und so ein, zwei andere Titel, aber es ist selten so, dass überhaupt Fragen noch offen sind. Entweder man kriegt überhaupt kein Ende oder man kriegt das, du rennst aus dem explodierenden Schloss und hast die Olle noch unterm Arm und steigst in den Helikopterende. Genau, dann gibt's irgendwelche Call of Duty-Enden, die ich schon alle vergessen habe. Ich weiß keine mehr, aber irgendwas explodiert ganz sicherlich. Spiel das nächste Call of Duty, da wird's in der Cutscene nochmal verbaut. Ja. ich denke auch, ey, über Spiele reden ist geil, aber selten geben Spiele auch genug her, um drüber zu reden. Und allein, also das könnte auch ein Film sein, wo Leute über Matrix lange noch drüber reden würden. Aber die meisten, die Bioshock gespielt haben, haben es wahrscheinlich gar nicht durchgespielt. Und am Ende, die es durchgespielt haben, wissen, glaube ich, trotzdem nicht, was passiert. Ich habe eine Theorie, jeder hat eine Theorie, aber ich mag es halt, wenn es offen ist. Ich meine, simple Lösungen, sag ich mal, werden einem in Spielen ja ständig angeboten. Genau, ich bin vollkommen d'accord damit, wie das Spiel in meinem Kopf jetzt sich so zusammengefügt hat und wie ich die Story interpretiere und verstehe. Und ich brauche nicht Bioshock Infinite The Lost Files und zeig mir bitte ganz genau, wo das und das und wie das dann erklärt wird und warum die Person so und so war und was hat es jetzt mit den Zwillingen aussieht und whatever. Ne? Also ich bin zufrieden damit, wie ich mit dem Spiel dann, oder wie mich das Spiel rausgelassen hat und wie ich damit dann weitergelebt habe. Aber ist es nicht, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, irgendwie, wenn ich jetzt an Bioshock zurückdenke oder auch früher an System Shock, das war ja prinzipiell auch schon ähnlich, aber meint ihr, den fällt bei Irrational vielleicht mal irgendwann ein anderes Schockspiel ein, wo sie auch so eine coole Geschichte erzählen, wo sie einfach mal ein anderes Genre ausprobieren, weil offensichtlich kommen sie ja nicht so richtig weiter in dem, was sie da machen, sondern machen halt so einen relativ mittelmäßigen Shooter. Ja, aber wie würde man es anders machen? Also was keine, sollte man daraus keine für Shooter-Elemente wäre zum Beispiel ich weiß, mal. Ich weiß, keine normalen Projektilwaffeln. Aber dann läufst du ja nur noch durch eine Stadt und machst gar nichts. Nö, die können ja Kräfte machen. Du kannst ja irgendwie die Kräfte intelligent vielleicht kombinieren, daraus mal ein bisschen mehr ziehen. Aber die Projektilwaffen und riesige Metallmonster, auf die man stundenlang ballert, bis sie explodieren, das hatten wir jetzt dreimal. Genau, also man hat viel gesehen, dass da natürlich ein Zugeständnis war, dass ein Spiel, was per se durchaus sperrig sein könnte durch die Art, die Story, die es erzählen will, die ganze Cover-Diskussion zu Beginn, warum zeigt man denn, das ist nicht Elizabeth auf dem Cover, sondern das Ami-Cover hat dann den Booker mit einer Knarre drauf, damit das auch an die Shooter-Fraktion verkauft werden kann. Und das versucht wurde durch eher allgemeingültiges Gameplay, wo sich jeder darauf einigen, das verstehe ich, ich habe eine Knarre und ich balle auf große Metallmonster und sich bewegende Abraham Lincoln-Figuren und so weiter. Das kann ich kapieren, deshalb kaufe ich es mir. Und vielleicht werden die Leute dann davon überrascht, dass sie dann doch mehr da bekommen, als ein eigentlicher Shooter dann machen könnte. Ich hätte es auch lieber als Grafik-Adventure oder sowas gesehen, ehrlich gesagt. Ne? Einfach so, für mein Empfinden. Das verkauft sich dann aber leider nicht, das ist das Problem. Aber die Story ist das Geile und die Charaktere und das hätte man ohne das Geballe auch inszenieren können und ich glaube auch, da hätten am Ende trotzdem genug Leute zugegriffen, aber heute geht es halt um Abverkäufe, klar, und dann brauchst du halt irgendein Shooter-Element. Ist das logisch? Zumindest wenn dieses Zugeständnis an das durch das Gameplay dazu geführt hat, dass mit diesem Aufwand und grafisch und visuell und wie Columbia aufgebaut war, war schon sehr, sehr beeindruckend. Also sie haben sehr, sehr viel Aufwand in diese Welt gesteckt. Das konnten sie sich anscheinend wirklich nur erlauben, da sie das Gameplay allgemeingültiger gemacht haben, damit sie es dann noch genug verkauft. Ich hoffe, dass die Formel zumindest noch aufgeweicht werden kann, dass das Gameplay sich eher dem anpasst, was sie damit ins Spiel transportieren wollen und nicht dann diese Schere dann oft noch da ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dieses Multidimensionsprinzip nochmal, Multiversen theoriemäßig, dass sie da nochmal reingehen in diese Art von Spiel, weil ich glaube, da bietet sich eine Menge Möglichkeiten. Wir waren ja jetzt immer in Columbia und alles andere hat sich so drumherum ergeben. Aber ich glaube, dass die auch ein richtig gutes mit dieser Idee, mit dieser Prämisse, die sich am Ende auch irgendwie andeutet, dass man da ein geiles Spiel machen könnte, was einen so sehr überrascht, weil es permanent was anderes ist. Weil man wirklich zum Beispiel permanent in eine andere Dimension springt, die wirklich anders ist und nicht einfach nur so wie in Bioshock, da steht jetzt halt das Turret links statt rechts oder weißt du, da ist ja nicht viel passiert, wenn man ehrlich ist, ja, bei den Dimensionssprüngen im Spiel. Eigentlich so wie Stanley Parable hätte man sowas daraus machen können. So viel, ja, alles mögliche, aber das kann man ja noch. Ich glaube, wenn die Idee vielleicht jetzt irgendwie mal geboren ist und man merkt, okay, der Shooter-Part kam nicht an, also für das nächste Bioshock erwarte ich schon irgendwie für die Kämpfe etwas anderes. Es wird weiterhin Kämpfe geben, aber Frage ist eher, wird es so sein wie bisher? Genau, also wenn ich Bioshock im letzten Jahr gespielt habe, habe ich das Gefühl, ich habe ein Spiel aus dem Jahr 2013 gespielt, aber gameplay-technisch war es ein Shooter aus dem Jahr 2005 oder so. Ne? Und wenn ich Shooter andere gespielt habe, die fühlen sich heutzutage eben anders an. Das war vielleicht diese Diskrepanz. So ging es mir, als ich Doom 3 gespielt habe, ging es mir genauso, so ein bisschen mit Bioshock. Einfach zu, es ist ein tolles Spiel, sieht geil aus, ist aber irgendwie nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Gut, aber dann lassen wir uns den Simon auch mal entlassen, damit er sich seine Nase gut vernünftig ausschneiden kann. Es tut mir leid, Leute, aber es hilft ja keinem. Ja, hier. Ey, das ist ja kein Problem. Willst du denn vielleicht noch, hättest du im Kopf was für dich zumindest, das Spiel, was dich dieses Jahr am meisten beeindruckt hat, dass du uns dann noch mal ein bisschen was mitgeben kannst, oder fällt dir das jetzt auf die Schnelle nicht ein? Da muss ich jetzt wirklich gerade kurz überlegen. Ja, du brauchst jetzt nicht lang erklären, warum da und da, aber du kannst dir ganz zum Beispiel sagen, also Last of Us und sowas wäre natürlich später dran. Ja. Ja. Oh ja, Last of Us. Und Last of Us, Stanley Parable, hat mich beeindruckt. Ich fand das XCOM auch sehr toll. Das kam letztes Jahr schon. Aber nicht das. Letztes Jahr? Nicht das Declassified, ne? Nee, Entschuldigung, ich meinte schon, ich dachte, das wäre dieses Jahr gewesen. Echt, Alter, ist das lange her. Also das ist einiges, GTA 5 hast du ja auch gespielt, da haben wir uns ja noch dann 5, vom Mediamarkt getroffen, dann nachts. Stimmt, ja, in der Nacht, ja, genau, und dann haben wir beide keins bekommen, gell? Nee, ich habe eins noch bekommen, weil ich für die PS3 wollte und da noch genug vorhanden waren, aber leider die Xbox war sofort ausverkauft, die Xbox-Variante. Oder sowas, du hast ja, glaube ich, momentan fast nochmal Zeit, dass noch mein Beyond Two Souls, wenn du es mal spielen kannst, da wäre ich auch mal interessiert, was du dann darüber nachgedacht hast. Ja, ich habe es gespielt, ich bin noch in der Mitte, ich finde, es ist schon wirklich sehr wenig Spiel in diesem Film. Aber ja, das ist wohl die konsequente Weiterentwicklung von Heavy Rain, aber als jemand, der Heavy Rain super fand, kann ich mich damit jetzt nicht mehr so ganz einfreunden. Mhm. Auch weil die Story für mich zu simpel ist. Ich meine, man kann nicht sterben. Es ist alles so. Es ist eine coole Geschichte, aber irgendwie fehlen mir die Ups und Downs. Es fehlt mir irgendwie so ein bisschen der Inhalt. Es ist so. Heavy Rain ohne Dramatik. Es ist Heavy Rain ohne, auch, finde ich, ohne ein Ziel. Worauf, ich weiß jetzt noch nicht, worauf es hinausläuft. Vielleicht hat das alles noch eine epische Conclusion, wahrscheinlich schon, aber für mich fühlt sich's gerade an, wie eine Serie, die so in der Mitte so hindröppelt. So. Also nicht schlecht, kann man gucken, bleibt man, wenn man es jeden Tag auch spielt, auch sicher dran. Aber ich habe es jetzt eine Woche nicht gespielt und ich habe es auch wieder vergessen eigentlich. Das stimmt, ich wusste auch, ich habe so 3 Stunden gespielt, dann war damals leider diese Preview-Version zu Ende, die wir haben, und dann hatte ich keinen Nerv mehr, bis heute das neu anzufangen. Aber ich wusste, also ich fand es bis dahin cool und spannend, weil es auch gut inszeniert war und sehr zumindest visuell abwechslungsreich. Aber ich wusste gar nicht, was ist denn eigentlich das Ziel oder wo will ich eigentlich hin oder was ist meine Aufgabe, während du bei Heavy Rain wusstest du ja von Anfang an irgendwie, du willst den entführten Sohn wiederfinden und das treibt dich ja auch an und das motiviert ja auch den Helden des Spiels ganz extrem und auch zu seinen Taten, die er dann da macht. Aber bei Beyond wusste ich es in den paar Stunden jetzt noch nicht so genau, wo es eigentlich hin will. Ich habe es dann, also das können wir jetzt an der Stelle besprechen, wenn Simon so lange noch da ist. Ich habe es durchgespielt, dann in der finalen Version. Hat ungefähr 9 bis 10 Stunden gedauert, also auch in dem Heavy Rain-Kontext und sowas. Und bei weitem, da würde ich euch auch beipflichten, Heavy Rain ist klar spielmäßiger aufgebaut, dass du wirklich dann weißt, okay, das ist die Situation, da möchte ich hin. Da hast du vor allem auch wesentlich mehr, dieses Element ist bei Beyond verloren gegangen, da hast du kannst wirklich nicht sterben. Ne? Es gibt vielleicht 1 oder 2 Szenen, wo es möglich wäre, aber dann wird es irgendwie dann weitergesponnen, was dann dort passiert. Und da hast du eben diese Konsequenz nicht mehr, wenn ich allein an die Szene aus Heavy Rain denke, wo ich mit Madison im Haus des Doktors gewesen bin oder so. Ne? Wo ich dann nicht weiß, scheiße, ich möchte eigentlich hier jede Sekunde weg, aber guckst du noch in den Raum und so weiter? Oh Gott, ne? Oder die Szene unter der Dusche, wenn sie das erste Mal dann da ist, wo der Typ dann einbricht und so weiter. Ich wurde wirklich an keiner Stelle so richtig reingezogen, ne? Wo ich das Gefühl hatte, scheiße, jetzt kommt's drauf an, jetzt kommt's drauf an. Das ist bei Beyond nicht mehr vorhanden. Dafür aber gibt es durch die Charakterisierung, wie du die Jodie über ihr ganzes Leben lang erlebst, obwohl durch die Zeitsprünge das natürlich ein bisschen zerfleddert ist, war ich vor allem an ein paar bestimmten Punkten wirklich so gut emotional mitgenommen, dass mich das Spiel da auch richtig gepackt hat. Und das hat für mich dann auch schon ausgereicht, um das damit zu nehmen. Es war nicht das gleiche Mindblowing-Erlebnis wie Heavy Rain gewesen. Mir war es auch relativ wumpe, ob da noch so viel Spiel über ist oder nicht. Das ist genau wie bei Walking Dead. Da hat man, hat Telltale zum Beispiel gesagt, wir scheißen drauf, dass es noch als Adventure erscheint. Das ist dein Ding, wo du eine Geschichte erlebst und deine emotionalen Entscheidungen den Spielspaß oder sowas dort ausmachen. Das ist bei Beyond Two Souls genauso. Wenn ich das Spiel dann einen hatte, dann hat es mich richtig gepackt. So habe ich es dann auch im Beitrag ausgeführt. Aber es ist natürlich immer noch ein Schritt dann dahinter gewesen, was Heavy Rain eigentlich angefangen hatte. Und das war schade. Mhm. Ja, kann man so zusammenfassen. Kann man so zusammenfassen. Dann mach dich auf den Weg, Simon. Ruh dich aus, entschlack die Nase. Ja. Wir machen mal ein kleines Päuschen und kehren dann gleich mit dem April wieder zurück. So, damit wären wir wieder zurück aus der kleinen Pause und ja, wir haben mal ganz knallhart Simon ausgetauscht gegen größer, schöner und besser. No? Oh, zu nett. Zu nett. Ja, kannst du dir ja kurz vorstellen, damit die Leute auch wissen, wer du bist. Hallo, hier ist der Daniel. Sehr schön. Ich bin der Daniel. Daniel hat sich noch bereit erklärt, in die Bresche zu springen. Du bist ja eh auch gleich nochmal beschäftigt mit viel Aufnahme. Fernsehgarten ist, glaube ich, eingesagt. Weihnachtsfernsehgarten, oder? Genau. Ja. Ich muss heute nochmal einen kleinen Schwung Fernsehgarten aufnehmen. Wäre denn irgendetwas Cooles, wenn man mal nicht, sagen wir mal, spielt oder mit der Familie Zeit verbringt, seinen Liebsten, was man im Fernsehen gucken kann, was geil wäre über Weihnachten. Also für Gamer gibt es jetzt die Tage unter anderem auf 1 Plus, weiß ich, da gibt es die Finals von den ESLs. Mhm. Aha, echt? Ja, die zeigen, aber das ist leider schon ziemlich früh, die fangen um 10.15 Uhr schon irgendwie an und zeigen da die Finals von FIFA 14 und StarCraft 2. Wer moderiert das? Das weiß ich leider nicht, das stand in der Fernsehzeitung nicht, also das habe ich jetzt einfach nur gelesen und habe es übernommen, aber das werde ich auch empfehlen. Also das ist vielleicht für den einen oder anderen Gamer mal interessant. Das ist, glaube ich, durchaus. Also ich hatte bisher auch noch nichts im Kopf, wo mal solche Sachen im deutschen Fernsehen übertragen wurden. Nee, nur, also ich finde auch erstaunlich, dass öffentlich-rechtliche Gelder dafür benutzt werden. Ne? Also das ist aber auch die ESL. Die müssen wahrscheinlich noch raus zum Ende des Jahres. Das Geld muss weg. Aber wir haben hier noch so ein paar Millionchen. Ist so, naja, das ist doch öfters mal so, wenn du hast ein gewisses Budget bis zu dem Ende des Jahres oder Fiskaljahres und so weiter. Und wenn du es nicht verbrauchst, dann ist es weg. Also lass mal gucken, was wir damit anstellen, bevor wir das Geld noch zurückgeben. Das würde mich mal interessieren. Also soweit, so tief stecke ich gar nicht drin bei den öffentlich-rechtlichen Gebührengeldern, ob die da wirklich so wie bei, was ich, beim Stadtfonds oder Pott, sage ich mal, wirklich, dass dann Gelder verfallen oder die halt so viel rausblasen müssen, damit sie im nächsten Jahr noch mehr kriegen. Wahrscheinlich ist es nur so eine Urban Legend, das stimmt gar nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder die lassen es verbreiten, damit sie in einem besseren Licht dastehen. Ja, nee, wir mussten das Geld ausgeben. Es ist nicht so, dass wir Games aufs Fernsehen packen wollten. Ja. Nee. Das interessiert, glaube ich, keinen. So weit sind wir doch nicht hier. Also, so geht das nicht. Ja, bis du uns zu uns gestoßen bist, Daniel, hatten wir schon gequatscht über den Anfang des Spielejahres 2013, Januar, Februar, März und so weiter. Waren natürlich einige Titel dabei, zu denen du auch hättest was beitragen können. Ich glaube, Crysis 3 hattest du gespielt und so weiter. Bin ich bei eingeschlafen. Das ist bei dir aber auch eingeschlafen, umgekehrt. Ja, von mir aus. Was hast du als Filmfan über Alien Colonial Marines gedacht? Hast du es ein bisschen gesehen überhaupt? Ich hab's sogar gespielt. Ich hab's zu Hause. Und hab aber auch nicht mehr als eine halbe Stunde ausgehalten, weil ich fand das leider ganz, ganz furchtbar. Aber jetzt nicht irgendwie, ich sag jetzt mal von den Mechaniken und so, ja, okay, das ist natürlich jetzt kein Premium-Titel oder kein Premium-Produkt, aber ich fand es halt so als Alien- und Predator-Fan oder beziehungsweise als Aliens Teil 2 quasi Fan, fand ich das, so bitterböse überhaupt nicht an den Film ranreichend irgendwie. Also das weiß ich nicht, das hat mir einfach nicht das gegeben, was ich mir von diesem Spiel erhofft habe. Ich hatte schon gedacht, dass es nicht so ein ganz grafisch und spielerisch geiles Ding wird, aber dass es dann leider doch so wenig irgendwie Flair von dem Film beinhaltet, fand ich dann doch echt enttäuschend. Dann will ich es an dieser Stelle auch nochmal, es ist ja ein neues Alien-Spiel von Sega in Planung, Alien Isolation. Isolation, wo du die Tochter von Ellen Ripley spielst, die mit einem Alien in einer Raumstation gefangen ist. Wo das storymäßig Sinn macht, kann ich natürlich nicht sagen. Das Alien ist bestimmt der Vater, das ist die Enthüllung dann am Ende. Wahrscheinlich, ja. Ja, Moment, also in der Zeit als Alien, also als Ripley quasi im Tiefschlaf zwischen Teil 1 und Teil 2 liegt, da muss die Tochter dann so weit herangereift sein, dass sie auch in den Weltraum startet, weil das hat ihre Mutter ja schon so viel Erfolg gebracht. Nee, genau das ist es. Also sie ist in den Weltraum gestartet, in der Schlafkabine, Kälteschlaf, damit sie nach ihrer Mutter sucht, wurde dann aber für 50 Jahre ist sie dann weg. Dann hat nämlich Weyland Yutani ihr nur gesagt, dass ihre Tochter gestorben ist als alte Frau und dieses Video gefaked, was man gesehen hat. No? Im Director's Cut, das war das, oder? Dass sie doch das Video gesehen hat von ihrer Tochter als alte Frau. Ja, sie sieht, glaube ich, ein Bild von ihrer Tochter als alte Frau. War es nicht sogar eine Videomessage oder so, die sie gesehen hat? Also ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, das war im Director's Cut so gewesen. Asche auf mein Haupt, ich weiß es leider nicht mehr. Ich weiß nur, dass ihr gesagt wird, dass ihre Tochter schon sau alt ist. Ich bin mal gespannt, wie sie versuchen, das storymäßig einzubinden. Ich hoffe, dass das den schlechten Geschmack dann von Colonial Marines so rauswäscht. Aber ihr habt doch dann bestimmt noch Tomb Raider besprochen, oder? Ja, Tomb Raider haben wir auch besprochen, wollte ich gerade an. Tomb Raider gehört mit zu meinen Top-Spielen des Jahres. Sehr schön. Ich glaube, hier in dieser Runde pflichten auch alle bei. Ich habe auch sehr viel Spaß mit Tomb Raider gehabt. Ja, also ich muss auch sagen, auch wenn es vielfach kritisiert worden ist, dass es ja nicht so ist wie die alten Tomb Raider, dass man da irgendwie durch die Gegend sucht und Sachen findet und irgendwelche Höhlen oder sonst irgendwas erkraxeln muss. Aber ich fand das mit diesen Geologs und so weiter, das habe ich alles irgendwie in Anspruch genommen. Ich habe immer so ein Areal, habe ich quasi von den ganzen Feinden bereinigt und bin danach immer auf Suche gegangen und habe dann versucht, alles Mögliche, was in diesen Arealen irgendwie zu finden gibt, das halt auch zu finden. Mhm. Das fand ich geil. Und ich fand auch cool, dass man sich so quasi sein eigenes Pacing dann irgendwie schaffen konnte, was das angeht. Also ich habe den Rätsel- und Explorer-Faktor, den habe ich da jetzt nicht wirklich vermisst. Ja, wenn man dann in Kauf genommen hat, das ist eben nicht Tomb Raider 1, du bist alleine in einem riesigen Kerkergebäude und musst dann so... Ja. Weil Tomb Raider war nichts anderes als Zelda mit Titten, eigentlich. Ne? Ja. Nur ein bisschen anders aufgebaut, ein bisschen mehr geballert hier und dort. Das ist eine andere Genre, das ist mehr Uncharted ich, ne? So von der Art gewesen. Aber ich habe auch vollkommen Spaß mit gehabt und habe zumindest die kleinen Rätselanlagen, die es immer wieder mal mit den Tombs da gegeben hat, habe ich als kleinen Spaß nebenbei mitgenommen. Die Tombs habe ich alle gelöst. Also fand ich auch ziemlich cool. Die hätte ich gerne noch ein paar mehr von gehabt. Aber wie gesagt, dann waren da halt diese Geologs und so. Die habe ich halt auch immer gesucht. Und habe, glaube ich, bis auf einen, könnte ich noch erinnern, da gab es so ein Level am Strand mit so einer Seilwinde. Ja. Und da gab es ein so ein Ding, ey, da bin ich nicht dran gekommen. Das lag auf irgendeinem Steg drauf und da konntest du irgendwie nur drankommen, wenn du da drauf springst oder so, glaube ich. Ich habe bisher, also das war für mich die einzig logische Lösung, um an dieses Teil zu kommen, aber das habe ich leider nie gemacht, weil ich dann immer krepiert bin. Ja, ich kann mich leider an die genauen Details dort nicht mehr erinnern. Irgendwann habe ich es auch aufgegeben, jedes kleinste Ding dort zu finden. Ja, ich auch. Also, hab mitgenommen, was geht. Genau, mitgenommen, was geht und so viel Spielspaß rausgezogen wie möglich. Und genau. Und ich fand Tomb Raider, ich fand es echt cool. Ich fand die Inszenierung cool. Ich fand auch die Lara, fand ich ziemlich geil. Also die hat mir als Figur auch Spaß gemacht so. Und ich fand den Endkampf okay. Das war jetzt... Ja, das stimmt. Kann man so ein bisschen als Abstrich verbuchen, aber das war jetzt auch nicht wirklich schlimm. Ja, aber das macht für mich sozusagen dann den Rest des Spiels nicht kaputt, dass du jetzt dann nicht noch sagst, geil, das beste Ende aller Zeiten. Nee, das war es nicht. Das, also nicht war es jetzt nicht, aber das war jetzt auch nicht wirklich schlimm. Also ich fand den ganzen Weg bis dahin, den fand ich eigentlich gut. Was mich von dir noch interessieren will, wir hatten da auch, weil es im März rausgekommen ist, drüber bereits gequatscht, über Gears of War Judgment. Ich habe den dritten noch nicht durchgespielt. Ich weiß, dass wir damals bei Play den Beitrag für mich gemacht haben. Da haben wir auch schön die Sequenz mit Dom und, wie ist der andere nochmal? Phoenix? Nein. Markus und Dom, die schöne Liebesbeziehung und so weiter. Hatte ich Judgment nochmal gepackt, jetzt im Nachhinein, weil eigentlich war so das große Ding ja abgeschlossen. Nee, ich dachte, Judgment könnte rein geschichtlich, ich bin ja so ein Spieler, der mehr auf die Story irgendwie Wert legt, die da auch erzählt wird. Und ich dachte, Judgment würde ein bisschen mehr mit diesem Gerichtsverfahren und all so ein Kram spielen, aber und halt da auch eine richtig schöne Geschichte drum weben, aber dem war ja jetzt auch nicht wirklich so. Also ich habe das dann leider Gottes auch nicht zu Ende gespielt, weil dann wieder andere Spiele kamen, die mich mehr interessiert haben. Ist es denn irgendwas, natürlich die Gears of War-Spiele waren immer Multiplayer-technisch sehr weit vorne, was die Xbox 360 angeht. So, was wir dieses Jahr gesehen haben, gab es ja etliche Titel, die nochmal oder auch im vergangenen Jahr versucht haben, an große Multiplayer-Zeiten anzuführen. Ich glaube, Halo 4 ist sehr untergegangen, was den Multiplayer angeht, verglichen mit den alten. Und ich weiß nicht, hat Gears of War Judgment nochmal so angeknüpft an die alten Gears of War-Multiplayer-Zeiten oder war das auch immer schnell gegessen? Der Multiplayer hat mich ehrlich gesagt gar nicht interessiert. Also wirklich gar nicht. Auch früher nicht, oder? Früher schon. Früher war aber das Ding, also ich habe zum Beispiel, darf man das sagen, dass man irgendwie den zweiten gespielt hat? Multiplayer-mäßig? Also du hast den zweiten gespielt, aber wir reden jetzt von einem komplett unabhängigen Teil, zu dem du jetzt deine Meinung sagst, von dem wir nicht den Namen nennen. Okay. Ja. Also ich hab, wie soll man sagen, in den vorangegangenen Spielen, ja, der Multiplayer, der hat ja auch unter anderem sehr darunter gelitten, dass er ja ziemlich verglitscht und verbuggt war. So. Und das hat mir dann immer so ein bisschen die Freude daran genommen, wenn du irgendwie gespawnt wirst und dann ballert direkt einer hinter der Wand, hinter dir irgendwie durch diese Wand durch und du bist tot. So, ja, und ich hab's da immer, muss ich leider sagen, ich hab da immer sehr schwer den Einstieg gefunden bei den ganzen Pros, die schon vor mir irgendwie gespielt haben oder die halt schon richtig direkt mit dem Multiplayer eingestiegen sind, weil bei Gears of War habe ich dann doch schon mal gerne die Story gespielt. Wenn die dann halt schon so wirklich erfahren waren, wussten, wo sie langlaufen mussten, wussten, wo die Schwachstellen der Maps sind und so weiter und so fort, das hat mich sehr abgeschreckt. Deswegen war für mich der Judgment-Multiplayer überhaupt nicht mehr von Belang so. Also das... Ich bin gespannt darauf, wenn jetzt, wo die neuen Konsolen da sind, so die richtigen neuen Einträge in die großen Serien kommen, wo man auch weiß, dass es nicht gerade nochmal schnell nochmal ein Spiel, weil die Engine da ist, für die alte Konsole dann rauswerfen, dann passiert. Mal sehen, ob es da nochmal dann in dem ganzen Umfeld so richtig dann zündet, so wie es während der alten Ära gewesen ist. Also wenn du wirklich in so Multiplayern jetzt Sachen machen kannst, also das erhoffe ich mir ja von den Next-Gens, dass du halt da wirklich so Sachen machst, du gehst halt einfach in jedes Haus rein, was da rumsteht oder kannst da irgendwie... Bestes Beispiel für mich momentan, was für mich Next-Gen ist, wo ich sage, das ist das, was ich von einem Multiplayer auf eine Next-Gen-Konsole erwarte, ist für mich hier Division. Division? Ist es Division? The Division. Ja, genau. Ey, das, also jetzt gerade dieser neue Tech-Demo-Trailer, den sie rausgebracht haben, das ist ein Knaller. Man kann Türen zumachen am Auto. Ja, aber nicht nur das, du kannst ja durch das Auto durchgehen, du hast Einschusslöcher, die Luft geht aus den Reifen raus, das finde ich voll geil. Ja, also das hoffe ich, das erwarte ich von Next-Gen-Multiplayern. Also... Falls dann mal Call of Duty oder Battlefield Leute da irgendwie sich ein Beispiel dran nehmen sollten, das ist, glaube ich, der Weg, den sie beschreiben. Da bin ich mal sehr gespannt. Wenn meine PS4 ankommt, werde ich zumindest ein bisschen Killzone online probieren, einfach um mal zu sehen, wie sich's anfühlt. Ach, Killzone hast du ja das Bundle bestellt. Genau, richtig? Das Killzone Bundle. Ich hatte es an anderer Podcast-Stelle, glaube ich, schon erwähnt. Ich habe endlich mal meine Bestätigung bekommen, dass ich's jetzt zum 18. soll es verschickt werden. Mein PS4-Bundle, was ich bereits im September vorgestellt habe. Das heißt, wenn der Podcast hier ausgestrahlt wird, dann sitzt du schon fröhlich zu Hause. Dann habe ich wahrscheinlich die PS4 längst verkauft, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, im besten Fall. Ah, willst du jetzt wechseln? Willst du jetzt wirklich den Schritt auf die andere Konsole wagen? Wieso andere? Ich war doch nie auf der 360 drauf, oder? Ja, jetzt ist vielleicht ja, die nee, Xbox One. Nee. Ist vielleicht jetzt. Das ist ja noch unattraktiver als in der letzten Generation. Ja, also für mich ist es immer so, bei den Multiplattform-Sachen hattest du ja eher meist die Naseform auf der 360, einfach weil viel dort da hauptsächlich entwickelt wurde, du oft mal Framerate-technisch und steuerungstechnisch deine Vorteile hattest, aber so, ich habe Exklusivsachen sehr gerne auf der PlayStation gespielt, die Uncharted, die Heavy Rains, Beyond Two Souls, die Yakuza-Games und so weiter, und da sehe ich das Potenzial weiter auf der PS4 für mich, und für mich war es keine Frage, dass ich da dort Next-Gen-technisch hingehe. Bei der Xbox One habe ich mich jetzt schon ausgetobt mit den Titeln, die mich interessiert haben, Crimson Dragon und Die Toten stehen auf Teil 3, habe ich mir auch schon angeguckt, und beide sind nicht von dem Kaliber, als dass mich mir jetzt die Konsole nochmal holen würde, direkt zu Beginn. Die Toten stehen auf Teil 3, muss ich sagen, hat mich sogar richtig erschrocken. Ja, lass uns vielleicht, also das, da kommen wir eh noch drauf zu sprechen, wenn du dann noch hier sein kannst, dann können wir gerne uns da ein bisschen dann darüber auslassen. Ich würde sonst gerne schon mal in den April jetzt hier reingehen und... Wir haben ansonsten noch irgendwas? Weil, also so von Anfang des Jahres, ich weiß nicht, so Devil May Cry, das alte, oder Aliens haben wir gesprochen, Dead Space 3, könntest du gerne noch ein bisschen hab was... Habe ich leider nicht gespielt, das ist so ein Spiel auf meinem Stapel der Schande, ja. Den ich leider also noch nicht angefangen habe. Also damals ist... Aber da hattest mir da mal, glaube ich, ein bisschen was zu erzählen. Ja, ich fand das auch gut. Ja, aber auch nicht mehr irgendwie so mit der richtigen Euphorie, ne? Na, natürlich nicht wie beim ersten Teil, aber ich fand es jetzt nicht schlechter als den zweiten zum Beispiel. Also, ja. Ich muss ja sagen, ich finde den zweiten ja echt gut. Ja, dann würde dir auch gefallen. Du hattest damals da auch ja den Beitrag gemacht dazu für Dead Space 2. Dann genau. Schön haben wir schön Uke als Monster dann schön animieren lassen. Das war sehr lustig. Ich weiß noch, wie er nur diesen... Fleischklumpen als Oberkörper hatte und dann noch seine richtigen Beine unter diesem Krankenhaushemd dann rausgeguckt hat. Das war schon teuer. Ja, das müssen wir nochmal in die Grafik geben, weil die erste Version des Monsters nicht erschreckend war, sondern eher sah aus wie ein geruftes Hühnchen mit Ukes Kopf drauf. Das sah echt, nichts gegen den Grafiker, aber das sah jetzt echt übel aus. Aber es wurde ja dann verbessert. Nee, nicht umsonst, den zweiten habe ich ja auch dann zum Game of the Year für uns dann gewählt damals. Ich werde es auch noch spielen, ich habe es auch erst ein paar Stunden rein, weil ich von der PS3-Version auf den PC gewechselt bin. Dann hängen es ja, ansonsten Anfang des Jahres ja nicht so ultra enorm viel, aber März, April geht's richtig los. Wir haben in dieser Runde genau über das Spiel auch schon länger gequatscht, weit über eine Stunde, deshalb müssen wir, glaube ich, hier nicht ins Detail gehen. Far Cry Blood Dragon kam... Ah, stimmt, haben wir ja schon mal. Das war nicht April, so gut. Im April heraus. Ja, aber da waren wir uns damals schon nicht so einig. Ich sehe es ja immer noch, ich sehe es ja leider immer noch ein bisschen entspannter. Was heißt leider? Ja, aber entspannt bin ich da auch, aber es war halt einfach viel schlechter als das normale Far Cry 3. Ja, aber es hat mich halt leider mehr gereizt als das normale Far Cry 3. Ich, aber da spricht auch mehr der Filmfan. Also das stimmt wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich dann auch dann drin. Ja, für mich, ich würde es auch in meine, auch wenn es jetzt nicht das beste Game aller Zeiten gewesen ist, aber in meine persönliche Top 10 reinpacken. Weil würde ich doch auch echt viel also Spaß hatte. Und ich hab's sogar, glaube ich, in meine Top 5 reingepackt. Ey, also ich tut mir leid, ich mag den Trash-Faktor. Da haben wir jetzt schon über 10 bessere Spiele gesprochen in den ersten 3 Monaten. Für dich 10 bessere Spiele. Ja, für dich 10 bessere Spiele, genau. Also wie gesagt, bei Crysis 3, das habe ich gespielt, da habe ich einen Singleplayer angefangen und mir sind wirklich die Augen zugefallen. Das hat mich einfach... kennt ihr das bei Filmen, wenn so ein Effektfeuerwerk wie zum Beispiel bei Transformers 2 abgefeuert wird und dann meine Augen und dann die Augen so kapitulieren, die dann halt sagen... Sagst, ach, der Bayonetta-Effekt. Ja, genau, die dann sagen so, nee, das ist mir too much, ich höre jetzt auf, ich schließe jetzt hier die Schotten, ich mache die Schotten dicht so, ich will das nicht mehr sehen. Und so war das bei Crysis 3. Ich will gar nicht sagen, dass Crysis 3 ein schlechtes Spiel ist, es hat mich persönlich einfach nicht abgeholt. Wie kommst du, ich dachte, wir reden über Blood Dragon jetzt. Ja, ich sag ja nur, wenn man jetzt mal, weil du gesagt hast, wir haben hier in den ersten Monaten schon 10 andere Spiele gehabt, die besser waren als Blood Dragon 3, Blood Dragon. Ich meine es auch gar nicht böse, ist auch okay. Ja, ich fand es bestenfalls nett. Aber es ist, ich kann da auch natürlich nicht den Kontext nicht zu Far Cry 3 geben, weil ich das nicht gespielt habe. Ich wusste bei dem eben zu schätzen einfach die Art, wie es so ein Spiel, was auf so eine Parodie aufgebaut ist, da kann der Witz auch sehr schnell vorüber sein. Ne? Wo du sagst, okay, das hat sich jetzt nach 5 Minuten gegessen und dann quält es dich nur noch mit seinen Referenzen dann die ganze Zeit. Aber das war bei Blood Dragon nicht so. Nö. Ich meine, gut, da hat sich vielleicht nach 5 Stunden ausgelebt. Also es hat da war eben, das Spiel auch fast wieder vorbei. Es hat angefangen mit eben, es ist eine Parodie an sich auf Ego-Shooter, aber auch mit sehr viel 80er-Jahre-Film und Musik und so weiter. Einfach super Soundtrack immer noch. Fantastisches Zeug habe ich immer noch auch auf dem Laptop mit dabei. Und du hast dann auch Zitate zu den Shootern und Action-Games der 90er viel gehabt. Also dieser Arena-Level mit dieser, also der kurz vor Ende dann da ist, wo es war es ein Aztekentempel oder irgendwie sowas, hat sich auch sehr klassisch angefangen. Das habe ich 95 in der Art auf dem PC dann gespielt. Und mir gefiel, ich fand diese Ehrenrunde am Ende super, es war ja, toll. Ja, es war lustig, ja. Und ich fand aber auch allein diese Zwischensequenzen in diesen Automaten-Grafiken irgendwie, das fand ich richtig cool. Ey. Das hat halt einfach das kleine Kind in mir irgendwie oder den Jungen in mir wieder angesprochen oder beziehungsweise zum Vorschein gebracht. Also ich will dem Spiel eigentlich nicht viel Böses. Also obwohl man ihm jetzt wirklich schon einige Steine in den Weg schmeißen kann. Ey, also für von mir aus gerne für 15 Euro solche Erlebnisse, die wirklich anders sind als ein typisches Add-on, was man für Far Cry dann gesehen hätte, gerne mal ein bisschen mehr experimentieren. Ich glaube, es hat sich ja auch für Ubisoft dann rentiert. Ich meine, das wäre jetzt zwar außerhalb der Linie, weil es wesentlich später rausgekommen ist, aber ich fand auch das Call of Juarez Ganzlinger sehr gut. Ja, das sehr viel Spaß cool. mit gehabt. Das habe ich leider das nicht gespielt. Cool. Das aber war, das wird das dir gefallen. Voll gut gefallen. Das glaube ich. Da hat mir ja, also da haben mir ja viele Leute vorgeschwärmt, aber das war so ein Titel, den habe ich leider noch nicht geschafft irgendwie. Den gab es auch fürs Handy, kann es sein? Nee. Handy weiß ich jetzt nicht. Also ich habe ihn auf der 360 gespielt, aber es gibt es dann für die alle gängigen Formate zumindest. Und du darfst wirklich dann nicht an die alten Call of Juarez-Spiele, also nicht vor allem The Cartel denken, weil das hat zum Glück gar nichts dann damit zu tun. Nee, ist richtig cool. Das war richtig gut, ja. Also auch speziell was so Narrative angeht, dass du den konstanten Erzähler hast, der das Spiel aus seiner Erinnerung die Level verändert. Und dann ging ich einen sanften Bach entlang. Moment, es war kein Bach, sondern es war ein reißender Fluss. Und dann verwandelt sich die Grafik in Echtzeit in den reißenden Fluss, wenn du da dran spielst. Ne? Und dann, oh, und dann ist er gestorben. Nein, Moment, ich hatte ja den anderen erschossen. Spiel zurück und der andere wird erschossen und sowas. Also solche, super cool umgesetzt. Ne? Und das gibt es aber wahrscheinlich noch im Store, oder? Gibt es wahrscheinlich noch, ja. Ich habe es auch noch auf dem PC. Das kriegst du auch, denke ich mal, mittlerweile für so 10 Euro dann. Also so, das war auch eben Standalone-Add-on an sich, auch wenn es das Grundspiel dann nicht jetzt gegeben hätte. Aber eine der schönsten Überraschungen dieses Jahr. Call of Juarez, wie viel hast du davon gespielt? Ich habe das Kartell gespielt hauptsächlich. Ah, Kartell. Und ein bisschen rassistischsten Spiele, die ich jemals erlebt habe. Die haben versucht, dann ein bisschen so diese so gritty suburban Actionfilm oder sowas draus zu machen. Mit Leuten aus verschiedenen Kulturschichten, die zusammenkommen, aber als Polizei und Drogen und Mexikaner über die Grenze schmuggeln und so weiter. Es ist nur rassistischer Schwachsinn bei rausgekommen. Ja, wirklich, ey. Wirklich. Ich meine, die Version, die wir damals hatten, die war ja auch noch... Es war toll, wie wir die Glitches uns gemeinsam angeguckt haben. Hier, komm her, wir nehmen gerade auf und dann laufen Leute hintereinander, wo sie immer gebeamt sind, die Leute. Original, so wie bei The Thing waren da irgendwie so zwei zusammengemorfte Menschen, die dann irgendwie so ein Flatterwesen ergeben haben, so ein Zappelwesen. Das war echt lustig. Das war schon, weil wir haben mehr Spaß mit dem gehabt, als mit dem eigentlichen Spiel. Aber zum Glück war der Call of Juarez sehr überraschend. Aber ich habe es jetzt hier dann nochmal reingeworfen. Innerhalb des Aprils Star Trek ist dort der Into Darkness rausgekommen. Es gab das Videospiel dazu. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der es gespielt hat. Ja, du bist so der Einzige, von dem ich mal gehört habe, dass es nicht komplett beschissen fand. Nee, es ist maximal knapp unter Durchschnitt, würde ich sagen, vom Spiel dann aus. Es ist ein Third-Person-Action-Game, was ich ganz nett fand. Die haben eben die originalen Sprecher dann geholt und es ist ein storymäßiges Bindeglied zwischen den beiden Filmen. Die haben mit den Gorn einen alten klassischen Star Trek Gegner dann wieder zurückgeholt für die Geschichte und es wirkt wie eine Star Trek Folge, TV-Folge zwischendurch drin, wie es die Story aufgebaut ist. Das ist eigentlich nett. Aber ist es nicht einer der Gurken des Jahres? Gurke des Jahres würde ich echt nicht sagen. Es hat spielerisch etliche Probleme und du merkst, dass da viele Bugs dann dort sind und die Grafik manchmal nicht so richtig ineinander geht. Das Shooting-System mit den Covern ist auch nicht so berauschend vorhanden, aber es kam mir ein bisschen so vor, das war jetzt gerade so der Prügelknabe der Woche. Ne? Das war sowas, wo die ganzen Outlets dann einmal und die ganzen YouTuber und Reviewer und so weiter dann draufspringen können, weil, oh, hier haben wir irgendwas, wo wir mal wieder richtig vom Leder ziehen können. Und weil alle gerade drauf einsteigen, dann zeigen wir auch, dass wir legitime Tester sind. Ja, dass wir nicht nur jedes Spiel hinter den Klee hervorloben, sondern auch mal richtig ein Spiel abstrafen können. Und so ultra beschissen fand ich das Star Trek eben nicht. Also für mich wäre es auch so ein 50er, ein 60er oder so. Ist wie ein Uwe Boll-Film oder so. Das ist auch schon naja, aber ich meine, also so, was du jetzt gesagt hast, von wegen, dass es den Leuten mal die Legitimation gibt, zu sagen, oder zu richtig drauf zu kloppen, das, ja. So, ja, zu sagen, ey, was läuft hier alles schief? Was vielleicht bei anderen Spielen auch schief läuft, aber die haben halt irgendwie noch genügend in der Hinterhand, um das irgendwie auszugleichen. Ja, ich will kein Apologist für das Spiel eben daher sein, es ist kein gutes Game, das ist nichts, was 60 Euro wert gewesen wäre, um es zu kaufen. Ich finde aber rein storytechnisch war es zumindest interessanter als solche Filme wie Insurrection, also Star Trek 9, der ja auch nur nicht viel mehr gewesen ist, als eine TV-Folge aufgeplustert auf Kinoformat. Bist du nicht so ein Gegner von Nemesis? Nemesis ist Gülle, ja. Aber Insurrection ist eben einfach nur schwach. Das war das Ding. Welcher war denn Insurrection? Insurrection war, wo Data durchknallt und dann sind auch mit dem Sona und den Baku oder wie die dann hießen oder Baki mit dem ewigen Jungbrunnen und allem, was eine tolle Story werden könnte, bevor Captain Picard da hier Computer, dann sein Veto. Musik. Nein, was Flottes. Ein Mambo. Ja. Bro. Nee, was hat dann Data hat auch noch gesungen dann im Shuttle und so weiter. Ach du je. Ja, okay. Also mein Vergleich war eben nur, also ich habe meinen Spaß gehabt beim Durchspielen. Ich habe akzeptiert, dass es für das ist, was es sein will, aber es ist natürlich dann kein großartiges Spiel gewesen. Was? Ja, er hat auch gerade gesagt. Für das, was es sein will, ist es okay. Ah, entschuldige. Können wir diesen Spruch jetzt endlich mal nicht mehr auf mich nur claimen? Ja, danke. Und es gab ja auch echt noch Schlimmeres, muss ich jetzt mal dazu sagen. Es gab echt noch Schlimmeres, ja. Ich erinnere mich mit sehr großer Wonne an ein Spiel namens Ride to Hell. Oh, Retribution. Das könnte auch indiziert sein mittlerweile, bin ich mir nicht so sicher. Ist das hier in Deutschland überhaupt rausgekommen? Aber wir werden ja nichts Positives über das Spiel sagen, deshalb können wir auch uns darüber auslassen, oder? Oder ist es mit USK-Freigabe hier rausgekommen? Aber Ride to Hell müsste doch nicht indiziert sein. Es hat zwar sehr explizite Darstellungen gehabt von bestimmten Sachen, aber das so dilettantisch und scheiße gemacht. Also ich glaube, das kam hier offiziell gar nicht raus. Ich sag nur Sex mit Klamotten, Alter. Das ist dieses Biker, das möchte gern, wie heißt nochmal die TV-Serie mit den Bikern? Sons of Anarchy. Sons of Anarchy, ein bisschen von dem inspiriert, aber in ganz dumm, plump und beschissen. Ey, also wirklich, also ich bete darum, dass Rambo, The Video Game, nicht mal ansatzweise so wird, ja. Also ich kann es mir jetzt schon vorstellen nach so manchen Trailer, aber Ride to Hell oder dieses Biker-Spiel. Nee, es hat nur USK 18. Okay, das ist gut. Whatever. Das war wirklich, wann kam das raus? Es kam ein bisschen später raus, also jetzt nicht im April, aber wir machen mal den Schlenker dann dort. Also wirklich, ich habe selten so eine Frechheit gesehen. Und das Geilste war ja auch, dass der Verleih, sagt man Verleih, der Publisher, ja, dass der ja wirklich, der hat das Spiel einfach rausgeschickt und dann nichts mehr dazu gesagt. Da kam irgendwie keine großartige Werbung oder sonst irgendwas. Da wurde einfach nur gesagt, komm, wir schicken es jetzt mal raus. Und ja, wir haben damit auch nicht wirklich viel zu tun und wir wollen damit auch nicht wirklich viel zu tun haben. Es ist das Filmäquivalent, wenn dann vorher der Film nicht gezeigt wird den Kritikern und die sollen am Release-Tag ins Kino gehen, bevor sie ihre Kritik schreiben. Also das ist ein Spiel, wo ich sage, da darf man kein Geld für ausgeben. Also da müsste man eigentlich eine Strafe bezahlen, nochmal extra, wenn man dafür Geld ausgegeben hat. Ja, weil das ist wirklich sowas Schlechtes, habe ich echt in all den Xbox-Jahren, glaube ich, nicht erlebt. Ich meine wirklich, die knattern mit Klamotten an. Ja, wirklich, da gibt's so eine Szene, da kommt er zu so einer Werkstatt und da ist dann natürlich eine heiße Mechanikerbraut in so einem Overall. Ja, und die sagt dann, hey, komm, ich zeig dir, dass ich nicht nur mit diesem Schraubenschlüssel hier umgehen kann. Und dann Schnitt. Ja, und dann nächste Szene, hockt sie auf ihm drauf und geile Bumsmusik im Hintergrund und was weiß ich und bewegt sich und alles. Aber was? Er hat komplett seine Biker-Montur an und sie noch komplett den Overall. Also sowas Schlechtes habe ich noch nicht gesehen. Wirklich. Und dann auch nochmal gab es noch so eine andere Szene, da trifft er irgendeine Tussi da rettet er sie, glaube ich, davor, dass sie irgendwie vergewaltigt werden soll oder irgendwas oder aufs Maul kriegen soll oder sonst irgendwas. Also er beschützt sie quasi vor irgendeinem fiesen Typen und dann, ja klar, nimm mich doch von hinten ran jetzt dafür mal, ja. Mhm. Aber wie kann ich denn jetzt hier irgendwie dir was Gutes tun? So. Und dann ehrlich, dann hocken die da in Klamotten und er macht von hinten Doggy-Style und die haben halt alles noch an und es ist so schlecht, es ist so scheiße. Wie ist nochmal der Film mit Cameron Diaz, da Bad Teacher? Bad Teacher, so eine Dry-Humping-Szene. Ja, aber da hat es ja noch Sinn ergeben. Da ist es aber auch Dry-Humping. Ja. Und nicht das hier. Ride to Hell, oh, Katastrophe, also wirklich. Wir haben das Spiel damals mit was kriegen? Mit Anal, nee, wie war das? Also wir haben irgendeine Genitalcreme dafür bekommen. Also eine Hintern... Moment, vom Publisher war das mit ausgeliefert, genau, oder was? Genau, das Spiel wurde rausgeschickt mit einer... Gab's Popo-Warzencreme. Genau. Mit einer Arschwarzencreme irgendwie. Für Leute, für Reiter, Motorradfahrer und sonst irgendwelche Leute, die viel sitzen. Okay. Wir haben euch was mitgeschickt. PR, die nach Hintern losgeht. Wenn man jetzt möchte, kann man natürlich jetzt auch so als kleiner, mieser Wink irgendwie auch deuten, dass das Spiel für den Arsch ist, oder? Entweder, dass das Spiel für den Arsch ist, oder dass sie genau gewusst haben, dass dieses Spiel quasi uns da defloriert, wo man eigentlich nicht defloriert werden möchte, und man quasi die Heilsalbe dafür braucht, um wieder klarzukommen. Ich keine Ahnung, also ich fand's halt, der Gag war nett, aber in Bezug auf dieses Spiel war er doch, dann hat er doch eine andere Wirkung hervorgebracht. Mhm. Also mal wieder zum April zurückkehren. Ja. Ein Spiel, auf das, glaube ich, ich auch, ich habe mich mit Interesse darüber informiert am Anfang, aber leider kam es dann raus, als ich gerade unterwegs war in New York während der Woche und da habe ich leider das dann verpasst. Defiance, Injustice, Gods Among Us ist im April rausgekommen. Der DC ist es, ne? Nicht Marvel. Das weiß ich auch immer nicht genau. Der DC, also jedenfalls das Prügelspiel von den Mortal Kombat-Leuten mit Batman, mit Superman und allem drum und dran. Das ist von Warner, also von DC. Ja, aber sind es nicht die DC-Charaktere? Ja. Achso, aber Warner hat es produziert. Also Warner hat die Rechte für DC. Ah, okay. Ja, und auch Mortal Kombat und dementsprechend dem Team dahin übergehabt. Ist es denn, ohne da inhaltlich und auf die Qualität von Mortal Kombat anzugehen, taugte Injustice was als Prügelspiel? Oder ist es mehr so, oh cool, weil ich Filmfan bin und Comicfan bin, ist es cool, mit denen mal zu spielen, aber hat sich erledigt nach einer Woche? Also selbst als Film- und Comicfan fand ich schon etwas befremdlich, Aquaman irgendwie durch die Areale dazu hetzen, also beziehungsweise mit Aquaman irgendwie auf Leute einzuprügeln. Sein Special irgendwie, ich werf dir einen Fisch aus meiner Hose. Er hatte so einen Dreizack, glaube ich. Ja, natürlich. Mit dem habe ich Gunnar mal abgezockt. Kriegen wir durcheinander. Aquaman ist nicht Namor. Nee, ist nicht Namor. Namor ist was anderes. Das ist ne? Der Submariner. Oder wie der Submariner heißt. Ist ja. Das, ja. Ich dachte, das wäre Bobby Ewing da mit dem Fisch. Der Mann aus dem Meer. Auch der Mann großartig. Aus dem Meer. Eine Folge, eine TV-Folge oder eine Folge davon, vor der habe ich heute immer noch Angst. Die fand ich echt unheimlich. Ja. Aber Injustice, ich weiß nicht, hast du es gespielt? Ich habe es ein bisschen mal gespielt. Das baut natürlich auf dem spielerischen Gerüst von dem Mortal Kombat schon auf. Ich fand es ganz okay. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfan, deswegen habe ich mich auch nicht so lange mit beschäftigt. Aber ich habe auch sonst von Leuten, die es gezockt haben, die fanden es alle ganz gut. Ist, glaube ich, kein Mega-Hit. Aber wenn man gern ein Prügelspiel hat und dann noch Superhelden mag, dann ist es, glaube ich, schon okay. Es gibt ja jetzt auch, glaube ich, gerade noch mal eine Ultimate Edition jetzt neu auf. Für den PC auch nochmal. PC, Vita und PS4. Das ist eine komische Mischung irgendwie, weil für Xbox 360 und Xbox One irgendwie nicht in der Ultimate Edition, aber jetzt für die drei Systeme gerade nochmal neu aufgelegt. Ich meine, ich fand halt diese Special Power Moves, wo du da Leute durch Planeten irgendwie ballerst und so, das fand ich ganz nett. Ich fand zumindest, der Name ist irgendwie merkwürdig, Injustice Gods Among Us. Warum heißt das Ding nicht Batman vs. Superman? Ne? Weil dann weiß ich auch, was ich bekomme. Hier muss ich erstmal raten und gucken, ach, da ist ja doch der Joker drauf und Charaktere. Aber der Name hätte durchaus auch mal ein bisschen deutlicher sein können. Ja, er verbindet halt so gar nichts mit der Universum. Genau, also es hat bestimmt irgendeine Relevanz, wenn man die Stories kennt oder was auch immer dann da zusammenkommt. Und die haben zumindest auch innerhalb der Cutscenes versucht zu erklären, warum jetzt Superman gegen Batman kämpfen kann und Superman nicht einfach da mit dem Finger schnipst und alle sind tot. Weil er eine Pille schluckt. Natürlich schluckt er eine Pille. Das war so, ne? Batman schluckt eine Pille, beziehungsweise Batmans Team schluckt eine Pille und deswegen können sie gegen die Superhelden, die halt wirklich Macht haben und so und Kräfte haben, können sie bestehen. Mensch, wenn sie es gewusst hätten in den ganzen Comics vorher, dass einfach so eine Pille reicht. Einfach eine Pille und es reicht. Das wäre total easy gewesen. ich glaube, also ich nehme das jetzt mal an, dass du das nicht gespielt hast, Daniel, weil es nicht ganz in deinem Genre drin ist, aber ich habe mich drauf gefreut und Fabian hat es auch gespielt, sowas, ich war sogar in der Sendung vorgestellt, das Fire Emblem Awakening ist rausgekommen, Strategiespiel auf dem Nintendo 3DS. Mhm. Da bin ich raus. Ja, da habe ich richtig angelegen. Ja. Ja, das war schon cool. Ich habe es leider nicht so tief und lang gespielt, wie man es vielleicht eigentlich machen sollte, aber das war schon eins der vielen guten 3DS-Spiele in diesem Jahr und da sicherlich auch eins der besten, also sehr umfangreich, sehr tiefgründig, war hübsch inszeniert, also kann ich gar nichts gegen sagen. Ist jetzt nicht hundertprozentig mein Genre, aber fand schon cool. Ja, ich habe die Fire Emblems auf dem 3DS gerne gespielt. Wer mehr darüber hören will, wir haben es ein bisschen ausführlicher auch im GameCube-Podcast im dritten Teil dann ausgelassen, was die Serie und so weiter ausmacht. Es liegt noch auf meiner, wie nennt man es, dem Pile of Shame, den Spieler aufhalte bei mir. Aber ist das dieses Panzerspiel? Nein, das ist Advance Wars ist das Panzerspiel, aber es ist von den gleichen Leuten und es ist ähnlich gelagert. Aber das Coole in Anführungsstrichen, das ist oder das Alleinstellungsmerkmal, dass du mit deinen Charakteren, auch wenn sie storymäßig eingebunden sind, Permadeath hast. Wenn du deine Einheit dort verlierst in dem Kampf, ist sie auch weg und du musst neue Kampfeinheiten dir reinholen. Also es ist nicht so, dass du dann wieder von vorne anfängst oder sowas. Könntest zwar den Spielstand neu laden, wenn du wollen würdest, aber da musst du in Kauf nehmen eben, dass du dort auch sterbliche Leute dann hast die ganze. Das ist so irgendwie das, was die Serie einzigartig macht. Ich freue mich drauf, dass nochmal dann, das ist das Nächste, was dann in meinem Unterwegszyklus dann drin ist, wo ich zwischendurch immer wieder was spielen kann. Und dann sind so rundbasierte Strategiespiele eigentlich immer ganz geil. Und das ist auf jeden Fall eins, was auch dann viel was bietet. Mal gucken, was haben wir denn noch im April? Okay, Mars Warlocks, müssen wir nicht besonders viel drüber sprechen. Xenoclash 2 glaube ich auch nicht. Shootmania war nicht unbedingt mein Genre. Da ist glaube ich Trackmania auch besser angekommen. Defiance war dieser Online... Das war das mit der Serie, ne? Sehr ambitioniert, genau, glaube ich, mit TV-Serie gekoppelt. Und genau, und das Ende Skyfall. Vom Spiel sollte, glaube ich, oder das Ende von der Serie war der Anfang vom Spiel oder umgekehrt, glaube ich. Und dass da Ereignisse aus der Spielewelt dann auch teilweise die Serie beeinflussen sollen, weil die parallel produziert wird. Das wurde aber auch irgendwann dann, ich glaube, es gab natürlich typisch, wie man sich denken könnte, technische Probleme sehr viele am Anfang. Und mittlerweile ist es auch Free-to-Play geworden, was es am Anfang noch nicht war. Oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist da ein großer Umbruch nochmal stattgefunden, bei dem Spiel, was das angeht. Ich glaube, du kannst es nicht auch auf der PS4 jetzt runterladen for free? Irgendwie sowas? Ist es nicht eins, was auch im Store sich befindet? Oder habe ich das falsch im Gedächtnis? Ich bin nicht sicher jetzt gerade. Ich weiß leider auch nicht. Ja. Dann ich weiß nur, dass die Serie eigentlich kein Schwein interessiert hat. Naja, also Sci-Fi oder besser gesagt Serien auf Sci-Fi-TV, das war so maximal so ein Mitte 2000er-Ding. Da hast du noch deine Stargate und Stargate Atlantis und Stargate Leck mich am Arsch und sowas geguckt. War Battlestar nicht auch da? Battlestar war auch dort beispielsweise, aber das hat sich ja ein bisschen so gegeben und so weiter. Also da gab es ja auch dann die Spin-offs von Battlestar Galactica und so weiter, aber die haben nicht mehr so eine große Relevanz. Hast du mal Caprica gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Und es gab ja auch dieses Blood and Chrome, glaube ich, ist da auch noch eine weitere Serie, die dann gekommen ist, die sich dann noch mehr um die Ursprünge der Zylonen und so weiter gedreht hat. Heutzutage, ich bin nicht mehr so drin in diesem Sci-Fi-TV-Zyklus drin. Wenn, dann gucke ich lieber die alten Klassiker. Na. Und Stargate habe ich auch immer sehr gemocht. Also da bin ich wahrscheinlich auch einer der wenigen, die da sind. Im Mai ist dann zwar nicht mehr so viel wie im April los gewesen, aber durchaus auch einige interessante Sachen. Dust 514 ist von der Beta auf die Vollversion dann umgestellt worden. Klar, Trant kann da wahrscheinlich ein bisschen mehr dann dazu aussagen, weil er es ja auch auf Events gespielt hat und sich angeschaut hat. Ich habe mit dem EVE Online-Universum nicht so viel am Hut, ne, wo das ja auch dann Ego-Shooter-mäßig auf Planeten dann abgehen soll, während im Weltraum auf dem PC bei EVE Online dann die Strategie abläuft. Aber mich hat es nicht wirklich interessiert. Entschuldigung, wenn ich jetzt kurz mal unterbreche. Habt ihr schon über Bioshock gesprochen? Ja. Da hatten wir schon gequatscht. Oh, hatten wir das? Du kannst gerne dich auch noch mal kurz hier reinzecken, wenn noch ein bisschen was dazu erzählen ist. Weil wir haben schon sehr geschwärmt von der Story und weniger vom Gameplay. Das Spiel fanden wir nicht so doll. Nee, also ich muss auch sagen, also das, was das Spiel wirklich so nachhaltig in mein Gedächtnis gebrannt hat, ist halt wirklich dieses Ende. Ja, und halt auch, Bioshock gehört auf jeden Fall zu meinen Top 3 Spielen des Jahres. Ja, und deshalb jetzt wirklich nicht wegen dem Gameplay oder so, oder wegen des Gameplays, sondern einfach, weil diese Geschichte am Ende dann doch so geil sich ins Hirn gebrannt und irgendwie festgesetzt und auch beschäftigt hat. So, das war echt einfach, wie man das alles durchgespielt hat und diese ganzen Verweise und sonst irgendwas. Also Bioshock, oh, mich hat, glaube ich, selten ein Spiel so nachhaltig nochmal irgendwie beschäftigt. Also, dass man sich, oder ich habe mich mit dem Spiel selten so nachhaltig nochmal auseinandergesetzt. Das ist erstaunlich, du hast bei der Diskussion nicht dabei gesessen, aber du gibst sozusagen den Grundgedanken wieder, wie wir ihn dann erklärt haben. Das ist ein Game, was dich nicht, oder zumindest mich nicht mehr übers Spielprinzip abgeholt hat. Das ist ein altbackener Shooter gewesen und dann hätte ich persönlich lieber ein bisschen was anderes spielerisch gesehen oder was dort gemacht ist. Aber mich hat die Story dran gehalten. Das ist ein Ding, wo du dann nicht der Abspann läuft und es ist vorbei für dich, sondern du denkst im Kopf noch weiter. Du hast Redebedarf, du musst quatschen. Ja. Du musst, ich habe mir wirklich mehrere Analysen im Netz irgendwie durchgelesen, um auch irgendwie zu gucken, ob das sich das mit meinen Einschätzungen und meinen Überlegungen deckt und so. Und man muss ja aber mal sagen, ne, also das habt ihr wahrscheinlich jetzt auch schon alles gesagt, aber ich fand das dann im Nachhinein, muss man sagen, das ist schon von, wie heißen die, Irrational? Ja, ja. Irrational Games. Ja. Ey, wie clever und eigentlich geil durchdacht das ganze Ding dann doch irgendwo war. Ja? Ich meine, so viele Szenen vorher. Wenn du am Anfang da hochkommst irgendwie zu Columbia und dann stehen die Zwillinge vor dir und du wirfst diese Münze. Kannst du dich da noch erinnern? Ja, genau. Ja? Oh. Und wirklich das, dieses ja fast schon stupide Ballergeflecht irgendwie mit der eigentlich richtig genialen Story da noch so zu verweben, das ist, auch wenn halt, wie gesagt, das Gameplay total belanglos oder öde dann oft, aber ich kann mich nur an den Endkampf erinnern. Mm. Oh, hab ich da geflucht teilweise. Ja, das war wirklich einfach nur Hektik pur. War das das? Achso, dieses, nee, sollte man nicht spoilern. Nicht spoilern, wo es ist, aber es war sehr gegnerwellig, ja, sozusagen. Und, ja, und dann aber auch so teilweise so blöd, unfair und komisch und, aber egal, also ich meine, dass sie trotzdem einfach das alles auf dieses Story-Konzept und Gerüst irgendwie geklatscht haben, so, da ziehe ich mal einen Hut vor, ja. Also, dass man halt denkt, oh, das ist ja eigentlich, über lange Strecken denkt, wie panne dieses Spiel eigentlich ist, oder wie einfallslos oder wie ausgelutscht. Keine Ahnung, wie man es nennen will. Es ist natürlich technisch hochklassig, aber es ist halt nichts, was du jetzt nicht schon zigfach gehabt hast. Und dann trotzdem dazwischen diese, ja, inhaltlichen Spitzen, die dann erst ganz zum Ende so ein wirkliches Gesamtkonzept ergeben, wie gesagt, vor dem ich mal einen Hut ziehe. Also, das ja, es gibt halt zwei, drei Spiele, die würde ich höchstens damit vergleichen in diesem Jahr. Also die erreichen haben einen ähnlichen Stellenwert. Und das muss ich eigentlich sagen, da ist schon sehr viel Respekt dabei. Ja, ich hatte es vorhin auch kurz ausgeführt. Für mich ist es einfach die Tatsache, dass man so ein großes Budget und so einen Aufwand in die Welt und die Story dann stecken konnte. Ein Zugeständnis daran, dass man natürlich so ein klassisches Ballerelement da hat, um auch genug von dem Ding zu verkaufen. Du willst natürlich auch der, sagen wir, der spielenden Masse, die einfach, ich verstehe, ich habe eine Knarre, ich kann Zeug abschießen, okay, so ein Spiel verstehe ich, anstatt dass da ein verkauftes Adventure oder irgendwie sowas draus wird, was mir vielleicht eher gelegen hätte. Also ich denke auch, also so ein Adventure hätte ich auch richtig geil gefunden. Also die Atmosphäre von dem Spiel ist ja toll. Also ich kann an der Atmosphäre nichts aussetzen, ja, und ich kann ja auch an den Figuren nichts aussetzen. Die waren auch cool, die waren auch interessant, ja, und klar, sie gewinnen natürlich erst durch die letzten 15 Minuten so, aber wie war es bei euch? Habt ihr alle Audiologs gesammelt? Nicht alle, aber ich habe die im Nachhinein mir nochmal durchgelesen, um da gewisse Lücken zu füllen für mich. Ja, also ich habe wirklich auch versucht, überall Audiologs zu finden, wo es nur geht. Und ich habe dann trotzdem am Ende, keine Ahnung, nicht ja, wirklich viel. Ich hatte es relativ, also ich habe es im Nachhinein durchgespielt und ich hatte mich dann auch nochmal hingesetzt und so eine Story-Analyse gemacht. Und zum Glück konnte ich das da einigermaßen noch zusammenpacken, was ich mir da zusammengereimt habe. Es ist aber trotzdem eine Stunde gelabert dann geworden, weil einfach, du musst wirklich ausholen und gucken, wie gewisse Sachen dann interpretiert werden können. Also es hat Spaß gemacht, da einfach noch im Nachhinein noch mehr Zeug zu machen. Ey, wenn ich jetzt eigentlich anfange zu überlegen, was auch diese beiden Geschwister dann alles für Sachen erzählen, und was die für Entdeckungen gemacht haben. Und wenn man sich das alles so im Kopf durchgehen lässt, wo man denkt, ey, was für ein geiles, das hätte eigentlich so ein Maßeffekt irgendwie auch werden können, also meiner Ansicht nach. Was ich vielleicht, okay, das habe ich im ersten Gespräch noch nicht dann so vermerkt, an gewissen Stellen war mir der Umgang mit gewissen Themen ein wenig zu plump, muss ich sagen. Ne? Du hast natürlich diese sehr deutlich dargestellte Rassismus-Schiene, am Anfang gerade direkt mit der Szene auf dieser Theaterbühne und so weiter und so fort, aber ohne dazu spoilen, was innerhalb der Story passiert, es wird auch ein bisschen so der Umkehrschluss oder sowas eigentlich gezeigt, aber man hätte wesentlich deutlicher und klarer auf ein paar bestimmte Sachen eingehen können. Das würde aber jetzt zu sehr ins Detail gehen und ich würde da zu viel spoilen. Auf jeden Fall, glaube ich, da wurde noch ein bisschen Potenzial verschenkt, mehr aus dieser Thematik zu machen und die nicht so einfach vordergründig dazulassen, um erstmal zu schocken, in Anführungsstrichen. Aber das war nur ein kleines Ding, was insgesamt mir das Spiel nicht wirklich verlitten hat. Hey. Also, ich muss halt auch sagen, also am Anfang, ich war zwischendurch wirklich angeödet Und dann dieses Ende, das hat alles rausgerissen. Das hat wirklich alles rausgerissen. Und auch allein dieses Bild am Fluss und ach, das ist toll. So cool. Alles so cool. Toll, toll, toll, toll. Im Mai sind wir angekommen, das 2 von 4 haben wir gequatscht. Metro Last Light ist im Mai rausgekommen. Und ich habe das erste Metro nicht gespielt. Ist bei mir leider nicht gelaufen mit meiner ATI-Grafikkarte, weil es irgendwie auf Nvidia dann nur ausgelegt war. Ich habe es immer bis heute noch nicht gelöst. Aber ich habe auch einiges Gutes über Last Light dann gehört. Ich muss auch sagen, ich habe es leider auch nur angefangen und dann nicht zu Ende gespielt. Wie immer. wie so oft. Aber ich mag halt die Metro-Spiele anhand ihrer Welt, die sie da kreieren, weil die geben sich da teilweise echt Mühe. Ich weiß nicht, in welchem Teil war das, im ersten oder im zweiten, da führen so ein paar Leute so ein Theaterstück auf, oder glaube ich, also wenn in einer dieser... Ich glaube, es ist im zweiten, aber ich habe leider auch beide nur teilweise gespielt, obwohl gerade der zweite, der sah echt auch super aus, ja. Und eigentlich hat er auch Spaß gemacht, aber irgendwie, als ich dann, ich war schon ein paar Stunden drin, dann war ich irgendwie wieder in so einer Stadt oder Siedlung oder und irgendwie wieder am Waffen kaufen oder irgendwas machen. Und das dauerte mir dann zu lange, dann habe ich es aufgehört, dann habe ich es halt nie wieder weitergespielt, obwohl es eigentlich echt cool war. Ich verstehe gar nicht, warum. Ja. Ja. Mich hat es dann leider, muss ich halt auch sagen, aber das ist dann wahrscheinlich so auch dieses Ding, so geh dahin, mach jenes und irgendwie versuch die noch über den Haufen zu ballern. Das war alles nicht so, was mich direkt bei Laune gehalten hat. Mhm. Aber ich respektiere absolut diese Welt, die sie da kreiert haben, ja, weil also diese angesprochene Szene von mir, das ist halt so cool. Das habe ich halt nur aus Zufall gemacht, weil ich mir was zu essen geholt habe oder so. Da führen so zwei Leute ein Theaterstück auf, glaube ich, ja, oder irgendwie eine Oper oder sonst irgendwas. Und das ist wirklich fast 45 Minuten am Stück. Erzählen die da halt irgendwie was, machen, ohne dass es sich wiederholt oder dass da auch nochmal irgendwie eine neue, also die gleiche Animation nochmal abgespult wird oder so, ja. Und das fand ich schon beeindruckend. Also du kannst dir wirklich da dieses ganze Ding kannst du dir angucken und bist fast noch unterhalten, so. Also das fand ich sehr, sehr angenehm. Weißt du vielleicht die Vorteile, wenn so eine Welt in einem Spiel aus einer Buchvorlage kreiert wird, die vielleicht, also kann ja vielleicht sein, dass in der Buchvorlage auch sowas wie das Theaterstück mal erwähnt wurde oder die Geschichte, die dort dargestellt ist, dass dann hast du wirklich jemanden, der sich Gedanken um eine Geschichte gemacht hat, die in einem Buch umgesetzt werden kann. Wenn das als Vorlage für ein Spiel gilt, kann durchaus sein, dass das wirklich Vorteile bringt. Obwohl ich glaube, Last Light war jetzt nicht direkt eine Buchvorlage, oder hatte nicht direkt eine Buchvorlage. Ich glaube, der wie heißt der, Artyom, bla bla bla, der hat, das spielt wohl, die Geschichte spielt wohl zwischen den Büchern. Nils. Das sieht aber lecker aus. Schoko-Franzbrötchen, oder? Sehr gut. Hamburg, ja, ist es toll. Warum kennen die außerhalb Hamburgs eigentlich keine Franzbrötchen? Ist die Welt verrückt geworden? Da, wollen wir da mal kurz einen Schwenk machen? Habt ihr das eigentlich damals mitbekommen mit diesem Cronut oder wie dieses Ding hieß, mit diesem komischen Gebäck in New York? Wieso nimmt nicht einer von uns mal so ein verdammtes Franzbrötchen, fährt damit nach Amerika und wird Millionär innerhalb von einer Woche? So wie der mit der Currywurst dann früher. Dann haben wir jetzt den Franzes Brötchen oder so. Verkauft man es dort in der Bude. Wenn man schlau anfangen würde, es wäre so einfach. Es wäre eigentlich, ja. Die Welt kennt einfach nicht, was sie verpasst, wenn sie nicht aus Hamburg kommt. Metro, im Mai auch rausgekommen, ein HD-Update eines ehemaligen 3DS-Titels, den ich dann auch... Ach, das war toll. Entschuldigung. Du weißt schon, von welchem ich spreche, oder? Du sprichst. Ja, natürlich. Donkey Kong... Nein. Oder? Klar. Nein, das ist ein 3DS-Remake eines, oder besser gesagt eines großen Titels, aber ich meine den anderen Weg eigentlich, sondern Resident Evil Revelations HD. Ach so. Vom 3DS-Spiel auf HD dort gewesen. Ein nettes Resident Evil jetzt in Full HD am PC und Konsole. Dort spielbar auch auf Wii U, obwohl dort mit Steuerungsproblemen. Ich fand, man hat sehr deutlich aber dem die Handheld-Wurzel angemerkt und ich habe so 2-3 Stunden dann reingespielt und bei einem Kampf, der mich richtig abgenervt hat, dann aufgehört. Bei welchem? Mit dem Typen, der hinter der Tür eingesperrt ist, wo du von dem den Schlüssel holst? Genau das, ja. Der hält extrem viel aus, das ist ganz komisch. Also es ist dann so eine Stelle, da bist du in so einer Art Promenade und dann sind so Geschäfte drumherum und da ist ein großer Mutant, der ist eingesperrt und dann, wenn du den aufmachst, dann verfolgt er dich und dann kommen lang, 3 Millionen Leute und die musst du alle abballern und den Typ musst du immer mit einem Snipergewehr ins Gesicht schießen. Ich habe eine halbe Stunde, 35 Minuten versucht, den anzubauen, bin abgekratzt, habe seitdem mich mal angefasst. Ja, die Stelle ist komisch, auch schwer. Ja. Aber dafür, der andere Weg ist besser gelaufen, Donkey Kong Country Returns 3DS, umgesetzt von der Nintendo Wii auf dem 3DS und war auch wieder eines deiner Highlights auf der Wii gewesen, Fabian, aber auch jetzt hier auf dem 3DS. Ich habe es tatsächlich nochmal 100% durchgespielt, obwohl es echt schwer ist. Es war jetzt nicht perfekt, weil die Wii natürlich... Also der Sprung von der Wii auf den 3DS ist halt nicht so einfach, weil du hast ja auch Sachen, klar, ich meine, so ein N64-Spiel wie Ocarina of Time, das kannst du leicht machen auf dem 3DS und auch noch Sachen, die vom GameCube kommen, wie Es fällt mir gar nichts ein. Aber die Wii ist dann halt schon nochmal eine Spur moderner. Und die haben es nicht mit 60 Frames zum Beispiel geschafft. Das war so eins der Merkmale des Originals. Das habe ich im Internet gelesen. Das Spiel ruckelt am Anfang. Ist scheiße deswegen. Es war nicht scheiße. Es war voll spielbar. Es war ein bisschen schlechter. Käse. Aber spielerisch immer noch super gut. Und ich bin ein großer Freund des Spiels, seiner kreativen Levels und alles, was da so drin ist. Und ich freue mich auch sehr drauf, wenn Anfang des Jahres jetzt die Wii U-Fortsetzung rauskommt, das Tropical Freeze. Ich habe es ein bisschen schon gespielt bei Nintendo vor etlichen Monaten. Mal und es fühlt sich auf jeden Fall an nach einem guten, legitimen Nachfolger. Und jetzt kam ja die große Neuigkeit, du wirst Cranky Kong spielen können. Ja, der sich aufführt wie Dagobert Duck bei DuckTales, weil er auch so einen Pogo-Stick hat und so. Der hat auch einen Pogo-Stick, doch, echt? Das ist super. Das kann ja dann eigentlich nur gut werden. Ein Spiel, das habe ich, glaube ich, nur gespielt auf dem 3DS, rausgekommen von diesen Level 5 Guild Series und so weiter, so kleine Spielerlebnisse für ein paar Euro. The Starship Damray ist ein aus der Ego-Sicht kleines Grafik-Adventure, was ein bisschen so an Alien erinnert. Mhm. Und du spielst sozusagen einen Typen, der wacht in so einer Kälteschlafkammer auf und kann sie nicht aufmachen. Das Einzige, was er hat, ist ein Monitor, mit dem er einen Wartungsroboter steuern kann durch Levels. Und dann steuerst du sozusagen diesen Wartungsroboter durch so Gänge und so weiter durch und musst herausfinden, was auf diesem Schiff passiert ist. Und du findest da lauter Leichen und so weiter und raus, dass da Aliens auch noch irgendwie drumherum sind. Und es war ein nettes kleines Grafik-Adventure mit so Actionlagen gab es da nicht wirklich, aber du musstest da an gewissen Stellen nachdenken. Dauert 2-3 Stunden, hat eine ziemlich coole Auflösung, aber das Gameplay an sich und die Rätsel waren jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Und den gibt es für so knapp 5-6 Euro auf dem 3DS-Shop. Wer Bock auf sowas hat, kann sich's mal angucken, war aber jetzt wirklich nicht das größte Highlight ever. Ich habe leider kein 3DS. Müssen wir irgendwann mal korrigieren, das, weil da entgehen dir jede Menge coole Spiele. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel Donkey Kong Country Returns 3DS. Nein, es gibt ohne Ende Zeug auf dem 3DS, was auch dir Spaß machen würde, Daniel. Nein, ich weiß. Also ich habe nicht geholt. Wahrscheinlich mehr Spaß als Fuse, was ebenfalls im Mai rausgekommen ist. Das war dieses Ballerspiel, ne? Oder? Ja, das war von Insomniac Games. Das war mal ursprünglich, also den Machen von Ratchet & Clank und von hier Resistance. Ne? Mhm. Das war doch Insomniac. Die hatten das als Overstrike mal angekündigt vor etlicher Zeit und das war da so ein Multiplayer-Shooter war es ein bisschen so, mich hat es an Team Fortress ein bisschen erinnert, wegen diesem Comic-Look und so überstilisierten Charakteren. Das ist anscheinend aber bei den Focus Groups nicht so gut angekommen am Machen und da wurde ein sehr, in Anführungsstrichen, ordinärer Modern Warfare-like Multiplayer-Shooter draus und dann in Fuse umbenannt. Also aber Third Person war das, ne? Third Person. Also soweit ich es im Kopf habe. Ich habe es nicht gespielt, leider nur die Diskussion drumherum mitbekommen. Das war aber auch so runtergebrochen auf die wirklich, standardisierten irgendwie Dinge, die halt so ein Shooter braucht. Da war nichts irgendwie, was da vorgestochen ist. Also wenn das Alleinstellungsmerkmal, wo man am Vorhinein gesagt hat, oh, das ist mal interessant, dass es diesen Ansatz geht, was nicht viele Spiele machen, wenn der dann flöten geht und du stattdessen gritty Soldaten-Action und fliegende Funken und Dreck auf dem Visier und so weiter dort bekommst, das kriegst du mittlerweile überall und da hat es, glaube ich, niemand mehr richtig hinterm Ofen. Hättest du auch den Anfang von Saints Row spielen können, wäre das gleiche gewesen. Aber mit weniger Aerosmith wahrscheinlich dann bei Fuse. Dann können wir in den Juni gleich übergehen. Und der Juni hat den ersten Konsolen-Release dieses Jahres beinhaltet. Sie war endlich angekommen. Nach so vielen Jahren Entwicklungszeit, vor langer Zeit bestellt, gekickstartet, die Ouya. Ouya war da. Und wie ihr alle rumgeheult habt. Ey, das war auch eine Scheißaktion, wie lange es gedauert hat. Das war echt der Grund, wo ich dann auch an Kickstarter verzweifelt bin. Ich weiß noch, wie wir mal vor einem Jahr oder so hier saßen. Ja, und dann, Mensch, Potenzial, Kickstarter. Voll geil, guck mal, was da alles für geile Projekte gibt. Komm, wir hauen hier Geld rein und so. Und alle Sachen, die ich supportet habe, und es geht vielen Leuten so, du hast kein Kickstarter-Projekt, wo nicht irgendwann es heißt, ja, sorry Leute, mein Hund ist krank. Ja, sorry Leute, wir brauchen noch 3 Monate länger. Ja, sorry, hier sind schon mal ein paar Wallpapers. Das Spiel kommt aber erst in 3 Jahren raus. Ich meine, es geht jedem fucking Spiel und jedem Taschenrechner und jedem Kugelschreiber, der über Kickstarter finanziert wird. Mhm. Also Kickstarter ist für mich eine der größten Enttäuschungen der letzten 1-2 Jahre und ich meine, es gibt genug Projekte jetzt auch, wo einfach sich der dann gezeigt hat. Der Stromberg-Film hat es geschafft. Ja, okay, das sind Ausnahmen, aber es gibt so viele Sachen. Der ist noch nicht ausgestrahlt, vielleicht wäre das noch nichts. Wo einfach die Leute auch samt der Kohle dann einfach verschwunden sind, entweder weil es Betrug war oder weil sie gesagt haben, ja sorry, wir haben die Kohle falsch investiert, es kommt nichts. Und du stehst dann da und sagst dann, ja okay. Ja, nimm mal, das ist halt einfach rechtens dann so, dein Geld ist weg, die sind halt mal $100,000 verbrannt worden und niemand hat im Endeffekt was davon und ja, ich bin echt enttäuscht und das Einzige, was ich jetzt mal loben muss, ist Baphomets Fluch, das war immer jetzt, oder lange Zeit jetzt angekündigt für Anfang Dezember, es kam jetzt auch raus, ist sehr gut geworden, Aber ich habe so viele andere Enttäuschungen leider erlebt bei Kickstarter. Also ich finde, das ist keine schöne Plattform und ich hoffe nicht, dass es noch lange Zeit existieren wird. Schade, ich glaube, wir als Gamer haben Kickstarter ein bisschen missinterpretiert und auch die Entwickler haben Kickstarter als Plattform missinterpretiert. Also wenn Leute hier ihr Geld gegeben haben, das Projekt möchte ich, dass es bitte entsteht. Eigentlich müssen wir es eher sehen als Spende, das Geld, das wir geben, und dann es gibt eine Chance, dass es nicht entsteht. Ja, wir finanzieren ein Projekt. Es ist ja auch so, wenn du in dem echten Leben irgendein Projekt finanzierst, du hast ja an sich keine wirkliche Garantie, dass es zurückkommt. Na, es kann durchaus sein, dass da 1000 Sachen schief gehen und auf einmal sitzt du da auf deinem Geld, aber viele haben es als Vorbestellung gesehen. Ich habe meine 15 Euro jetzt dorthin gepackt, ich will zu dem Zeitpunkt das Spiel haben und ja, dir ist es nicht das Geiste. Ja, das wird dir aber auch suggeriert bei den meisten Kickstartern, da ist es nicht so von wegen. Genau, deshalb meine da ich auch. Da ist so, $15, du kaufst das Spiel plus das, $20, du kaufst das Spiel, kriegst noch ein T-Shirt dazu. Das wird ja nicht suggeriert von wegen, du supportest es da, es wird als Verkauf auch angegeben. Erst wenn es schief geht, dann sagen alle ja, Leute, ihr wusstet ja, ihr kauft hier nichts, ihr unterstützt hier ein Projekt. Genau, deshalb meine ich aber auch, es wird auch von den Anbietern oder den Kickstarter-Startern dann missinterpretiert dort, dass die das gleich als Shop für sich dann sehen. Die Ouya waren sich ja auch schon fertig und es wurde dann, ja, wer es über den Shop hier bestellt, der kriegt als erster eine, hat etliche Monate Verzögerung gebracht, wir mussten es beim Zoll auslösen. Es gibt kaum Software dafür und so weiter, also ich habe meine dann noch verkauft. An sich, glaube ich, kann man zwar mit der immer noch ordentlich was anstellen, aber so der Glanz, wo wir es damals bestellt haben, geil, es gibt noch keine neuen Konsolen, endlich mal, die Ouya könnte was Cooles werden fürs Wohnzimmer, wo man dann seine Filme drauf streamt und dann kleine Spiele und so weiter ausspielt. Ich habe die zweimal angemacht insgesamt. Ich habe auch nur dieses Spiel gespielt, wo diese ganzen Figuren über das Bild laufen und du musst die Leute abknallen, von denen du glaubst, dass es der Mitspieler ist. Ich habe den Namen vergessen, wie es hieß. Ja. Also wo du quasi von links nach rechts läufst. Hidden in Plain Sight. Ja, genau. Das war mal für eine halbe Stunde witzig. Aber genau, und das war's. Wir haben das auf der Gamescom auf der Bühne gespielt, das Hidden in Plain Sight. Und ich habe mich da umgeschaut, weil Budi darauf Bock hatte und mal mir angeguckt. Das gab's schon 2 Jahre vorher als Indie-Titel für die Xbox 360 für 90 Cent. Also war das nicht mal was Exklusives und Cooles für die Ouya, einfach nur ein Indie-Game, was schon x-fach dann vorhanden gewesen ist. Ich lerne trotzdem nicht so direkt immer aus diesem Kickstarter-Ding aus. Ich kickstarte immer noch ein paar Sachen. Wenn ich dir jetzt noch was zeige, wirst du hier gleich auch wieder Geld reinbuttern. Hier ist nämlich jetzt Mega Man The Board Game. Achso, ne, ich spiele keine Brettspiele. Aber ich hab mein Geld zurückgezogen für Mighty Number 9. Ja? Ich mal Tony Hawk. Es gab Tony Hawk, hat er sich neue Shorts gekickstartet? Achso, meinst du Kickstarter? Ich verstehe. Nein, aber zum Beispiel, da hättest du vielleicht auch dann was beigegeben. Ich habe gekickstartet eine Blu-ray-Fassung von Bubblegum Crisis, dass davon eine Blu-ray-Fassung entstehen soll. Aber wer? Braucht man die? Also das Problem ist doch, Bubblegum Crisis ist nun mal halt echt scheißalt. Ja, und deshalb ist das Blu-ray halt. Ja, aber dann so ein Transfer davon, der kostet bestimmt richtig viel Geld. Und wenn du Pech hast. Genau darum geht's. Ja, und wenn du Pech hast, was machen sie? Klatschen sie einfach die DVD-Fassung auf die Blu-ray drauf und du hast genau das gleiche Bild, was du vorher auch hattest. Es ist natürlich also, ein Grundvertrauen dorthin gegeben, aber von den Leuten, die dann das Transkodieren und so weiter machen und auch sehr klar dargelegt in dem Kickstarter, wo das Geld dann hinfließen soll. Ich habe zum Beispiel da auch gesagt, okay, den gebe ich dort Geld. Oder ich habe Geld investiert in Army Croc. Das ist ein Grafik-Adventure von den Leuten, die Skull Monkeys gemacht haben. Also mit der Knete und so weiter. Ich dachte, das wäre ein geheimes Regierungsprojekt, um Krokodilien als Massenvernichtungswaffe einzusetzen. Das ist quasi aufs Schlachtfeld zu schicken. Das ist der Nachfolger von Shark versus Mecha-Shark. Ja, mhm. Army Croc. Gebissen werden sie beim letzten Mal. Oder irgendwie so. Nee, aber ey, wie gesagt, gerade in Sachen Blu-ray gibt es so viele Anbieter, die mal eben schnell einen schnellen Euro machen wollten und dann einfach nur, ey, da gibt es teilweise hier bestes Beispiel oder zwei super Beispiele. Zwei glorreiche Lungen, The Good, The Bad, The Ugly. Da ist die Blu-ray-Fassung schlimmer als die DVD-Fassung. Oh Gott. Ja. Und was war es noch? Donnie Darko ist auch so ein Beispiel. Den hätte man nie auf, also so in der Form ist es ein Verbrechen, wie sie den auf die Blu-ray draufgepackt haben eigentlich. Aber spekulieren darauf, dass die meisten Leute das eh nicht merken. Ich stehe doch Blu-ray drauf, sieht super aus. Oh, hier siehst du geil, wie scharf. Naja. Ja, so, vor allem dann wahrscheinlich auch 4:3 gezoomt auf dem großen Fernseher. Guck mal, wie scharf das ist. Naja, da wäre ich vorsichtig, ey. Und ein Bubblegum Crisis ist halt auch alt. Ja, da brauchst du dann wieder das Maße, das Originale und das allen Kram. Ja, bist du sicher? Ja. Sicher. Nein, ich bin sicher, so wie ich sicher sein kann, ohne da in die Tür reingeguckt zu haben, wo die Filmrolle drin steht. Eben. Aber vielleicht sollten wir auch mal Game Wonders Brettspiel machen über Kickstarter, weil ich habe nämlich neulich gesehen, das fand ich wiederum noch ganz cool, da habe ich halt Your Net, da hat jemand HeroQuest eine Kickstarter-Kampagne gemacht von diesem, das kennt ihr alle noch, dieses Fantasy-Rollenspiel. Leider, da ist unglaublich viel Kohle reingebuttert worden gleich zum Starten. Irgendwann war es offline, weil irgendwelche rechte Sachen da gar nicht geklärt waren. Und ich sehe es jetzt gerade auch bei dem Mega Man Board Game, das ist erst gestern angelaufen. Doch, aber es ist gestern angelaufen und läuft noch bis zum 19. Januar. Und die wollten $70,000 und haben jetzt schon 160.000 und es ist trending toward $3 Millionen. Also gut, es geht natürlich dann noch runter irgendwann, aber so eine Million. Tut mir leid, wir konnten das Board Game nicht machen, weil wir noch T-Shirts produzieren mussten für die Stretch Goals. Wir haben zu viel Geld, jetzt also haben wir gesagt. Was ich nur sagen wollte, ist, ich glaube, dass auch Brettspiele bei Kickstarter sehr gut funktionieren, aus irgendwelchen Gründen. Das kann gut sein, oder irgendwelche iPhone-Add-ons, die laufen auch sehr gut. Ich hoffe mal, dass wir vielleicht im nächsten Jahr im Abschlusscast dann über Broken Age mal quatschen können. Nee, wird es noch nicht so weit sein, zumindest über Part 1. Na, wo Tim Schäfer hat gerade Elijah Wood für eine Sprechrolle rangeholt. Da wissen wir, wo unser Kickstarter-Geld hingeht. Ist bei dem nicht auch gerade noch immer so eine Geschichte, die nicht fertig wird? Und die hatten mit, wie viel war es, $300,000 wollten sie ursprünglich haben. Mit dem ersten großen Gaming-Kickstarter, 3 Millionen sind es geworden. Dann von angepeilt war es Oktober 2012 sollte das Spiel, glaube ich, kommen, oder? Na, sollte irgendwann relativ früh sollte es auf jeden Fall kommen. Haben sie gesagt, nee, jetzt wo wir so viel Geld haben, lass uns das nochmal ein bisschen anders anpassen. Das Spiel hat sich dann so weit verspätet, dass sie dann gesagt haben, ja, nee, es wird doch nicht fertig, wir teilen es in zwei Teile auf. Der erste kommt 2014, der zweite mal gucken, wann er kommt und jetzt machen wir noch Voice Acting und so weiter, wo du auch denkst, hey Leute, wir haben euch mehr Geld gegeben, damit ihr ein Spiel produziert bis zu dem Zeitpunkt und so weiter. Das heißt jetzt nicht, dass ihr einen Freibrief bekommen habt, also zumindest in den Augen von den meisten Backern dort, dass ihr bis ins Jahr 2016, 2017 dann auf euren Eiern schaukeln könnt. Ja? Und dort dann Elijah Wood ranholt für großes Geld. Aber mal gucken, das ist eh jetzt dann viel Kickstarter-Gerante gewesen. Zu Uya brauchen wir nicht besonders viel mehr sagen. Spieletechnisch im Juni, ein Spiel, was mich persönlich überrascht hat. Ich habe jetzt nicht dran gedacht, dass es mir so viel Spaß macht, aber es kann durchaus auch in meiner Top 10 landen. Remember Me. Hat mir ziemlich gut gefallen, würde ich sagen. Fand ich die Welt interessant und alles, auch das Klettern war nett. Ich habe leider mittendrin aufhören müssen, weil dann kam so ein Kampf, wo auch sehr viele Gegner kamen und der mich ein bisschen überforderte auf so einem Dach und dann habe ich es nicht mehr weitergemacht. Und vorher war gerade dieser unglaublich lange Endkampf gegen diese, wie hieß die, Madame? Ja. Gegen diese böse Tussi und das hat auch sehr, sehr lange gedauert. Aber an sich war es cool und es war auch viel besser, als es die Verkaufszahlen dann dargestellt haben, weil es ist unglaublich gefloppt. Hast du es mal gespielt, Daniel? Ich habe nur mal reingespielt. Also ich habe leider von der Geschichte nicht allzu viel erfassen können. Die ist ziemlich cool. Ich fand das von der Mechanik her ganz, ganz cool. Ich fand halt dieses Gimmick mit dem Traum zurückspulen oder was das war, oder Erinnerungen zurückspulen, das fand ich ganz nett. Tim hat mir dann aber erzählt, dass das Original nur viermal im Spiel vorkommt. Es ist leider nur ein sehr limitiertes Element. Ja, und das fand ich dann leider auch ein bisschen enttäuschend, so, dass es dann nicht mich nochmal gereizt hat. Ich hab's aber zu Hause. Es liegt auf jeden Fall auch auf dem legendären Stapel. Also ich würde sagen, ich habe es auf dem PC danach gespielt und ich habe so an zwei Nachmittagen das durchgezockt, aber dann auch wirklich intensiv dann gespielt. Was mir ganz gut gefiel, ist es, als Spielprinzip ist es sehr typisch Uncharted Tomb Raider. Ne? Du hast deine Kampfeinlagen zwischendurch drin, du hast dein Gekletter, du hast dein Geballer gefüllt, aber es wirkte auf mich, dass das Story, Charaktere, Universum und so weiter, das war mir so, als ob Luc Besson ein Videospiel gemacht hat. Er hat ein bisschen so diesen Euro-Sci-Fi, Euro-Fantasy-Charme gehabt und auch von der, wo die Story hingeht, wie sie aufgelöst wird, was dort hingeht, also ich will es jetzt nicht auf dem Bioshock-Niveau so stellen, wo das alles dann hinführt, aber war trotzdem ziemlich cool gemacht, auch in Deutsch durchaus passabel, synchronisiert, auf dem PC läuft es eh flüssig, ein ziemlich cooler Endkampf gewesen. Wenn sie das Element noch weitergeführt hätten mit dem Traum zurückspulen, da war noch jede Menge Potenzial, was man machen kann und ich habe jetzt auch nicht unbedingt dieses selbst zusammenbaubare Kampfsystem mit den eigenen, ja, wo man die Kombos selber zusammenbauen kann in so einem Menü, damit man dann andere Funktionen und Blocks durchballern kann. Das war mir ein bisschen zu undurchsichtig und anstrengend. Da hätte ich lieber mal ein klarer definierteres Kampfsystem gehabt. Aber ansonsten ist es durchaus ein Titel, der leider nicht so gut angekommen ist, wie es eigentlich verdient hätte. Dann gehabt im Juni. War der von Konami? Der war von Capcom. Capcom. Capcom, aber es war ein europäisches Team, glaube ich, das dahinter saß, oder? Aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ja, es war ein europäisches Team. Es sieht sehr nach Frankreich aus für mich. Don't Not hießen die. Don't Not. Oder heißen sie, wenn es die noch gibt. Ja, also ich hoffe mal, wenn ihr es irgendwo günstig dann seht, das ist durchaus, nehmt es mit, ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr nicht gerade jetzt hier 60, 70 Euro dafür bezahlt habt. Im Juni ebenfalls rausgekommen, Animal Crossing, hast du ohne 3DS natürlich nicht gespielt, Daniel. Ich habe es diesmal 2 Wochen ausgehalten und dann ist verkauft. Immerhin etwas. Okay, ja? Ich habe es wieder nicht, ich habe nimm's mir mal vor, aber das ist mir irgendwie, komme ich da nicht ran. Naja, mehr braucht man, glaube ich, auch dazu nicht sagen. Animal Crossing ist Animal Crossing. Eines der größten Highlights im Juni, aber dann, und auch schön gelegt in die Zeit, weil dann so richtig nicht viel drumherum spieltechnisch los war, The Last of Us. Ah. Also ich kann nicht anfangen oder ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo man Lobeshymnen darauf dann verteilen soll. Das wäre halt der stärkste Konkurrent zu Bioshock. Zu Bioshock dann dort gewesen. Last of Us aus dem Stand eben quasi und vor allem, das rechne ich Naughty Dog dann hoch an, wo andere das God of War 4 gemacht haben, das Gears of War 4 gemacht haben, das Halo 4 gemacht haben, machen die eben nicht das Uncharted 4, sondern machen für das Ende der PlayStation-Ära oder der PS3-Ära einen eigenständigen Titel, der sich gespielt hat, für mich wie so eine Mischung zwischen Metal Gear und Resident Evil, sehr stimmungsvoll gewesen ist, Stealth-Gameplay nach vorne gepasst hat, tolle Charakterisierung. Der Anfang alleine, ich habe es auf Deutsch gespielt und viele meckern auch wegen der deutschen Synchro, soweit ich verstehe es überhaupt nicht, weil die fand ich sehr gelungen, sehr gute deutsche Sprecher. Ich hatte echt schon in den ersten 15 Minuten dann Tränen in den Augen gehabt, weil das mich mitgenommen hat. Der Epilog, der Prolog, das ist ja wohl der Emo-Knaller überhaupt gewesen in diesem Jahr. Also das war ja wohl, wer da noch nicht fertig ist oder zumindest ergriffen, ja, weiß ich nicht, der... Ja, der kann auch kleinen Kinder Lutscher. Der kann auch gleich aufhören mit dem Spielen, dann ist man zu abgestumpft, finde ich, wenn man da zumindest nicht ein bisschen gepackt wird. Die haben es echt wirklich hinbekommen von der Art der Geschichte. Klar, wenn man es runterbricht, ist es ein Zombie-Game ein bisschen adaptiert, ne? Oder? Ja. Also es sind Zombies mal anders an sich. Nur wie es dann gemacht wurde, wie es mit dieser Pilzplage dann umgegangen ist, wie die Charaktere drin verzahnt waren, was für moralische Entscheidungen du getroffen hast und vor allem auch dieser Kontrast, von dem hier Fabian und Simon dann vorhin noch gequatscht haben drüber, diese Schere zwischen Gameplay und Cutscenes, ja, wo du in den Cutscenes dann die sympathischen Kerle dort hast, so typisch Nathan Drake-mäßig, ha, ich bin so lustig, lass einen Spruch ab, und im Gameplay schießt der kaltblütig 500 Leute tot, bevor er dann wieder lustige Sprüche ablässt. Das ist dort nicht vorhanden. Nee. Ich fand so richtig, diese Verzahnung ist fantastisch gewesen. Da gab es vor allem direkt zu Beginn, gab es da schon eine Szene, da war ich schon echt beeindruckt. Das ist wirklich die erste Mission, die du da als Joel machst, wo du diesen Robert oder Rob oder diesen Waffenhändler, der dir deine Waffen geklaut hat. Weiß ich nicht mehr, wie der hieß, aber ich weiß, was du meinst. Aber wo du den quasi jagst oder verfolgst und den dann am Ende stellst. Und ey, muss man ja sagen, die Animationen, die waren, also für jetzt die alte Generation fand ich die richtig geil. Und dass du halt wirklich so die Panik und die Angst und die Verzweiflung in den Augen von so einer Randfigur irgendwie feststellen konntest, das fand ich richtig beeindruckend. Schon gerade halt gleich zu Beginn so. Also da hat man auch schon gemerkt, okay, Joel ist jetzt vielleicht nicht auch unbedingt so der positivste Charakter, beziehungsweise der einwandfreiste Charakter, so, ja. Und das fand ich allein, das war schon großartig. Und dieses ganze Spiel hat so viele Magic Moments für mich gehabt, ja. Also da gab es so viele Szenen, wo ich immer da stand, ja, dürfen wir es spoilern? Ich würde es lieber nicht spoilern dann direkt raus. Da gibt es so eine Szene, so im letzten Drittel, wo ich gedacht habe, nein, bitte nicht, bitte nicht. Und auf der anderen Seite gleichzeitig so, aber geil wär's, ja. Also wenn ihr da wirklich die Eier habt, irgendwie das zu machen, Respekt, aber bitte nicht, macht's bitte nicht. So, ja. Es hat etliche Momente gehabt, wo du dann auch man konnte sich, finde ich, gut in die Charaktere reinversetzen, weil man sie ja wirklich kennengelernt hat. Man hat gemerkt, was Joel durchgemacht hat, auch wenn diese 20 Jahre Periode fehlt sozusagen zwischen dem Prolog und dann, wie das eigentliche Spiel abläuft. Aber du liest es in ihrem Verhalten, in ihren Gesprächen, was dort alles abgelaufen ist. Und du hast wenig Charakterisierung in einem Videospiel gehabt, die so nuanciert und detailliert sind und auch so gut reinpassen in die Geschichte. Du kannst es vor allem halt, das finde ich das Geile, dass du halt anhand von der, und da gebe ich euch auch recht, ich fand die deutsche Lokalisierung, fand ich wirklich gut. Also da habe ich jetzt irgendwie keine Probleme mit gehabt. Ich fand halt cool, dass du an so gewissen Wörtern, aber auch gleichzeitig an der Mimik und an dem Ausdruck der Figuren im Spiel irgendwie die deine Figur erschlossen hast. Ja? Also dass du wirklich halt sagen konntest, ey, ja, der Typ hat ein krasses Leben in der Hinsicht. Und dann, hier, guck mal, das war wahrscheinlich wieder so ein Hint auf seine Vergangenheit oder beziehungsweise was er durchgemacht hat. Das kriegst du in normalen Spielen, also vielen Spielen ja nicht. Ja, etliche Szenen, auch Cutscenes, werden durch die Mimik komplett getragen. Auch dort, ohne zu erwähnen, was dort passiert, so richtig am Ende, was man dort sieht, da läuft eigentlich das Maximum an Geschichte nicht über die gesprochenen Worte ab, sondern über das, was du liest in den Gesichtern von den Leuten. Und dass ein Spiel das so transportieren kann und auch die Grundidee dahinter. Als ich es durchgespielt habe, musste ich erstmal, also ich hatte jetzt nicht diesen Effekt wie bei Bioshock, wo ich erstmal geplättet war und dann erstmal Redebedarf und sowas hatte, sondern das musste erstmal auf mich wirken. Genau. Was ist dort passiert? Okay, wie finde ich das gut, finde ich das nicht gut und so weiter. Aber ich bin mittlerweile recht d'accord damit, wie dieses Spiel, wie ich es auch verlaufen ist. Ich finde das Ende, muss ich sagen, mittlerweile echt großartig, ja. Aber das war halt auch sowas, was ich hatte, ja. Ich hatte am Anfang, als ich das mein Problem war, ich habe Bioshock gespielt, habe Bioshock pausiert, habe dann irgendwie Bioshock, ne, wie war das? Also ich hatte unmittelbar das Ende von Bioshock und das Ende von Last of Us erlebt, so, ja. Und da war, muss ich halt leider sagen, da war das Bioshock-Ende dann doch ein bisschen, hatte mehr Wucht. Also das hat, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, das hat mich halt mehr beschäftigt, so. Und ich war lange Zeit der Meinung so, okay, Last of Us ist das bessere Spiel, aber Bioshock hat das bessere Ende. Mhm. Ja. Und inzwischen sehe ich das halt schon noch ein bisschen differenzierter. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass Bioshock trotzdem das bessere Ende hat. Es sind beides recht storystarke Spiele, aber Bioshock ist eben eine Geschichte, die auf einem Mysterium, auf einem Rätsel basiert, das gelöst wird oder das Konundrum sozusagen, worum dich dann den Kopf schlingst. The Last of Us ist unabhängig von Zombie-Plage und wo auch immer das hingeht, das ist ein Charakterstück eben. Ne? Und das sind eben komplett andere Ausrichtungen, wo das hingeht. Und eben man kann nie genug über Naughty Dog sagen, dass sie sich wirklich um Charaktere kümmern, dass sie es geschafft haben, diese ernsthaftere Note zu treffen, ohne in dieses Flapsige überzugehen. Es gibt immer noch kleine, lichte Momente in dem Spiel, kleine Gags und so weiter, die auch dann gut reinpassen. Aber was Joel und auch speziell Ellie, ne, dann dort schauspielerisch von den Charakteren her zu leisten, imstande sind, was sie dann dort alles durchmachen, alles sehr cooles, interessantes Zeug. Auch Ellie, einer meiner liebsten Sidekicks sozusagen oder Kindcharaktere in Spielen. Wir hatten Clem im letzten Jahr ja aus Walking Dead, da, wo es eh schon eine tolle Charakterisierung eines Videospielkindes und so weiter war. Und Ellie, finde ich, ist mindestens ähnlich stark. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, welches Videospielkind gefällt mir besser, welches ist interessanter oder besser charakterisiert, aber Ellie haben sie schon echt gut umgesetzt. Vor allem, ja, dass du halt dich auch für Ellie, sag ich mal, investierst, dass du halt wirklich, also wie bei Clementine eigentlich, dass du auch nicht willst, dass sie irgendwas passiert am Ende. Genau, es sind ein bisschen Charaktere, die auf eine gewisse Art ähnlich sind, Clem und Ellie, aber doch grundverschieden von ihrer Ausrichtung. Es war schön, dass diese Nuancen so mitzubekommen für jemanden, der beide Spiele gespielt hat. Ich finde auch, wo du sagst, Daniel, dass das Ende dir besser gefällt bei Bioshock nach wie vor, das, ich glaube, ich gebe dir da auch recht, was den Impact angeht, dafür finde ich, aber während des Spiels ist die Geschichte deutlich das cooler, also man fühlt sich da viel mehr die ganze Zeit wie in einem Film oder in einer echt guten Geschichte, während bei Bioshock sich natürlich alles immer auf dieses Ende und auf diesen unglaublichen Twist oder die Auflösung am Ende hin aufbaut. Dafür ist bei Last of Us die Geschichte währenddessen besser, aber sie hat halt nicht am Schluss so einen plumpen, reißerischen Höhepunkt nochmal, sondern eher ein gesetzteres Ende. Ja, wenn da auf Teufel komm raus 20 Twists hätten verbaut werden müssen, dann wäre das total kontraproduktiv. Ich muss auch, wie gesagt, also das Problem war halt, dass ich beide Enden so kurz hintereinander irgendwie gespielt habe. Ja? Ich meine, glaube ich, ich habe sogar Bioshock pausiert, um Last of Us zu spielen. Mhm. Und habe dann halt irgendwie Last of Us gespielt, dachte mir beim Ende so, krass, ja, mutig, gute Idee. Und dann kam halt Bioshock. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Also für mich hatte halt auch Last of Us innerhalb des Spiels deutlich mehr Magic Moments umgekehrt, hab ich jetzt Bioshock gesagt? Eins von beiden. Also Last of Us hatte für mich innerhalb des Spiels, im Verlauf des Spiels, deutlich mehr Magic Moments als Bioshock. Das wollte ich damit sagen. Ich gebe dir quasi vollkommen recht. Also das ist einfach das Ende bei Bioshock, da steuert es drauf hin. Und bei Last of Us, da geht es eigentlich eher um die ganze Reise an sich. Ja, was die Kohärenz der Spiele eben angeht, von wegen Story und Gameplay, Last of Us fand ich eben wirklich diesen Metal Gear Stealth Action Ansatz gut. Ich habe mich sehr gern durchgeschlichen durch die Gegend, habe versucht, die Licker wollte ich schon sagen, weil Klicker sind es ja, mit den Messern dann abzuarbeiten. Du warst echt da auf deinen Zehenspitzen. Wenn es mal losging, ging es dann richtig los von da aus. Und es gab auch schwierige und harte Situationen, die dich da anpassen. Also es ist schon sehr, sehr cool gemacht. Ich freue mich auch sehr auf den DLC, der kommt, der soll jetzt Anfang des Jahres, glaube ich, sein. Singleplayer-DLC. Singleplayer-DLC, genau. Und also dann es gibt für die PS3. Also ist du natürlich als Add-on, als Download-Add-on für $10-15 wahrscheinlich oder so, aber es soll eine Singleplayer-Geschichte weiter erzählen. Ich weiß jetzt gar nicht, das soll dann diese 20 Jahre, also nicht die ganzen 20 Jahre zwischen dem Prolog und dem Spiel dann erzählen, aber zumindest eine Geschichte, die vor dem eigentlichen Last of Us passiert ist, und gerne mehr davon, Ich hätte auch schon Ideen für eine Fortsetzung. auf die ich Lust hätte. Ja. The Last of Us einen ganz großen Impact gehabt und mindestens genauso spannend und einnehmend und verstörend. New Super Luigi U auf der Nintendo Wii U. Naja, verstören war da vielleicht der Schwierigkeitsgrad war verstörend. Wir haben es durchgespielt, Fabian, auf der hier für die Website und so weiter. Nettes Add-on, sehr schwer. Ja, halt eher was für die Hardcore, also nicht unbedingt, das ist nicht richtig Hardcore-mäßig, aber es ist deutlich anspruchsvoller als viele andere Mario Jump'n'Runs. Aber cool gewesen, mir hat es Spaß gemacht. Es war echt ganz nett. Gab es hier als Retail-Version und als Download-Version. Dann jetzt mal so gefragt, welches Nintendo Jump'n'Run hatte denn keinen Spaß gemacht? Es gibt viel, also es gibt durchaus auch eine ganze Menge Nintendo-Spiele, die jetzt nicht unbedingt mein Ding sind. Ich bin auch nicht der größte Pikmin-Fan oder auch nicht Animal Crossing, aber Jump'n'Runs sind halt immer, also bei Mario oder auch jetzt diese Donkey Kong Country-Geschichten, die sind einfach immer sehr gut. Also. Aber mit Ausnahme von Mario und Donkey Kong haben sie ja und Nintendo in den letzten zehn Jahren nicht so enorm viel rausgebracht. Wollte ich gerade sagen, es gibt keine anderen. Was war das letzte? Star Fry auf dem GBA oder sowas, was man einen anderen Charakter hatte? Weißt du noch, dieser Seestern dann, der nur japanische Spiele hatte. Mehr gab es da nicht wirklich dort aus. Ey, aber Seestern als Protagonist? Es war ganz cool, ja. Weil es gab ja auch dieses Rister auf dem Mega Drive. Das hatte es ja auch so eine Art Stern, der dann gepuncht hat mit so komischen Hasengegnern. Hört sich alles dämlich an. Ein bisschen Zeit hast du noch, Daniel, ne? Ja, ein bisschen. Ich will es hier noch reinschmeißen, weil es auch im Juni rausgekommen ist, aber es war ein Spiel, wo ich viel Spaß mit hatte, nämlich das Leighton Brothers Mystery Room, ein Adventure für iOS, mittlerweile auch auf Android rausgekommen. Man kann sich die ersten zwei Episoden dort for free runterladen. Es ist ein bisschen, also es ist eine Fortsetzung von Professor Layton sozusagen auf den iOS-Geräten, hat aber nicht spielerisch viel mit Layton zu tun. Man spielt den Sohn von Professor Layton und es ist mehr wie Phoenix Wright. Also ein Grafik-Adventure, wo Morde passieren und man dort den Tatort untersuchen muss. Und es gibt dann pointierte Gespräche, wo man sich Argumente hin und her wirft mit den potenziellen Mördern und so weiter. Und es ist ein schönes und umfangreiches Spiel. Es kostet knapp 5 Euro insgesamt, wenn man sich dann Pakete mit den insgesamt so 10, 12 Fällen kauft. Der letzte Fall ist ein bisschen beschissen, weil du dort auf eine riesige Location dann hinkommst und dann ohne Ende Zeug absuchen kannst und ich da fast verzweifelt bin, so 2 Stunden herumgeirrt bin und wusste, wo ich nicht hingehe und es war schon verflucht und dann habe ich es zum Glück doch noch rausgefunden, aber das hätte sie ein bisschen streamline können, mit Ausnahme von dem habe ich viel Spaß gehabt und jeder, der Phoenix Wright, Grafik-Adventures, so Mordfälle lösen und sowas mag, der kann sich es gerne auf iOS mal geben. Aber es ist nicht besser als hier, wie hieß das mit dem Hotel, mit der Lagerhalle? Hotel Dusk? Achso, nee, das wird just Last Rewards? Genau. Nee, da, bei weitem nicht so gut. Bei weitem nicht so gut. Ein bisschen Kleinscheiß im Juni. Ich glaube, das müssen wir aber auch nicht groß besprechen. Es gab das Kickstarter-Remake von Leisure Suit Larry namens Reloaded rausgekommen. Ich habe es aber nicht gespielt. Ich auch nicht. Ja, Rogue Legacy ist im Juni rausgekommen, ein Roguelike PC-Game, ein bisschen wie Metroid mit zufallsgenerierten Leveln, wo dann die Charaktere, die du hast, die Nachfahren des eigenen Charakters sind und dann teilweise genetische Defekte mitnehmen, weil es sich auf einmal, dann ist dein Nachfahre ist farbenblind und auf einmal ist das Spiel in schwarz-weiß oder es hat einen Klumpfuß und dann kannst du nicht mehr so hoch springen. Also ist, glaube ich, ein nettes Konzept, aber ich habe es von mir auch auf der Festplatte dann drauf als Steam-Game gehabt. Der Juli hat eine weitere Hardware dann rausgebracht. Die wolltest du dir ja auf jeden Fall irgendwann mal besorgen, Fabian, das Nvidia Shield. Ja, aber es kommt ja in Deutschland nie. In Amiland doch, ist es soll halt irgendwann mal kommen, aber der Punkt ist, irgendwann lohnt sich das auch nicht mehr, wenn die jetzt noch ein paar Monate warten. Ich weiß auch nicht, in Amerika, das wird jetzt auch nicht so der große Verkaufsschlager sein. Das ist natürlich auch mehr so ein Nice-to-Have-Ding. Eigentlich braucht man das Gerät rational gesehen auch nicht unbedingt. Nee, aber es wäre nett. Im Grunde genommen ein sehr potentes Android-Handheld dann mit den üblichen Vorteilen, dass wahrscheinlich auch Emulatoren sehr gut gehen werden und du kannst deine PC-Spiele darauf streamen. Aber an sich ist das Ding schon relativ redundant eigentlich. Ja, jetzt wo man das GTV Zero hat, ne? Ja, das habe ich auch nicht mehr, aber der Nachteil am Nvidia Shield ist halt, du hast bei einer Vita oder bei einem 3DS ja auch noch originäre Spiele für dieses Ding. Da hast du halt nur gepimpte Android-Spiele, die du halt auch auf Tablets oder Handys spielen kannst, plus deine PC-Spiele, aber es gibt ja per se jetzt keine Nvidia Shield-Spiele. Bist du angewiesen auf das, was du auf dem PC hast? Relativ viel Geld mal zufällig übrig haben, damit ich das nochmal hole. Ja. Im Juli ansonsten viel Zeug. Ich glaube, in der Runde haben wir, wenn dann nur vereinzelt Sachen gespielt. Das Shadowrun Returns ist rausgekommen im Juli. Das kickstartet neue Shadowrun. Ich habe ein bisschen reingespielt. Es erinnert sehr an das Super Nintendo Shadowrun als Rollenspiel mit ein bisschen so modernerer, also mit modern meine ich so 90er Jahre PC. Ach, das war das Rollenspiel. Das war das Shadowrun Rollenspiel. Also nicht der Shooter von der Xbox und es hat auch nicht so enorm viel mit den den Büchern und Tabletops und so weiter zu tun. Also es wirkt schon mehr wie so ein klassisches PC-Rollenspiel der 90er Jahre. Scheint auf jeden Fall sehr nett gewesen zu sein. Cloudberry Kingdom, ein Jump'n'Run mit zufallsgenerierten Levels, haben Fabian und ich auch ein bisschen gespielt. Schwierig scheint es auf den ersten Moment zu sein, hat aber auch so einen schönen Flow, wenn man erstmal reinkommt. Ja. Schon ganz lustig gewesen. Dota 2 ist seit Juli am Start. Das sind, ist, glaube ich, auch nicht ganz unsere Kragenweite dort hier. Das Ganze, ich habe schon vergessen, wie das Genre überhaupt heißt. MOBA-Genre, da bin ich leider noch nicht, habe ich noch keinen Zugang zu gefunden. Nee, ich höre da nur wieder von großen Suchtfällen, wie bei World of Warcraft, dass Leute das anmachen und dann wochenlang nicht mehr ihre Unterhose wechseln. Ist ja leider auch die Prozentrate sehr hoch, dass du richtig dafür gedisst wirst, welches von diesen Titeln du spielst. Oder entweder Dota oder League of Legends, ne? Eins von beiden. Naja, und Hon. Achso, Heroes of New Earth. Ja. Also, dann sagst du, spielst Hon. Wie kannst du ein Hon spielen? Du musst Dota spielen. Ja, mich erinnert es dann, wir sind die jüdische Volksfront. Nein, wir sind die Volksfront von Judäa. Ja. Und dann spielst du LOL. LOL, wie kannst du so einen Kack spielen? Also, weiß ich nicht. Das ist, aber dem Erfolg der Spiele will man natürlich dann keinen Abbruch machen. League of Legends gerade ist ja auch das hatte ja gerade irgendwie so die Finals des Jahres oder die Weltmeisterschaft, was auch immer der Wettbewerb gewesen ist, und hat teilweise über 30 Millionen Zuschauer weltweit gehabt durch die ganzen Streams und allem drum und dran. Also es ist schon ein ganz großes Ding. Und zumindest wird es das MOBA-Genre immer weiter befeuert werden durch neue Sachen, die auch die Fangemeinde richtig reinziehen. Im Juli gab es ein altes Super Nintendo-Spiel, was endlich auf Virtual Console erschienen ist, namens Earthbound. Oh ja. Und Earthbound ist eines der besten Rollenspiele für das Super Nintendo gewesen. Das ist von einem, ursprünglich von einem japanischen Buchautor, der hat damit an der Story dann reingeschrieben. Man merkt es ein bisschen, es sind sehr interessante Dialoge, man spielt ein Kind und da sind Aliens, die ankommen. Es ist ein bisschen so eine Parodie auf 50er Jahre Alien-Filme. Aber dann geht es darum, dass das Kind sozusagen, also Ness heißt der Charakter mit seiner Baseball-Cap, ist auch bei den Super Smash Bros. Spielen aufgetaucht, auf die ganzen Welt dann herumgeht und Leute finden muss, einsammelt, um gegen diese böse, tödliche Macht aus dem All mit der Liebe der Menschen sozusagen dem entgegenzutreten oder dem Mut der Menschen. Das ist quasi Captain Planet. Es klingt jetzt ein bisschen schmalziger, als es ist, aber das ist eigentlich nur das Grundkonzept, um dort ein sehr durchdachtes Rollenspiel, Japaner-Rollenspielskonzept zu machen, was sich immer noch traditionell spielt mit rundbasierten Kämpfen, aber immer noch sehr viel Gedanken dahinter hat, dass es nicht langweilig wird. Du kannst immer deine Gegner sehen auf der Karte. Du kannst teilweise Kämpfe zurückspulen auf eine gewisse Art, wenn du da, das Feature zu erklären wird jetzt ein bisschen zu lange dauern, aber es ist ein sehr durchdachtes Game, das lange Jahre nur sehr selten gewesen ist. Die Super Nintendo Version habe ich damals 50 Euro ausgegeben. Zum Glück, heute gibst du dann teilweise 200, 300 Euro für ein Modul aus, wenn du es kaufen wollen würdest. Und du kannst es dann mittlerweile auch für 10 Euro auf der Virtual Console holen. Wenn ihr alte Rollenspiele mögt, Earthbound ist ziemlich geil. Und das kennt ihr auf jeden Fall noch nicht. Sollte man sich geben da drauf. Im August, ein Spiel, da hatten wir auch nochmal drüber gequatscht, Daniel. Und ich finde auch ein sehr netter Download-Titel gewesen. Brothers ist rausgekommen. Oh, im August. Brothers fand ich das war ja vom Summer of Arcade, ne? Mhm. Das fand ich ein sehr, sehr tolles Spiel. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich jetzt am Anfang doch schon meine Probleme mit der Steuerung hatte, sage ich jetzt mal. Aber ist ja schön, dieser Gedankengang, gleichzeitig mit einem Stick lenkst du den einen Bruder und mit dem anderen den zweiten. Den zweiten. Und das war halt wirklich, ich bin leider der Ego-Schuh, der Spaß, ja, der dann halt wirklich in die eine Richtung guckt und die andere Richtung geht halt. So. Ich kann das nicht. Das fand ich einen so charmanten, netten, entspannten, entschleunigten Titel. Das war einfach toll. Also, das habe ich wirklich, ich habe nicht viele von den Summer of Arcade-Spielen gespielt, aber das auf jeden Fall und das fand ich richtig cool. Ja, dafür, du hast ja nicht mehr die Garantie, dass das Summer of Arcade wie noch vor einiger Zeit wirklich so ziemliche Brecher dann rausbringt. Also vor 2-3 Jährchen, glaube ich, noch konntest du ja zu jedem Spiel dann hingehen. Wie ist nochmal dieses Strategiespiel von dem Eric Chahi mit dem, wo du die Welten dann hoch und runter gemacht hast? War es auf der Xbox 360 vor 2-3 Jährchen? Da gab es doch dieses Strategie-Game von Ubisoft. No? From Dust? From Dust, ja. Das zum Beispiel, ne? Also so Kaliber Spiel wie das oder Insanely Twisted Shadow Planet. Insanely Twisted Shadow Planet habe ich mir letztens, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das, ist das verschwunden gewesen von meiner Festplatte, beziehungsweise ich musste dann feststellen, dass ich das nochmal runterladen konnte und da waren alle meine Erfolge weg. Das hat mich ein bisschen geärgert. Ja. Sehr merkwürdig. Ja, also keine Ahnung warum. Also ich weiß, ich habe das damals in dem Summer of Arcade, als es rauskam, habe ich es auf jeden Fall gezogen und habe es auch gespielt, weil ich wollte diesen Greifarm und allen Scheiß, den wollte ich alles haben. Habe ich jetzt nicht mehr gehabt. Musste ich jetzt nochmal vor kurzem neu anfangen. Mhm. Bin aber leider auch nicht weitergekommen. Aber Brothers, tolles Spiel. Ja, Brothers ist ein schönes, kleines Puzzle, ein sehr also anders dargestellt ist. Du hast ja nicht wirklich Sprachausgabe oder so, sondern es wird durch Gesten und durch Mimik auch. Und dann, so ein bisschen so. Genau, so ein bisschen Aussprache und sowas. Und auch, wo du dort mit den beiden Brüdern hinkommst und die Puzzles, die du gleichzeitig löst. Ich habe es nicht komplett durchgespielt bisher. Ich habe erst so eine Stunde oder zwei dort reingespielt. Wahrscheinlich ist es aber auch es geht nicht auch so viel länger. Also ich werde es dann auf jeden Fall nochmal beenden. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war ein etwas anderes Puzzle-Game. Ich fand es vor allem immer toll, dass du... dass dir das Spiel so quasi die Lust am Experimentieren zurückgegeben hat oder beziehungsweise so die Lust am Experimentieren gegeben hat, weil du, ich bin dann halt immer hin und da war am Anfang zum Beispiel, da steht so eine alte Frau und fegt irgendwie ihren Hof und wenn du mit dem einen Bruder hingehst, dann nimmt er den Besen und balanciert den so auf seine Hand und dann regt die Alte sich voll auf. Und der andere Bruder geht hin und fegt halt auch. Ja, und das findet sie halt voll cool. Und ich glaube, das musst du dann auch sogar machen, damit sie dir den Weg in weiter zeigt. So, ja? Also solche Sachen, das fand ich echt, das fand ich richtig, richtig nett. Also das fand ich ein tolles Spiel. Ja, dass du das Gefühl hast, dass du wirklich zwei unterschiedliche Charaktere dort steuerst, die auch jeder einzeln dazu beitragen und nicht, dass die quasi untereinander austauschbar sind. Die haben schon viel klein, also von dem kleinen Charme ausgemacht innerhalb des Spieles. Nicht ganz so klein wie als Download-Game als Brothers gewesen ist. Ein ziemlich großer Titel, der dann im Sommer rausgekommen ist, war Splinter Cell Blacklist. Hast du mal Zeit gehabt? Das habe ich mit Simon online mal gespielt. Das war dieser, nee, Cops and Robbers wollte ich schon sagen. Nee, dieser neue, dieser Modus, der vorher Spy vs. Mercs war. Genau, Spy vs. Mercs. Also das habe ich mit Simon im Koop gespielt, sagen wir es so. Und das fand ich ziemlich, ziemlich geil. Da waren richtig schöne Sachen, also so die ganzen Klassiker halt mit der Haftkamera, die du dann noch so aufrüsten kannst, dass diese so Betäubungsgas irgendwie raussendet oder ein Ablenkungsgeräusch und so. Und das war halt, da gab es richtig schöne, geile Missionen, wo du halt irgendwie Leute ausschalten musstest oder irgendwie Leute umgehen, Laserschranken irgendwie feststellen oder ausschalten musstest und so Sachen. Das fand ich alles ziemlich cool. Das hat mir ziemlich Spaß gemacht. Die Geschichte an sich, also beziehungsweise das Spiel, die Dings, die hat mich leider ein bisschen angeödet, muss ich sagen. Also das fand ich, das war sehr Standard irgendwie. Also da habe ich, hier, wie hieß das davor? Conviction. Das davor. Ja. Das hat mir ein bisschen mehr Spaß gemacht, so Sam Fisher. Das war doch da, wo Sam Fisher gejagt wurde, ne? Wo er gejagt wurde, das war irgendwie Rache für seine Tochter. Genau, Rache für seine Tochter, das so, ja. Und das hat mir so ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil ich halt dann irgendwie cool fand, dass Sam so auf sich allein gestellt war. Und jetzt ist es ja wieder hier in seinem Team, in seinem Headquarter. Und das mit dem Flugzeug, das fand ich so ein bisschen, ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Ich fand das so ein bisschen unglücklich installiert, dieses Headquarter, das du dann nach und nach ausbauen kannst, um dann deine Ausrüstungsteile. Das hätte ich nicht gebraucht. Das war immer im Flugzeug zwischendurch, genau, drin, ne? Genau, sehr genau. Metal Gear 4-Style, sozusagen, ja, dass du mit deinem Flugzeug also herumfliegst. Ich will das gar nicht schlecht reden. Das ist nach wie vor ein sehr, sehr solider und guter und auch, wer sich drauf einlässt, unterhaltsamer Titel. Aber es hat mich leider nicht so abgeholt, wie ich gerne abgeholt worden wäre. Hättest du die oder spielst du die die Splinter Cell Teile dann eher auf Deutsch oder auf Englisch? Weil wir hatten ja einen Stimmenwechsel dieses Mal, weg von Michael Ironside zu einem neuen Sprecher, der, glaube ich, viele im Voraus ein bisschen, oh nein, nee, nicht, dass Michael Ironside jetzt weg ist. Deutsch gespielt, muss ich sagen. Also da ist es mir aber auch jetzt nicht so wirklich aufgefallen. Also oder beziehungsweise das habe ich jetzt nicht als sehr störend empfunden. Ne, ich hab's noch bei mir für die Nintendo Wii, für die Wii U rumliegen. Jetzt 5 Minuten auf Toilette und ihr seid jetzt 2 Monate weiter schon? Das ist Blacklist. Ende August rausgekommen, oder? Ja, wir sind ja auch im August. Wir sind im Juli gar nichts. Ja, im August haben wir über Brothers gequatscht und jetzt sind wir bei Blacklist im August. Ah, okay, ich dachte, ja, okay, im Sommer gab's noch nicht so viel. Gab's auch nicht so enorm viel. Aber, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal kurz unterbreche, mit dem Summer of Arcade, gehen wir da später noch drauf ein, auf die weiteren Spiele? Oder? Ich habe da jetzt nicht so viel markiert von wegen Interesse hier, aber du kannst dich gerne ein bisschen weiter dazu auslassen. Ich, weiß eben nicht, was gekommen ist da alles. Weil viele ja dieses Turtle-Spiel so abgeredet haben. Achso. Oder? Also das war ich ja... nicht gespielt, aber es fanden alle kacke, deswegen habe ich es auch nicht gespielt. Nee, deswegen habe ich es auch nicht gespielt. Ja, richtig viele Leute darüber... Also Turtle-Spiele und Xbox Live klappt irgendwie nie. Selbst seit dem ersten, das Reshelled ist eines der größten, schlimmsten Machwerke aller Zeiten, das deine Kindheit nimmt, aufisst, ausscheißt und darauf nochmal pisst. Ja. So. Das ist Reshelled. Ich hoffe, also wahrscheinlich ist das Turtles, was da rausgekommen ist, ein bisschen besser. Ein bisschen, wenn überhaupt. Nee, aber ich weiß sonst nicht, was sonst im Summer of Arcade gewesen ist. Brothers, Turtles. Können das ja nochmal nachchecken im Nachhinein. Also Splinter Cell habe ich für die Wii U noch rumliegen. Bin mal gespannt, weil da das Pad einigermaßen gut eingearbeitet sein soll. Habe ich endlich mal ein Third-Party-Spiel auf der Wii U neben Rayman, was ich dann mal ausprobieren kann. Flashback, das Flashback-Remake gab es auch. Stimmt. Das war auch der Summer of Arcade, ne? Ja. Das originale Flashback, eins meiner Lieblingsspiele auf dem Super Nintendo gewesen, auch wenn es ziemlich knallhart gewesen ist, natürlich im Stil von Prince of Persia dann vorher gewesen. Ich habe es sogar nochmal den ersten Level mir angeschaut, in Vorbereitung, wo das Remake da gewesen ist. Das Remake selbst ist nett, ja, aber finde ich, fängt nicht so richtig das ein, was mich bei Flashback richtig gepackt hat damals. Es hat weniger von dieser Präzision, von diesem präzisen Springen und Ausloten, wo kann ich hin, wann muss ich die Waffe zücken, wann muss ich den anballern, sondern ist es mehr ein so von der Seite Gepuzzle und Geballer, ein bisschen konventioneller, wie man es heutzutage kennt. Aber ich habe auch nur den ersten Level gespielt. Aber war das nicht das gleiche Spiel, einfach neu aufgelegt? Nein, es war wirklich ein Remake, das basiert auf den gleichen Leveln, gleichen Ideen, aber das Leveldesign ist komplett anders. Und also die Versatzstücke, die du hast, du findest im ersten Level, stürzt du in so einen Dschungel ab, und dann geht es darum, okay, ich muss so einen Memory Cube finden, der mir ein paar Infos gibt, dann muss ich jemanden finden, der mir, wie war das dort, bei der Neuauflage ist es, dass man ein Jetpack bekommt, womit man dann runterfliegt auf den zweiten Level und so weiter. Ich weiß nicht mehr, ob es beim alten so gewesen ist, aber ich habe einige Versatzstücke wieder erkannt. Gameplay-technisch war es aber ziemlich anders, ein bisschen lockerer aufgelegt. Ich habe mehr an, wie hieß nochmal dieses Xbox Live Arcade von der Seite, Shadow Complex. Ein bisschen daran erinnern, nur nicht ganz so gut wie Shadow Complex. Das habe ich letztens nochmal wieder ein bisschen gespielt. Eins der interessantesten für die Xbox damals noch gewesen, ne? Als ja, ich fand das großartig, ey. Ich fand das echt großartig. Aber Flashback kam so vom ersten Level für mich zumindest nicht unbedingt dort dran. Auch rausgekommen im August Saints Row 4. Ach. Haben wir I don't wanna close my eyes. Also allein für den Anfang habe ich dieses Spiel schon wirklich, habe ich dem Spiel schon sehr viel Kredit gegeben. Aber ich muss sagen, im weiteren Verlauf hat mich dann doch diese rot getränkte Himmelsatmosphäre, also beziehungsweise dieser rote... Es ist immer dunkel, ne? Es ist immer dunkel und das hat mich irgendwie nicht so wirklich überzeugt. Es ist jetzt ein bisschen blöd zu sagen, ey, das kann doch nicht sein, dass den Spiel irgendwie die Laune verdirbt, nur weil der Himmel rot oder dunkel ist, so. Aber ja, ich muss es leider sagen. Es ist so wie bei manchen Leuten, die damals beim Godzilla von Emmerich gesagt haben, ey, der spielt nur im Regen, das finde ich scheiße. Mhm. So, und ich... Weiß nicht, das war so ein Fakt, der hat mir leider dann doch das Spiel irgendwie ein bisschen madig gemacht. Kann man verstehen, das war bei Blood Dragon, um darauf nochmal die Brücke zu schlagen, da war es ja auch komplett dunkel die ganze Zeit. Das aber Blood Dragon ist ein Spiel, das hast du in 5 Stunden durch. Genau das ist es, ne? Und Saints Row ist ja nun mal halt ein Open-World-Titel, der dich ja möglichst 20, 25, 30, 85 Stunden irgendwie bei Laune halten soll. Ja? Und das hat es dann leider nicht irgendwie. Und auch Entschuldigung, wenn ich jetzt bitte. Ich fand aber auch halt so dann die Gags mit der Dubstep-Gun und so. Das einmal halt, und dann ist gut. Ja, das hat sich dann halt echt auch alles relativ schnell ausgereizt so. Wobei ich jetzt wirklich nichts gegen die... Klar, das hat mechanisch seine Macken gehabt, die es vorher auch gemacht hat. War grafisch, fand ich jetzt nur minimal irgendwie verbessert worden. Aber auch dank der Dunkelheit war das dann ja vieles dann gar nicht mehr nötig. Und da will ich gar nicht schlecht reden, ja. Mhm. Also ich fand es einfach nur störend, dass die ganze Zeit dass du in dieser Nacht spielst. So, das fand ich halt irgendwie, hatte ich dann genug irgendwann. Also bei mir liegt es noch, um richtig gespielt zu werden, auf der Halde drauf, aber ich habe es ein bisschen länger gezockt bei einem Event im Vorab, vor dem Release. Und den Eindruck, den ich bekommen habe, es sollte ursprünglich doch noch ein Add-on für Saints Row 3 sein. Und ich glaube, das Gefühl hat man ein bisschen, dass die den Add-on-Charakter genommen haben und ausgeweitet haben auf ein vollwertiges Game. Die Parodien, die Ideen dahinter, diese ganze Aliens kommen, wir sind in der Matrix und dort kannst du ein richtiger Superheld sein, finde ich auch ganz lustig vom Grundkonzept her. Was es aber dann einerseits macht, ist es, wenn du ja, es ist dieses typische, jetzt ist es nicht mehr ein GTA-mäßiges Spiel, sondern es ist dieses Open-World-Superhelden-Genre, ne, wo du deinen Charakter so in Art von Infamous beispielsweise und anderen indizierten Titeln, um die man nicht hier im Detail zu machen, du plusterst deinen Charakter so auf, der kann dann Hochhäuser hochlaufen und fliegt herum und jumpt herum. Wozu soll ich da noch in ein Auto einsteigen? Wozu soll ich die Leute dann noch mit Pistolen oder sowas behaken? Ich fliege doch rum und hause kaputt, wenn denn nötig. Und irgendwie habe ich die Befürchtung, zumindest wenn ich es richtig angehe, dass es mir die typische Spielbalance oder die typische Art, wie ich Saints Row spielen würde, ein bisschen verändert. Ja, und ich muss auch sagen, so die eigentlichen Story-Aufgaben, die fand ich dann auch nicht so... Hast du es gespielt? Saints Row 4? Nee, gar nicht, obwohl ich eigentlich immer Bock drauf hatte, aber... Nö, gar nicht. Was? Nein, ich musste gerade denken, Trant hat doch mal so ein Nö, gar nicht irgendwo eingesprochen. Nee, ich muss jetzt kurz überlegen, nee, habe ich tatsächlich noch nicht und ich war ein bisschen überrascht jetzt, dass ich nicht gespielt habe, weil eigentlich wäre es genau mein Ding. Also ich fand den dritten Teil auch cool. Ich warte auf einen günstigen PC-Verkauf von dem Ding für so 5 Euro. Es kam irgendwie zu einer komischen Zeit, wo, ich glaube, es war so Gamescom-Gedöns halt, ja. Plus viel Stress und dann, naja, es ist ein bisschen untergegangen. Ja. Ein Spiel, auf das ich mich gefreut habe und dort auch ein Interview mit dem Entwickler dann hatte auf der Gamescom, was mich aber im Nachhinein doch relativ kalt gelassen hat, was ich schade finde, war Killer is Dead von Suda51. Ja, da waren viele Leute sagen. Enttäuscht, habe ich gehört. Es ist echt schade. Also man merkt vielleicht dann, Suda ist immer nur gut, je nachdem, mit wem er zusammenarbeitet gerade und ein Spiel dann dort macht. Shadows of the Damned beispielsweise, da hat er ja auch noch den Shinji Mikami ein bisschen mit bei gehabt und den Akira Yamaoka. Das ist ein immer noch interessantes und cooles Spiel gewesen. Ich fand das Lollipop Chainsaw persönlich sehr gut, auch wenn es spielerisch seine Macken hat, aber James Gunn als Autor hat, also ich fand die sehr sympathisch, die Charaktere auch lustig, wo das alles hingegangen ist. Ich musste bei Lollipop Chainsaw sehr lachen, also ich fand das schon teilweise, ja. Aber auch wenn es vom Gameplay teilweise schon echt genau, also wer sich die Baseball-Szenen bei Lollipop Chainsaw ausgedacht hat, gehört geprügelt, ja, aber dafür sehr kreative Level, dieser ganze Videogame-Palast sozusagen, super das gemacht. War cool mit diesen Blöcken, die du da rumschieben musstest und so, das fand ich... Genau, also da merkst du, wenn je nachdem, wer bei Suda51 dazu ist, das ist wohl, ich weiß nicht, was Suda den Spielen dann dazu packt, aber das muss wohl irgendwie gefiltert werden und zusammengebaut werden, damit das Spiel dann zusammenpasst und Killer is Dead ist eine sehr wirre Ansammlung an Ideen und Bildern und spielerisch relativ ordinär, aber dafür wirkt es doch ziemlich low budget an gewissen Stellen. Ja, ich muss auch sagen, so nett der Grafikeffekt ist, den sie da ausprobiert haben, so, aber irgendwann kommst du an den Punkt an und sagst, das hätte ich jetzt aber gern doch mal ein bisschen detaillierter oder anders gesehen. So, mhm. Ja. Also ich meine, ich vergleiche das immer gern oder so spiele dann immer gerne mit Dings, wie hieß es auf der Wii. Ja. Das fand ich ein tolles Spiel, ja. Auch wenn da die Mechanik und alles, das war ja auch ziemlich plump und sehr repetitiv. Und indiziert. Oh, Entschuldigung. Ja, 2,46, ich hab's schon notiert. Also, das tut mir leid. Macht nichts. Aber ich kann's nachvollziehen, ich hab's auch dann aber so empfunden. Aber ich fand, da ist der Stil ist halt echt aufgegangen so, ja. Und die haben auch wirklich geschafft, aus ihrer Schwarz-Weiß-Prämisse so viel und so, ja doch, so viel Bilder wie möglich zu generieren. Und jetzt bei Killer is Dead, das irgendwann ging mir diese ganze Kontrastsoße wirklich auf den Keks. Wo ich gedacht habe, ey, nee, Alter, ich möchte jetzt hier mal ein bisschen mehr sehen. Und was mich bei Killer is Dead irgendwie echt gestört hat, das wirkte alles so abgehackt. Alles so episodenhaft irgendwie. Das hatte keinen schönen Fluss. Genau, du hast nicht wirklich, vor allem weil die Geschichte nicht ansatzweise so inhaltlich kohärent war oder die Charakterentwicklung, dass du irgendeinen Bogen dort gesehen hast. Die Level waren da und dann waren sie wieder weg. Und da hast du so diesen typischen 80er Jahre, oh, wir werden doch nicht bezahlt, Gag am Ende dann immer gehabt. Ja, oder dann kommst du in den Raum rein, dann machst du irgendwas. Und dann gehst du in den nächsten Raum. Ja, und dann gehst du in den nächsten Raum und plötzlich ist da irgendwas so. Oder beziehungsweise, wenn du alles erledigt hast, damit du dann endlich mal auf deinen Endgegner triffst, ist der auf einmal plötzlich da. So. Da gibt es nicht mal eine Animation, wie der irgendwo reinkommt oder genau, sonst irgendwas macht. Das fand ich alles so Stückelwerk. Genau, es wirkt sehr baukastenmäßig, ja. Dieses Spiel. Ne? Und das ist eben schade, gerade nach dem Lollipop Chainsaw, der anerwähnte Arcade-Level, sowas, der super kreativ gewesen ist und super verzahnt und alles drum und dran. Oder auch der Highschool-Level alleine, der eigentlich ordinär sein kann, aber du hast wirklich das Gefühl, dass du dort durch eine Highschool gehst, wo die Zombie-Plage gerade ausgebrochen ist mit deiner Kettensäge und dem abgesägten Kopf deines Freundes. Das war dann leider hinter den Erwartungen dahinter geblieben. Ich habe irgendwann dann auch aufgehört, ich glaube, bei der Stelle mit dem Typen, dem der Tiger aus dem Rücken wächst. Was? Ja, genau, siehst genau, ja. Das. Genau das, Killer is Dead gewesen. Im August ebenfalls rausgekommen, die Fortsetzung. Ja, die war ursprünglich, glaube ich, früher des Jahres geplant, aber da haben wir ja schon Dead Space 3 bekommen und das hieß, Lost Planet 3 konnte erst im August rauskommen. Liegt bei mir auf Halde. Das noch. Ist so ähnlich. Ja, es sah sehr ähnlich aus. Mäßig, ich kann da fast gar nichts. Ach, das war das mit den Max, ne? Hab mal zwei Stunden reingespielt, ja. Ich fand es okay. Und in der Eiswüste. Aber ich hatte auch super wenig Motivation, das dann noch weiter zu spielen. Aha. Das war, nicht, war ich würd, glaube ich, ein ganz solides Action-Spiel. Ich will zumindest mal gucken, was ich interessant allgemein an der Lost Planet-Serie ist, dass jeder Eintrag komplett anders ist als der davor. Ne, der erste war noch ein Third-Person von Japanern gemachtes Action-Game mit großen, richtigen Insekten. Der und zweite war ein verkapptes Multiplayer-Game. Ja. Ja. Und jetzt ist der dritte ein westliches Team, das versucht, The Thing und Dead Space 3 gefühlt nachzumachen. Ich will nicht sagen, dass dem so ist, wahrscheinlich, weil die parallel entwickelt haben. Aber das, was ich so in die ersten paar Minuten, wo ich reingespielt habe, gesehen habe, da wollte ich einmal probieren und gucken, habe ich jetzt Bock drauf oder nicht, hatte ich in dem Moment noch nicht. Ich will das auch nicht abkanzeln jetzt. Eventuell werde ich mich wie Remember Me noch packen und dass ich dann Bock drauf habe, aber erschien auch zu ordinär. Ich fand noch den Mac so behäbig irgendwie, der war... Musst du da auch an die Szene aus, ne, das war damals noch hier Zone of the Enders 2, das beginnt auch so mit sehr behäbigen Mechs im Schnee. Ja, aber das war, dann musst du nur nicht dran denken anscheinend. Ja, nee, Lost Planet 3. The Bureau, ist es tatsächlich im August rausgekommen? XCOM The Bureau? Ja, ist es. Ich fand das ja gar nicht so schlimm. Nein, es soll doch total schlecht sein, Daniel. Ja, das sagen viele, ne? Ja, aber vielleicht auch, was an der Erwartungshaltung da mit zusammenhängt, ne, dass da du natürlich eine sehr hochwertige Strategieserie hast, die natürlich auch auf eine gewisse Art Klientel hingeht und da eher ein Shooter jetzt daraus machst, der vor allem in KI-Dingen überhaupt nicht überzeugen kann, von dem, was ich gehört habe. Gespielt habe ich es auch noch nicht, aber da war jetzt nichts drin, was mich so angemacht hätte, das Game zu zocken. Es war doch so, dass die Classified, das ist doch lange Zeit, sollte das XCOM, das neue XCOM-Spiel sein, bis auf einmal es hieß, ja übrigens, wir machen noch ein Strategiespiel. Ja. Und das nennen wir jetzt XCOM. Und das andere nennen wir The Bureau. Ja, das andere war, glaube ich, so eine Entwicklungshölle für ein paar Jahre. Und das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und dieses Jahr haben sie gesagt, ach komm, machen wir mal fertig, setzen wir mal drei Leute dran, die sollen das fertig machen. Genau, und dann haben sie es fertig gezimmert. Im August rausgekommen, wir haben auch ein Video gemacht zusammen mit Simon und Fabian, Pikmin 3. Langer Zeit dort rausgekommen. Ich hatte es mir gekauft oder ich hatte es mir bestellt und dann wurde meine Bestellung gecancelt. Und dann hatte ich keinen Nerv gehabt, das nochmal neu zu bestellen, weil irgendwie der Bestand war aus bei dem Versandhändler, den ich hatte. Was ich gespielt habe mit euch als Nicht-Pikmin-Fan, hat mir aber schon Spaß gemacht. Jetzt nicht so, dass ich jetzt der Pikmin-Gläubiger werde, aber so eine Art Gameplay von Nintendo sieht man ja nicht besonders oft. Nö, es ist nach wie vor ein interessantes, eigenständiges Spiel. Es ist, jetzt auch bin ich nicht so der riesen Pikmin-Fan, aber ich finde es süß gemacht und es macht auch Spaß. Also ja, wenn man die ersten beiden Teile mochte, dann wird einem das sicherlich auch gefallen. Mhm. DuckTales Remastered ist rausgekommen, die DuckTales Neuauflage. Visuell sehr nett, auch vom Sound her und so weiter dort gemacht. Level-Design war mir einen Tacken zu knackig, muss ich sagen. Und das Spiel, auch wenn man es abbrechen kann, natürlich aber ultra-redelastig. Also es wird ständig unterbrochen von irgendwelchen Cutscenes und ich möchte jetzt eigentlich nur hopsen und was machen. Nein, jetzt muss wieder Onkel Dagobert mit Quack, dem Bruchpiloten, dann über das Com reden und so weiter. Das fand ich auch ein bisschen, ich fand es sehr charmant, also gerade vom Restaurationsfaktor her, aber da wurde echt viel geredet. Wurde echt viel dann, ja, drumherum war zumindest. Die englische Synchro, sie haben tatsächlich den über 90-jährigen originalen Synchronsprecher von Dagobert Duck dazu geholt, dass der dann nochmal dort ein wenig vom Leder lässt. Man merkt es eben auch an, der spricht dann ein bisschen so, als ob der Tod gleich hinter der Tür steht und kurz mal Hallo sagen wird. Wie bei Onkel Dagobert. Genau. Da hilft wohl nur noch ein Bart im Geldspeicher, wo sich wahrscheinlich eher alle Knochen dann brechen würde, wenn es dann soweit ist. Ja, innerhalb des Augustes habe ich noch ein paar Japano-Geschichten, die werde ich der Vollständigkeit halber noch erwähnen, aber da habe ich an anderer Stelle auch schon mal ein bisschen ausführlicher drüber gequatscht. Tales of Zillia ist rausgekommen, Rollenspiel für die PlayStation 3 von der Tales-Serie, große, umfangreiche Geschichte, die auf etlichen Konsolen stattgefunden ist. Vielleicht kennt man hierzulande am ehesten das Tales of Vesperia auf der Xbox 360. Das habe ich mal gelesen, ja. Genau, und es gab auch das Tales of Graces kleines F im Titel im letzten Jahr, was nicht so ultra interessant für mich gewesen ist, aber das schien auf jeden Fall wieder ein ziemlich cooles Teil zu sein, mit doppelt gelagerter Geschichte, wo man zwei verschiedene Charaktere oder die Story aus zwei verschiedener Charaktere dann spielen kann, die gewisse Teile beeinflussen. Nettes Ding zwischendurch drin. Saints Row hatten wir, Final Fantasy XIV, A Realm Reborn ist dort offiziell nochmal gelauncht worden. Da haben wir auch etliche Videos dann nochmal hier auf der Webseite gehabt und ich habe es relativ lange gespielt. Trant spielt es immer noch, ja, weil der so viel Bock drauf hat dort. Ich bin da nicht mehr durchgestiegen. Also ich habe plötzlich das Realm Reborn im Briefkasten gehabt und habe mich gefragt, was ist das? Das ist doch vor zwei Jahren schon rausgekommen. Ja, vor allem welche Lücke schließt es jetzt? Welche, keine Ahnung, Neuauflage soll es sein? Ja. Was versucht man jetzt wieder auszubügeln? Ist es 13.2, 13.2.5, 14.1, 14,7? Keine Ahnung, ey, das ist. Also 14,7 drückt es eigentlich ganz gut aus, aber, ne? Ja? Wann war das? 2010 bin ich in Paris gewesen und habe dort mit dem Chefentwickler von Final Fantasy XIV gequatscht. Das sollte das große Online-Game eben werden. Der hat mir vorab eine Version dort gezeigt und gesagt: Hey, unser Final Fantasy XI, unser Online-Game, das ist unser erfolgreichstes Game überhaupt, das läuft seit 10 Jahren, das ist der größte Moneymaker und so weiter. Und jetzt haben wir das Spiel grafisch besser aufgepowert und du kannst es mit dem Gamepad spielen und da werden so viele tolle neue Funktionen und so weiter drin sein. Es sah für mich jedenfalls als Online-Unkundigen eigentlich ziemlich cool aus. Ich konnte auch mit dem Pad spielen und Gegner dabei haken und so weiter. Hab gedacht, oh, das könnte ja richtig was Cooles werden. Als es rausgekommen ist, dann war es anscheinend die größte Katastrophe ever. Ne, weil dort rein von der Optik her, das Spielsystem hat nicht richtig funktioniert, es gab ultra viele Bugs, die Leute haben sich trotz den Bezahlmodellen, die ja mittlerweile auf Richtung Free-to-Play umgeschwenkt sind, auch bei MMORPGs, dann dort das, für so ein Spiel zahle ich nicht jeden Monat x plus Euro, ja, um mir so eine verbuggte Scheiße dann angucken zu können, und es war anscheinend so ein Geldgrab, dass Square Enix den Entwickler, mit dem ich damals gequatscht habe, dann hochkant rausgeschmissen hat, oh, ja, je. Eine Truppe reingeholt hat, die sozusagen dann gesagt hat, okay, alle Leute, die jetzt dabei sind, wir schließen die Server jetzt, so knapp ein Jahr später, und wir bauen das komplette Spiel um, ne? Und die haben dann jetzt ein Jahr dran gewerkelt, und das ist die Neuauflage, also 14.2, 14.7 oder sowas. A Realm Reborn bedeutet, sie haben diesen ganzen, wir machen den Server aus und schalten ihn wieder an, in die Story drin verwoben. Ja? Was ist denn mit den Leuten, die das vorher gekauft haben? Die das vorher gekauft haben, kriegen die Möglichkeit, Charaktere, die sie vorher hatten, zu übernehmen und eine gewisse Boni, die dann den Charakter dazugepackt werden, dass sie neue Items dazu haben oder ein Chocobo, mit dem sie herumreiten können, ist da mit dabei. Ich glaube aber, die mussten trotzdem nochmal das Spiel nochmal neu kaufen. Es ist aber jetzt nicht, dass du dann 60, 70 Euro ausgeben musst. Ich glaube, die Standardversion hat zwischen 30 und 40 Euro gekostet und da ist ein Monat for free mit dabei. Aktuell kriegst du es aber auch, glaube ich, bei diversen PS3-Angeboten für $10. Dass du es dann die Grundversion hast und kannst diese Version auch auf der PS4 spielen später. Also es ist quasi jetzt ein Online-Final Fantasy. Genau, das war es vorher auch. Ein Online-Rollenspiel, es ist World of Warcraft vielleicht auf gewisse Art vergleichbar. Was ich ganz cool inhaltlich fand, ist jemand, der 14 nicht gespielt hat, aktiv das Originale. Die haben tatsächlich das Abschalten des Servers storymäßig eingebunden. Da ist nämlich ein Meteor gekommen und große Drachen haben alles kaputt gemacht. Ne? Und dann, dass die Welt wieder auferstanden ist, der Realm Reborn, sozusagen wird die Geschichte dort weitergeführt, dass das Land sich im Wiederaufbau befindet. Und jetzt kommt immer regelmäßig mit neuen Patches neue große Storyteile, die mit beigefügt sind. Spielst du mit Trant eigentlich nach wie vor noch? Nee, spiele ich nicht mehr. Ich habe nicht die Gelegenheit gehabt, mich da richtig drin zu verzetteln wegen anderer Geschichten. Aber wenn ich irgendwann mal mit der PS4, mit der PS3 irgendwas spiele, sehe ich immer, okay, Trant ist online, Final Fantasy 14. Also ist er noch relativ aktiv dort. Ja, jetzt spielt er Warframe. Es ist immer, wenn ich mit der PS4 online gehe, ist egal, ob nachts um 3 oder morgens um 7 oder nachmittags um 2, er spielt immer Warframe. Er hat nämlich auch kein anderes Spiel. Er hat eigentlich nur dieses Free-to-Play Warframe für seine PS4. Was 50 Cent gekostet hat, damit er nochmal seine Experience da hat. Vielleicht hat er die Sachen parallel laufen, ja? Auf der PS3 läuft immer Realm Reborn und auf der PS4 läuft Warframe, damit er dann in den Ladezeiten jeweils das andere spielen kann oder so. Aber jetzt, sag doch mal ehrlich, als für mich jemand oder beziehungsweise der größte lebende Final Fantasy-Fan, den ich kenne. Den ich persönlich kenne, ja. Den du kennst, ja. Sag mal ehrlich, so ging es nicht nach 13 einfach nur noch bergab? Oder? Oder mit 13 quasi? Ich will das auch nicht zu einer großen Eloge werden. Teil 6 eigentlich schon. Es ging also Final Fantasy hat ein bisschen seinen Weg verloren, nicht nur ein bisschen, ziemlich seinen Weg verloren seit dem 10. Teil. Das letzte richtige Final Fantasy, was den Grundgedanken der Serie ausgemacht hat, so ein klassisches japanisches Rollenspielerlebnis zu bieten, aber dabei zu innovieren, eine neue Welt zu bieten, neue Gameplay-Elemente reinzubringen, neue Impulse in das Genre zu tun. Nur deswegen ist die Serie so langlebig geworden. Das ist nach dem 10er verloren gegangen. Der 11er war ein Online-Rollenspiel, was eben komplett anderswo hingegangen ist. Der 12er war ein verkapptes Online-Game, was du nur offline spielen konntest, was auch nichts Halbes und nichts Ganzes war. Das war so. Ja, du hattest so MMO-Elemente, wo du was sie beim 12er gemacht haben, war, dass du keine rundenbasierten Kämpfe mehr hast, sondern du konntest vorher deine Taktik ablegen und dann bist du zu Gegnern hingelaufen, dann sind so automatische Makros irgendwie abgespult worden. Und im Endeffekt hat es nur dann, dass du nicht die Tasteneingabe beim Kampf machst, kämpfen und angreifen, das wurde einfach eine halbe Stunde davor gelegt. Ich arbeite eine halbe Stunde im Menü und ich laufe dann zu den Gegnern hin und alles wird von alleine verkloppt. Ja, und das war es beim 12er beispielsweise. Also du musst quasi nichts mehr machen? Außer vielleicht noch deinen Kämpfer irgendwie zusammenbasteln? Du musst immer noch nachdenken, du musst immer noch dann die richtigen Manöver und so weiter machen, aber dieses, dass es so verwoben ist, dass du es während des Kampfes machst, das gab es eben nicht mehr, das wurde nach vorne geschoben. Du hast also aufgedacht, okay, jetzt muss ich eine halbe Stunde erstmal meine Charaktere und meine Level umbauen und meine Fähigkeiten und die Taktiken und dann kann ich zum Gegner laufen und mal schauen, ob es klappt. Oh, es klappt nicht, ich laufe wieder weg, ich baue meine Taktik um. Und das hat mich dann nicht mehr gepackt. Der 13er war Gears of War mit Rollenspiel drin, das hat nicht funktioniert und der 14er ist jetzt wieder ein Rollenspiel. Ich hoffe, dass der 15er dann mal wieder das ausmacht. Das ist ein Kartspiel. Er soll, Es ist ein Kartspiel, aber auch ein Kartenspiel auf Karts. Wenn die nebeneinander fahren, kannst du Karten tauschen mit den Leuten. Wie, ey, sag nicht, es gibt ja Yu-Gi-Oh! Ja? Yu-Gi-Oh! Motorradfahren, wo die währenddessen Karten spielen. Weil es ist nicht mehr spannend genug, an dem Tisch zu sitzen und Karten miteinander zu spielen. War nicht. Ich wähle dich, weißer Drache mit eiskaltem Blick. Oder war es eiskalter Drache mit weißem Blick? Ich weiß es nicht mehr. Aber genug, ey, Final Fantasy XIV, für die Leute, die Bock drauf haben, scheint es cool genug zu sein. Ich werde nie ein Online-Gamer werden. Okay, das sollte der August gewesen sein. Der September war ein klein wenig entspannter, was jetzt so viele Releases angeht, aber nichtsdestotrotz viele interessante Sachen, die von einem großen Spiel überschattet werden. Darüber quatschen wir dann gleich. Castle of Illusion HD, die Neuauflage von dem Castle of Illusion Jump'n'Run ist gekommen. Ziemlich gelungen, fand ich. Ja, stimmt. Ich habe es leider noch nicht so weit gespielt, aber das Spiel auf jeden Fall nochmal weiter. Ist wohl nicht so umfangreich. Genau, ich auch noch nicht. Ich wollte es, also ich habe das originale Mega Drive Spiel Anfang des Jahres durchgespielt. Da hat es mir wieder nochmal viel Spaß gemacht, aber es ist auch sehr kurz. Das hast du innerhalb von einer Stunde durch. Das Castle of Illusion HD hatten wir hier gespielt. Ich wollte es auf dem PC spielen, aber da war die Steuerung irgendwie ziemlich scheiße, dass du so ein sehr großes Delay hattest. Und es lief nicht mit 60 Frames. Genau, und das war irgendwie sehr merkwürdig, deshalb habe ich es da noch nicht durchgespielt. Diablo 3 kam auf Konsole raus. September. Ich glaube auch speziell, da hatten wir gestern noch mit Nils und Dennis drüber gequatscht. Oder zumindest in der Ausstrahlung müssen sie wahrscheinlich dann nachher dann noch hören und da nochmal im Detail über Diablo 3 dann dort geredet. Mein Ding war's nicht ganz. Das muss aber auf Konsole ja doch nochmal echt einen richtigen Höhenflug. Es scheint so verbessert geworden oder so viele Verbesserungen bekommen zu haben, was alleine die Steuerung von wegen Zielen, wo man sich vorher nicht denken konnte, wie kann man die Maus- und Tastatursteuerung jetzt auf Konsole umsetzen, hat anscheinend perfekt funktioniert. Plus das komplette Loot-System umgekrempelt, dieses Real Auction House oder Real Money Auction House auch nicht mehr vorhanden. Scheint jetzt das Spiel gewesen zu sein, worauf die PC-Spieler eigentlich gehofft haben. Jetzt als Konsolenversion. Und die PS4-Version kommt ja auch relativ in zeitnah. Ja. Und es gibt jetzt ein Beta-Add-on, was gerade läuft, oder? Ja, es gibt so eine sehr kleine geschlossene Beta für Reaper of Souls, für das Add-on, eine PC-Beta. Also eine sehr kleine geschlossene Beta. Rayman Legends ist endlich rausgekommen im September, nachdem es auch schon Anfang des Jahres kommen sollte, aber verschoben, damit es mit der Wii U-Version und den anderen Fassungen gleichzeitig kommt. Hat dem Spiel aber keinen Abbruch getan. Ein super gut aussehendes Jump'n'Run. Und wirklich schönes Ding. Gut, dass es dann noch gekommen ist. Ja, also ich muss auch sagen, auch wenn ich jetzt nicht so der Nintendo-Spieler bin, auch beziehungsweise keine Wii U besitze, aber Rayman war für mich das Spiel, was die Wii U quasi kaufenswert gemacht hat. Also das fand ich einfach großartig, die Einbindung von Tablet und Controller und alles, das geil. Ja, es ist sehr schön einfach, was du siehst, was mit so einem HD-Bild machbar ist an gezeichneter 2D-Optik. Ne? Also von mir aus hätten Jump'n'Runs gerne in die Richtung dann hingehen können. Das haben sie super gemacht und ich hoffe, dass es nicht das letzte Rayman-Spiel ist, was wir gesehen haben. Dann dort mit Legends. Okay, das nächste Spiel sagen wir nichts. Kingdom Hearts HD Remix 1.5. Aber es kam ja auch noch raus, der Puppenspieler. Ja, das habe ich leider auch nie weitergespielt nach der Stunde, die wir das mal für den Mondee gezockt hatten, obwohl das eigentlich auch genau mein Fall gewesen wäre. Irgendwo heulen Kingdom Hearts Fans gerade. Bist du immer noch ein Kingdom Hearts Hasser, ja? Nein, es interessiert mich nicht. Es ist direkt unter dem Fingernägel. Jeder, der es mag, ist eine Ausgeburt der Hölle. Nein, so habe ich es nicht ausdrücken wollen. Nein, ey, mich interessiert es nicht, auch in HD nicht. Fertig, aus. Aber Hauptsache, du mal die Sammlung in den Schrank gestellt. Genau. Also ich habe mir ja extra die Special Edition geholt, damit eine weniger da ist zum Verkauf für Leute, die sie wirklich haben wollen. Ja, okay. So gemein bin ich. No? Nein, aber ich habe dich unterbrochen, Fabian, nee. In Richtung der Puppenspieler. Wir haben es auch für die Webseite hier gemeinsam angeguckt. Es schien auf jeden Fall sehr schön lokalisiert zu sein und auch dieser Puppentheater-Stil und dieser Scherenschnitt-Gameplay, wo du dich mit einer Schere durch verschiedene Stoffe dann schneidest und die Level dann hochgehst. Ich will es auf jeden Fall noch spielen. Das ist aber auch auf meinem Jump'n'Run-Stapel zusammen mit den Ratchet & Clanks und so weiter noch drauf, die ich dann nacheinander mal alle wegzocken will, wenn ich die Gelegenheit da habe. Sogar ein Jump'n'Run-Stapel? Ja. Ja, der ist genremäßig sortiert. Ja. Und ich habe noch Stapel Sportspiele 2013, Sportspiele 2012. Ja, aber bei dem kannst du ja sagen, du schmeißt die alten Jahre dann weg, ja, und dann hast du nur noch schön, das eine. Ja. Da verliert man in der Regel nichts. Genau, dann verpasst man nach Möglichkeit wirklich nicht besonders viel. Auch nicht viel verpassen, zumindest meiner Meinung nach, ist es bei The Wonderful 101, wenn man das nicht spielen tut, ein Action-Game von Platinum Games und so weiter. Und so sehr ich Metal Gear Rising Revengeance gemocht habe, so nicht reingekommen bin ich bei The Wonderful 101. Da reagieren die Leute aber auch empfindlich, wenn wir uns da so kritisch äußern. Das ist wieder so eine heilige Kuh, weil es A, Wii U plus Platinum Games plus ist doch voll das geile Konzept, die rafft es nicht. Ihr habt es nur nicht verstanden. Sagen wir einfach, es ist voll super, wir haben es nicht verstanden. Ja, so ein Pikmin, aber mit Prügeln und in schlecht. So ein bisschen das Gefühl. Soll ich was sagen, weil ich kenne mich damit gar nicht aus. Nee, aber hast du es mal gesehen? Nein. Nee, dann sag trotzdem was, so wie... Also, ich kann gerne das sagen, was ihr, ja, keine Ahnung, was ihr aussagen wolltet, weil bei mir hat es ja keinen... Du bist eh schon unten durch. Genau. Ja. Also für mich hat es ja keine... Also keine Bewandtnis dann. Nee, und vor allem habe ich ja auch nicht so den intellektuellen Background quasi. Ich kann ja einfach stumpf irgendwelche Aussagen von mir geben. Dann sag stumpf, Wonderful 101 ist für richtige Zocker... Nee, mir fällt keine schlechte Analogie ein, die ich denen Worte in den Mund legen kann. Wonderful 101 ist für richtige Zocker wie Beulenpest für das Mittelalter. Sehr schön. Okay. Dabei lassen wir es bestehen. Nicht wie Beulenpest, aber... Ich muss dazu sagen, ich weiß weder, was das für ein Spiel ist, noch habe ich es gespielt. Also. Nein, ey. Lass es. Ey, es ist bestimmt super cool, aber mein Bier war es nicht. Und dafür hat sich den Verkaufszahlen anscheinend auch niemand eine Wii U gekauft. Nee, aber nee. Ja. Ja, worüber, aber ich glaube, wegen dem folgenden Spiel haben sich einige eine Wii U gekauft und es ist eine sehr schöne Umsetzung, auch nicht ganz mein Bier gewesen, aber ich will da den Leuten nicht absprechen, die Spaß dran haben. Zelda Wind Waker ist in HD rausgekommen, ja. Ist ein schöner Port, aber das Spiel an sich, was ich vielleicht interessant finde, ist jetzt, wo die Leute das mal ohne die nostalgische Verklärung tatsächlich nochmal spielen, dass ein bisschen vielleicht dann auch dann ans Licht kommt, dass es doch nicht so ein gutes Game gewesen obwohl ist. Obwohl es in jeder Hinsicht ein schönes Remake ist und hübsch ausschaut und alles, hat es mir auch nicht mehr so gut gefallen. Es zeigt sich tatsächlich, dass es spielerisch nicht so mega gut gealtert und ich habe es in relativ kurzer Zeit nochmal halb durchgespielt. Und gibt auch ein paar komische Sachen, zum Beispiel, dass es gibt jetzt so ein Segel, mit dem man nicht mehr die Windrichtung ändern muss und doppelt so schnell noch fährt, was eine Riesenverbesserung ist bei den Fahrten, aber das Spiel sagt dir nie, wie du das bekommst und es musste ich echt im Internet nachschlagen, das wird irgendwann random, taucht es mal in dem Auktionshaus in der einen Stadt auf, in einer Auktion zu kaufen. Und ich weiß nicht, wie man darauf einfach kommen ohne soll. Ohne Tipps und Tricks und ohne Hinweis. Ja, ich gehe jetzt mal 10-mal in das Auktionshaus. Irgendwann wird da vielleicht ein besseres Segel verkauft, mit dem das Spiel einfach mal viel angenehmer zu spielen wird. Ich weiß nicht, warum sie sowas machen. Also die hätten das ein bisschen prominenter einbauen können. Nichtsdestotrotz ist es nach wie vor cool. Aber ich hatte es etwas gelungener spielerisch in Erinnerung. Es hat schon einige Längen gehabt tatsächlich auch. Auf dem Alter, Weg das zur ersten Spielhälfte. Von damals hast du das nicht in Erinnerung, dass sich das Spiel zieht wie Gummi irgendwann? Nee, ich fand es damals so hübsch, auch vom Stil her. Echt jetzt? Also wenn mir eine Sache Wind Waker malig gemacht hat damals, dann war es auf jeden Fall diese ellenlange Segelei. Ekelhaft. Oh je, wenn jetzt Marc da wäre, der wäre schon gegangen jetzt. Und auch, nichts gegen so lange Warum? Segeln Weil und so weiter. Weil gerne über blaue Flächen fährt oder was? Ja, genau das ist es. Ne? Die Welt war super uninteressant. Ja, du hattest wirklich blaue Fläche mit maximal 2-3 Inseln und wenn dann welche gewesen sind, war dort nichts und eine Handvoll Level, ja, wo du hin kannst. Und dann zwischendurch, wie oft ich bei diesem Kackfisch war, ja? Jeden einzelnen gefüttert. Was willst du mir sagen? Was? Ja, gib mir eine scheiß Karte, damit ich jetzt hier weiterkomme oder gib mir irgendwas anderes, womit ich was anfangen kann. Nee, dann habe ich dem 10.000 Mal irgendeine Kacke gegeben zu fressen, ja, und ist trotzdem nichts passiert. Ja, wieso? Die haben dir doch einfach nur die Karte aufgedeckt von dem Ding und haben dir irgendeinen Tipp gegeben. Danach musstest du so mit manchmal haben sie dir aber auch irgendwas Geiles gegeben. Nee. Doof. War nur dafür gedacht. Ja, dass sie dafür gedacht haben, haben wir danach auch gemerkt, aber trotzdem hast du immer das Gefühl gehabt, ich muss die jetzt komplettieren und es war echt, hey, ich habe mehr als genug zu Wind Waker gesagt, wenn sie jetzt bei dem Remake zumindest das fehlende halbe Spiel mit beigepackt hätten, was man deutlich merkt, wo sie dann einfach Zeug weggeschnippelt haben und je nachdem, wie sie die Triforce-Suche am Ende dann gerafft haben oder nicht, ne, dass es jetzt hoffentlich nicht mehr so langatmig, tödlich langweilig ist wie dort. Hallo Marc. Hallo Marc. Hoffentlich ist es dort gut gelungen. Zumindest ist es das aber die Version, die man sich holen sollte. So sehr ich ein bisschen skeptisch war, weil mir waren die Lichteffekte ein bisschen zu viel tatsächlich, als ich es das erste Mal gesehen habe. Weil ich fand diesen sehr harten Kontrast ganz gut bei Wind Waker, ne? Dass du diese klaren gezeichneten Flächen hast. Und jetzt sah es eher aus, als ob du so kleine Plastikfiguren durch eine realistisch beleuchtete Welt dorthin durchführst und nicht mehr dieser verträumte Comic-Stil. Aber das hat sich relativ fix bei mir gelegt und der grafische Vorteil ist schon enorm. Aber es ist doch immer noch Comic-Stil. Es ist ja noch, aber... Ich finde die HD-Neuauflage, muss ich sagen, finde ich recht hübsch. Es ist eben Comic, aber es ist realistisches Licht jetzt draufgepackt worden, ne? Und es sieht ein bisschen aus, als ob du deine Actionfiguren draußen in der Sonne hast stehen lassen, wenn du damit spielst, oder im Regen oder im Nebel und so weiter. Und da musste ich mich ein bisschen dran gewöhnen, aber hey, das habe ich mich schnell dran gewöhnt und es gibt keinerlei Grund, noch die GameCube-Fassung zu spielen, wenn man diese Version dann sich zulegt. Aber ich will ja nichts sagen. Ich finde, Wind Waker ist auch ein tolles Spiel. Wie gesagt, es hat sich halt nur gezogen wie Gummi durch die Segel. Ja. Das ist genauso. Ja. Und es gibt doch so ein paar Schleichabschnitte, die sind ziemlich nervig. Ja, die hat man zum Glück relativ schnell hinter sich dann am Anfang. Ich habe Wind Waker damals gern gespielt, auch wenn ich wirklich am Anfang Probleme hatte mit der Grafik. Mhm. Also ich war halt noch auf Ocarina of Time irgendwie geeicht. So. Das fand ich irgendwie ein bisschen angenehmer. Aber ja, gut. Ein größter Brecher im September, vielleicht der größte Brecher des Jahres. GTA 5 ist rausgekommen. War das schon im September? Es war im September. Es fühlt sich eigentlich an, als ob es gerade gestern erst gewesen wäre. Aber es ist echt schon ein paar Monate dann her. Ich bin GTA-Fan von Anno Dazumal und mit Anno Dazumal meine ich seit GTA 3. Ich kann die Top-Down-Teile nicht ausstehen, aber die 3D-Sachen habe ich gespielt bis zur Unendlichkeit und auch viel weiter. Hunderte Stunden in jedes investiert. Habe mich sehr darauf gefreut, nachdem mich der Vierer ein klein wenig kalt gelassen hat, weil bei dem war die Luft schneller raus, als ich es erwartet hätte. Und es ist ein super cooles Game. GTA 5? Ja. Allein, und da muss man, finde ich, Rockstar irgendwie für danken, weil sie ja jetzt deutlich mehr auf Charaktere gegangen sind und nicht auf dieses Selbstbauprinzip, sondern halt wirklich, wie schon halt in Red Dead Redemption, aber auch in GTA 4, einfach geile Figuren irgendwie kreiert haben. Also ich... Also alleine der Trevor für den Oscar. Trevor ist fantastisch. Ja, also Trevor, wenn es irgendwo einen Oscar der Videospielbranche gibt, irgendwie, die, wo Figuren ausgezeichnet werden, aber wohl bei Best Game hier bei den Dings, da ist er ja, glaube ich, nominiert, ne? Als beste Spielfigur oder irgendwie sowas. Ich glaube, der hat gerade so diese Videogame Awards, die von Spike TV gewesen sind, da gab es ja da auch nominiert. Also er hat auf jeden Fall der Voice Actor, aber auch... Das ist bei den GTA-Spielen ja eh immer sich eigen. Die sind auf die Art, wie sie es transportieren wollen, mit dieser Art. Es ist nicht wirklich subversiver Humor, der da rumkommt. Es ist eben Gesellschaftskritik, die sehr dünn verpackt ist. Aber dafür sehr eloquent geschrieben in gewissen Parts. Und Trevors Dialoge sind fantastisch eben. Also ich könnte den wochenlang zuhören eigentlich, wenn der seine Sprüche dort ablässt. Der Typ ist so konsequent in alle Richtungen, ja, was irgendwie so eine Art... kompletten Wahnsinn generiert, in dem aber auch viel Weisheit steckt irgendwie. Also da steckt halt schon wirklich viel Weisheit. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war. Ich meine, wir können ja gerne mal über die kontroverse Szene irgendwie kurz... Ich glaube, das ist, glaube ich, ein Spoiler. Na, ja. Wobei eigentlich... Ja, also ich würde jetzt ganz im Ernst sagen... Aber ich habe selber noch nicht so weit gespielt. Du hast es echt noch nicht so weit gespielt. Also ich habe am Anfang der ersten Stunde so lange gebraucht, den Typ auf dem Motorrad zu fangen. Das hat mich ein paar Stunden zurückgeworfen. Also da diese spezielle Szene so oft dann gewesen ist in der Diskussion, werden wir sie jetzt hier einmal spoilern. Ihr könnt gerne einmal 5 Minuten jetzt hier vorspulen. Wir geben euch noch genug Zeit, mit der Hand an euren iPod zu gehen, dort die Sicherung auszumachen, dann vorspulen auf 5 Minuten zu klicken und weitergehen. Aber jetzt reden wir über diese kontroverse Szene kurz. Aber das ist doch jetzt auch doof, wenn Fabian da irgendwie... Ich weiß ja schon, was du weißt es schon Szene natürlich. Ja. Er musste doch News zusammenbauen für die Website und so weiter. Und ich gehe einfach auf 5 Minuten raus. Dann kannst du auf 5 Minuten dann gerne raus. Jetzt gehst du echt raus nochmal. Könntest du mal Müll hier mitnehmen? Ich weiß nicht, ich war da bei der ersten Szene, also bei das erste Mal, als ich das gesehen habe, ich muss schon sagen, ich war irritiert. Mhm. Ja, und wenn es die Absicht von Rockstar war, mich zu irritieren, alles klar, dann haben sie es auf jeden Fall 100%ig geschafft. Ich muss aber trotzdem sagen, so im Nachhinein fand ich es auch ein bisschen... Ich möchte jetzt nicht unbedingt das Wort plump benutzen, aber ein Wort, das mir jetzt nicht einfällt, würde in die ähnliche Richtung gehen. Also es war jetzt nicht sehr filigran, sage ich jetzt mal, was sie da gemacht haben. Also das war schon so dieses Provokation um der Provokation willen. Ja, ich möchte nicht auf diese Extreme stellen, wie beispielsweise die No-Russian-Mission gewesen ist. Weil absolut nicht. Das ist es absolut nicht. Das würde ich auch nie im Leben vergleichen wollen. Genau. Aber auch im Nachhinein, du hast ja dann, nachdem diese Szene dann abgelaufen ist, da fährt Trevor ja die entsprechende Person zum Flughafen und schmeißt ihn dort raus und dann siehst du, okay, jetzt redet Rockstar und will dir erklären, was die Intention dieser Szene gerade ist. Und ich finde, das funktioniert nicht. Nee, und genau, das sehe ich genauso. Hätten sie diesen Dialog weggelassen, ja, dann hätte ich es mutiger gefunden, beziehungsweise dann hätte man noch da stehen können und sagen können, ey, alles klar, das ist jetzt was, womit ich selbst klarkommen muss. Ja, aber dieses, Torture is for the Torturer, das fand ich, hat es dem Ganzen wieder so, das Problem, was ich bei dieser Szene fand, war, dass du nicht die Möglichkeit hast, sie abzubrechen. Mhm. Ja, das fand ich ein bisschen unglücklich, weil du musst, um im Spiel voranzukommen, musst du diese verschiedenen Hilfsmittel da zum Einsatz bringen. Und ich weiß nicht, hätte das Spiel auch noch irgendwie die Möglichkeit gehabt zu sagen, ey, weißt du was, du kannst jetzt aber auch sagen, ey, nee, das ist nicht mein Ding, ich will auf. Klar, es passt natürlich nicht zu Trevor, aber Vielleicht noch so eine Reißleine, so ein Notnagel irgendwie, irgendwas in der Richtung. Das hätte ich, glaube ich, ein bisschen besser gefunden. Es hätte auf jeden Fall noch mal mehr Möglichkeiten geben sollen. Es fühlte sich für mich so an, die wollten diese Szene verbauen und Trevor war vielleicht der geeignetste Charakter, den sie nehmen können, aber man hat Trevor ja noch nicht so lange, wenn diese Szene dort dann abläuft und ich hatte trotzdem das Gefühl, dass es konträr zu dem Charakter steht, den Trevor dann verläuft. Das ist ja genauso jemand, ich lasse mir von niemandem was sagen und jetzt ist irgendein FBI-Fuzzi oder FIB-Fuzzi dann dort und sagt dir, foltere diesen Mann, okay. Ja. Es kam mir irgendwie, warum? Also ja? es spielte natürlich zum einen mit der Gewaltbereitschaft von Trevor, also mit seinem, ich sag jetzt mal, Nihilismus, den er da irgendwie an den Tag legt. Und auch mit seiner, ja, keine Ahnung, ich meine, der war ja schon teilweise sadomasochistisch veranlagt, würde ich jetzt mal sagen. Ziemlich, ja. Also Psycho-Sadomaso, alles. Ja, ja. Und wie gesagt, es passt zur Figur, dass er auch Bock drauf hat, das zu machen, so, ja. Beziehungsweise. Und dann kommt aber diese Rede dann danach, genau. Ne? Also. Und ich, wie gesagt, ich fand die gesamte Szene nicht ganz glücklich einfach. Ja, ich fand sie einfach nicht ganz glücklich. Ich habe den Sinn verstanden, ich weiß, worum es geht. Und ich habe mich auch, wie gesagt, irritiert, wie auch unwohl gefühlt dabei, das zu machen. Aber unter anderem, weil ich halt nicht abbrechen konnte. Ja, weil ich halt gedacht habe, ey, ja, toll, jetzt muss ich das hier machen. Soll ich mich jetzt hierbei schlecht fühlen? Aber dann diese Rede hinterher, da habe ich mir gedacht, nee, das ist so, ja, okay, jetzt weiß ich, was euch im Sinn stand. So, ja, aber das. Also Rockstar, ich weiß nicht genau, wie viele Storyschreiber da natürlich dann daran saßen. Da sind immer die Hausers, die dann ja, das, Cole, das genau, Dan nee, und den Cole Hauser ist der Schauspieler. Cole Hauser, ja, genau. Riddick, Paparazzi, oder? Paparazzi, glaube ich. Riddick, ja. Ja, also, und so weiter dort gewesen. Die sind, wenn wir jetzt den Vergleich mal nehmen zu Storyschreiben, die beispielsweise von Naughty Dog was machen, die wissen guter Bescheid, wie sie unterschwellig eine Message einbauen können in ihre Story, in ihren Ablauf, wie das Spiel aussieht. Bei den GTA-Sachen ist es immer sehr an der Oberfläche. Da ist ja nur so ein kleiner Schleier drunter und da hast du eben wirklich eine Celebrity, die ganz klar nach Lindsay Lohan modelliert ist, die dort dann, die du da im Sex fotografierst. Das Steve Jobs-Double. Also beziehungsweise also es ist alles sehr, sehr dünn verpackt. Die Konsumkritik an Apple und Facebook genau. So. Also das ist ja alles offensichtlich, das ist ja alles schön und gut, dass es in so einem Spiel drin ist. Und ich verstehe halt auch ich sehe halt auch die Parodie auf diesen American Way of Life, ja, und beziehungsweise die Kritik an der Pervertierung des American Way of Life. Alles kein Problem, ja. Ich meine, klar, wir reden hier von einem Videospiel, das mich in erster Linie erstmal unterhalten und bespaßen soll. Aber dieses Spiel gibt dir halt ja noch ein bisschen mehr. Nur ich fand halt, wie gesagt, also ich kann es nur wiederholen, die Inszenierung gerade von dieser Sequenz war nicht ganz so geglückt eben. Wie in anderen Fällen so. Es hat sich eben angefühlt, dass sie dort mehr machen wollten, dass sie eigentlich nur mit dieser dünnen Verpackung kaschieren können, die sie normalerweise drüber tun und irgendwie nicht richtig die Worte gefunden haben, wie sie es ausdrücken wollen. Also immerhin, es hat für Redebedarf dann dort gesorgt und es war jetzt nichts, wo du sagst, Mensch, das Spiel habe ich dann genossen bis zu dieser Stelle, dann ist das passiert. Nein. Und dann wollte ich das nie wieder dann anfassen und so weiter. Das Spiel habe ich darüber hinaus noch viel mehr genossen. Und es wurde sehr aufgebauscht, diese Kontroverse. Also muss ich auch sagen, klar war das natürlich eine Sache, über die man spricht und die zu Gesprächen anregt, aber da wurde auch viel heißer gekocht, als es dann im Endeffekt war. So. Ja, unabhängig davon, GTA 5, man merkt dem Spiel an, dass es so ziemlich das teuerste Spiel aller Zeiten gewesen ist, was dafür ultra viele Details, nicht nur an die Welt, die Größe der Welt, so diese kleinen Sachen, ne? Wer genau hinguckt, jedem fallen andere kleine Sachen auf, ja? Dass du gehst ins Wasser rein, ja? Und dann sind die Kleidung von den Leuten nur bis zu der Stelle nass, wo du ins Wasser gegangen bist. Ja, wenn Michael seine Schlappen anhat und so weiter, dann schlackern die an seinen Füßen und solche Geschichten. Also das ist so mit Detailgrad vollgepackt, dass man gar nicht glauben mag, dass sowas noch auf einer alten Konsole sozusagen so zu sehen ist. Also ich habe mal, ich hatte schon mal ein paar an anderen Runden gefragt, so findest du, dass Michael klingt wie John Marston? Nee, da musst du also jetzt überhaupt nicht dran denken. Also ich habe mehrfach im Spiel schon überlegt, ob es die gleiche Stimme ist. Meinst du? Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass es der gleiche Sprecher ist. Aber manchmal hört er sich wirklich an, gerade wenn sie so unterwegs sind im Auto und so, dann hört er sich wirklich an, als wäre John Marston irgendwie auf dem Pferd unterwegs. Okay, das muss ich mal vergleichen. Natürlich hat der Sprecher von John Marston, der hat ein bisschen diesen mehr Schmalz in der Stimme, damit er diesen Piraten, wollte ich schon sagen, diesen Cowboy transportieren soll. Und Michael hat eher dieses ein bisschen weinerliche, was immer dann dort mitschwingt, was natürlich dem Charakter und der Situation dort geschuldet ist. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich muss echt den Vergleich machen, aber ich würde sagen, nein, rein von dem Charakter selbst sind es natürlich unterschiedliche Ausrichtungen, Michael und ich weiß es halt wirklich nicht. Wie gesagt, manchmal hat mich Michael halt von der Stimme her an Marston, da habe ich gedacht, das wäre vielleicht derselbe Sprecher gewesen. Obwohl ich jetzt auch mittlerweile auch mal erfahren habe, dass der Sprecher von John Marston ja irgendwie so ein ganz seltene Rarität ist. Ne? Den haben sie ja irgendwo reaktiviert. Der hat aber gar nichts mit der Branche irgendwie zu tun. Normalerweise nicht, aber dafür haben sie ihn dann noch dann dort bekommen. Aber alles in allem GTA, großartiges Spiel, wirklich großartiges Spiel. Ich habe es noch nicht komplett durch, was die Story hier angeht. Also ich habe zwischendurch dann jetzt müssen wir lange TV-Sendungen, dann dürfen wir machen. Also muss jetzt erstmal gearbeitet werden, geackert werden. Aber für GTA brauche ich ich brauche Zeit für GTA. Ich bin da richtig durchgerusht, weil ich unbedingt wissen wollte, wie die Story halt weitergeht und wie es zu Ende geht und so. Ja, ich bin gespannt. Da bin ich leider noch nicht ganz dort angekommen. Ich weiß aber ganz genau, selbst wenn ich die Story durch habe, ich habe GTA 3 200 plus Stunden gespielt. Das gleiche gilt für Vice City und für San Andreas. Ne? 4 hat es mich eben nicht so gepackt, aber ich habe das Gefühl, 5 wäre das gewesen, was 4 hätte sein sollen. In Sachen Open World, in Sachen Missionsdesign, in Sachen Inhalten, in Sachen Story. Diese ganze Heist-Nummer, ne? Diese Überfälle mit den verschiedenen Ansätzen, dass du das dann auch online machen kannst, wenn du dann Bock drauf hast und so weiter. Das ist ein super cooles Ding. Fand ich auch sehr geil. Also die ganzen Raubüberfälle, die waren richtig geil. Und das ist auch dieses Heat-Feeling, ey. Da waren so schöne Momente drin, wo du gegangen hast, geil, ja, jetzt bist du hier mit Robert De Niro und machst hier alles platt. Wenn ich eine kleine Sache monieren darf, als jemand, der die alten Spiele wirklich gut kennt, natürlich hat sich Rockstar spätestens seit GTA 4 entschieden, die Stories haben keinerlei mehr Bindung zu den Geschichten und Charakteren, weil wir die Stadt neu designt haben. Findest du also, wenn dann Referenzen, sind die sehr versteckt auf alte Sachen. Und es gibt, ich glaube, da verrate ich auch nicht viel zu sehr, wenn du mit Franklin dann unterwegs bist, da ist eine Mission, du musst in die Grove Street fahren. Und die Grove Street ist dort, wo dann CJ, der Protagonist aus dieser kleine hier Rondel, dieser Cul-de-Sac oder wie man es auch immer nennt, diese kleine Straße, das Haus und da sind die anderen, da war... Ja, in den Wendehammer. Genau, gewesen und ich habe zumindest gedacht dann, oh okay, vielleicht sehen wir, was mit CJ und so weiter passiert ist, aber nein, es wohnen ja komplett andere Leute dort und zumindest, warum haben sie es nicht denn einfach so gelassen, dass es dann dort immer noch so Charaktere geben kann? Das fand ich immer so cool an den Add-ons von den alten GTAs, dass du bei Liberty City Stories wieder Leute gesehen hast oder bei Vice City Stories. Du hast, also ich finde, da sind schon ein paar nette Anspielungen dabei. Also Anspielungen, du spielst ja hier am Anfang. Es hätte noch mehr sein können. Am Anfang von Trevor bist du ja bei den Achso, okay, ja. Das ist aber eine Anspielung auf Lost in the Damned. Genau, auf ein GTA 4-Spiel. Und das ist anscheinend wieder in der gleichen Zeitlinie dann dort gegeben. Und irgendwann kommst du, wie heißt der Typ mit der Brille, der die ganzen Raubüberfälle organisiert, also der dir immer auftut? Du meinst den Nerd da. Genau. Ich weiß nicht mehr, aber ich weiß, wen du meinst. Der Nerd, der in seiner Zentrale sitzt. Da kommt irgendwann mal Michael an und sagt halt so von wegen, ey, wir brauchen da so und so viele Leute. Ich kenne da jemanden, Ukrainer, nee, was war genau, nochmal jemand, City, der Liberty City, aber ich glaube, der ist mittlerweile aus dem Geschäft raus oder so. Ja, das fand ich nett. Also sowas finde ich schön. Ja, ey, du hast auch absolut recht, die Kontinuität ist noch gegeben, aber die geht nur bis GTA 4 zurück. Ne? Und das war nie so mein Bier gewesen, dass ich es abgöttisch geliebt habe, wie die anderen vorher. Ja, ich fand den 4er auch nicht so, also ich muss sagen, ich finde den 5er auch wesentlich besser. Ja, so, wie hast du es empfunden eigentlich, so als der erste Trailer gekommen ist, haben ja manche noch gedacht, nee, also wo ja noch nicht bekannt ist, dass das Michael oder sowas ist, dass man einen Tommy Vercetti irgendwie dann dort sieht, ne, dass du Vice City quasi, Tommy Vercetti ist nach Vice City gezogen, dann nach Los Santos und ist dort jetzt dieser quasi ja Goodfellas-mäßige Mafioso, der aus dem Geschäft raus will und dort sich ja in der Geschichte dort langweilt. Hättest du es cool gefunden, wenn dann Vice City dann fortgeführt worden wäre? Oder ist es gut so, dass wir mit Michael, Trevor und Franklin drei Charaktere haben, die ihr eigenes Ding durchziehen? Ich finde es gut so, dass es, weil ich weiß nicht, ich glaube, die Zeit, in der du Vice City gespielt hast, das Gefühl, was du damals hattest, das wirst du nicht wieder reproduzieren können. Das wirst du nicht mehr so haben. Und hätte man das dann, hätten sie es dann versucht. Und viele der alten Fans, die das, oder weißt du, oder die Menschen, einfach man muss ja nicht mal richtig großer Fan davon sein. Man muss einfach nur sagen, ey, weißt du, wenn ich mir jetzt heute irgendwie, jetzt fällt mir kein gutes Beispiel ein, wenn ich jetzt heute irgendwie einen Riddick gucke, dann ist das natürlich nicht das gleiche, wie als wenn ich damals Aliens geguckt habe. Das und, stimmt. Und ich denke mal, oder beziehungsweise wenn ich jetzt heute Prometheus gucke, das ist auch ein blöder Vergleich, ja, aber das, also weißt du, das war damals die Zeit, das war damals das Ding up to date so und das war damals halt ein Gefühl, was du hattest und heute mit demselben Setting und mit demselben Leuten oder mit denselben Elementen, ich glaube nicht, dass du das gleiche nochmal hinkriegst, beziehungsweise ich glaube, eher du vergrätzt oder vergraulst dir viele Fans von damals oder beziehungsweise verärgerst viele Fans von damals, die sich halt denken, oh, da wurde aber nicht mehr das rausgemacht, was es hätte sein werden können. Ja. Und ich glaube, da finde ich es, wie sie es gemacht haben, finde ich einfach die optimalere Lösung, dass man jetzt halt was Neues hat, so worauf man sich stürzen kann. Zumindest wenn eine neue Interpretation von Vice City kommen sollte, von der Stadt und von den Locations mit den neuen Sachen, wie es GTA 5 dann gewesen ist gegenüber San Andreas. Ich hätte schon Bock drauf, wenn GTA 6 dann in Vice City dann spielen würde, mit allen Updates und neuen Charakteren und Sachen drum und dran. Ich will wieder zu Crockett's Team in der Nacht mit dem Ferrari durch die Straßen fahren an dem Palm entlang. Das wird mir fast schon reichen. Okay, also ich meine, wenn dir das fast schon reicht, ich meine, dürfte sich ja eigentlich machen lassen, oder? Dürfte sich eigentlich machen, das können wir bestimmt noch organisieren. Okay, GTA können wir ewig lange weiterreden, ja. Großartiges Ding. Ich muss nur sagen, der Multiplayer hat mich leider kaum angemacht. Also das, der war ja am Anfang auch echt verbuggt und dann kam mir die Showser mit diesen 2 Millionen Credits irgendwie und dann halt auch dieses Ding, dass du halt an der Börse da so ein Ding spekulieren kannst und plötzlich hast du dann die 2 Millionen oder 2 Milliarden. So, das hat's irgendwie nicht, da hat der Anreiz für mich gefehlt. Ja, das ist eh noch ein lebendes Ding sozusagen, der Multiplayer, der sich vielleicht auch noch auf die eine oder andere Art entwickeln kann. Zumindest, so wie ich es mitbekommen habe, ist die Luft noch nicht so schnell raus wie bei dem Vierer gewesen, den ja auch alle Leute maximal 1,5 Wochen gespielt haben und dann nie wieder angefasst haben. Und da versucht Rockstar zumindest da noch ein bisschen was weiterzutragen. Bin gespannt, wie die Add-ons mal aussehen werden für GTA 5, dann, wenn es wieder sowas auf dem Kaliber von Lost and Damned oder Battle of Gay Tony dann geben wird. Gibt's ja eh viel Potenzial. Was ich hoffe es, also soll. Wenn oder Trevor nochmal so eine eigene Episode bekommt. Wie ist nochmal der Pitbull? Vielleicht können wir eine Episode aus dem Pitbull aus der Sicht. Tiny, oder? Ja, das wäre geil. Das wäre sehr lustig gewesen. Obwohl auch da, ihr habt beide nicht zu Ende gespielt, ne? Nee, noch nicht. Ja, dann komm, hör mal hier auf. Weil dann, es gibt so 2, 3 Sachen, die möchte ich euch nicht spoilern, beziehungsweise da möchte ich halt einfach... Da wäre es besser, wenn jeder auf dem gleichen Stand ist. Und genau, dann greife ich meinen GTA noch nicht durchgespielt Stapel. Dann dort rein. So, damit wären wir am Ende angelangt des ersten Teiles des Videogame 2013er Plauschangriffes. Mit dem Rest kehren wir an Silvester zurück. Da gibt es nicht nur die Monate Oktober bis Dezember. Der Trant wird auch noch dazu stoßen und im Anschluss ist auch nochmal ein separates Gespräch, was ich jetzt nicht in diesem Monatsrhythmus, aber um den Rest des Spielejahres sowie um die Aussicht auf 2014 dreht mit Nils und mit Dennis. Ich wünsche euch noch ein beschauliches Weihnachtsfest und sage ciao, ciao und bye, bye. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Thank you very much. Merry Christmas.